Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. In der Tat, hallo. Na, da sind wir wieder. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag des ungemachten Bettes. Ja, manche halten es ja für eine charakterliche Stärke, direkt aufzustehen und den ersten Erfolg des Tages zu feiern, indem man sein Bett erstmal richtig ordentlich im Winkel richtig schön macht. Aber manche Leute sagen auch, ja, vielleicht ist das ungemachte Bett doch gar nicht so eine schlimme Sache. Und heute ist ja der Tag der längsten Nacht des Jahres. Und dann könnte auch, wenn ihr jeden Morgen euer Bett macht, direkt nach dem Aufstehen, könnt ihr heute mal den Schlendrian durchkommen lassen. Und falls ihr es heute nicht gemacht habt, könnt ihr es ja morgen nachholen. Und, ja, warte mal, ich muss ja kurz mein Bett machen. Ja. Ganz vergessen. Genau, mach dein Bett und machst du direkt danach wieder unordentlich. Dann, okay. Da, so feiert man den heutigen Tag. Das könnte aber länger dauern dann. Ja, der Tag des Paralleluniversums oder so. Hm. Wollt ihr gleich einsteigen? Ja. Paralleluniversen, die umgeben uns ja überall. Und weiterhin beschäftigt uns, dass die Potsdamer Wannsee-Konferenz, die ja zu sehr starken deutschlandweiten Protesten geführt hat und hinterher das Outlet Korrektiv mit Preisen überhäuft wurde und weiterhin überhäuft wird. Mehrere Theaterstücke sind dazu produziert worden, die auch schon preisgekrönt sind. Und der Kern der ganzen Angelegenheit ist aber weiterhin, dass da über Sachen berichtet wurden, die überhaupt nicht stattgefunden haben, nachweislich nicht stattgefunden haben. Aufgrund der Berichterstattung von Korrektiv, was viele Nachrichtenoutlets übernommen haben, ist das halt in Umlauf gekommen und das Narrativ hat sich verstetigt. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass, ja, faktisch gesehen ist die Nachrichtenberichterstattung falsch, aber man kann es weiterhin nicht, man kann Korrektiv der Lüge bezichtigen, das ist ja schon gerichtsfest, aber Korrektiv darf weiterhin behaupten, dass es einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, also dass das besprochen worden wäre, weil das eine Meinungsäußerung ist, die nicht den Tatsachen entsprechen muss und auch so vom verständigen Durchschnittsleser verstanden wird. Ne, also verständige Durchschnittsleser wie andere Journalisten, die das einfach übernommen haben. Ja. Ja, also das Gericht sagt hier im Endeffekt, die dürfen es weiter machen, aber es ist nur eine Meinungsäußerung. Ja, also gesehen haben beide Recht bekommen, aber hier wurde nur ein gesichtswahrendes Urteil gesprochen. Ja, dass bestimmte Leute sagen können, ja, da seht ihr, gerichtlich bestätigt, doch, das war alles richtig, was Korrektiv gemacht komisch, hat. Ne? Aber das Einzige, was das Gericht gesagt hat, ist, nö, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil Leser können erkennen, dass die Passage keine Tatsachenschilderung, sondern lediglich eine wertende und zulässige Meinungsäußerung ist. So, hier der Dr. Zimmermann von der LTO sieht das Ganze halt sehr kritisch, wie viele andere Leute, weil das eigentlich eine Posse ist, das Ganze. Ne? Diese Begründung ist nichts anderes als eine vorsätzliche Realitätsverweigerung. Denn das Gegenteil ist erwiesen. Zahlreiche Menschen und Medien haben gerade nicht erkannt, dass es sich um eine Meinungsäußerung handeln soll. Die Liste ist lang. ARD, ZDF, T-Online, Spiegel, Taz, Verfassungsblock, prominente Anwälte, auch LTO, verschiedene andere Nachrichtenoutlets. Alle diese Medien haben die Aussage zum Ausweisungsplan im Korrektivbericht offenbar als Tatsache verstanden, als sie schrieben, dass in Potsdam über die Ausweisung deutscher Staatsbürger gesprochen worden sei, beziehungsweise diese geplant gewesen sei oder ähnliches. Ja, aber weil das nicht der Fall war, kassierten einige dieser Medien Niederlagen vor Gericht, ne, und kennen wir, nur jetzt ist es halt, der Richter sagt, ist doch allen klar, ne, dass es nach der Rechtsprechung eigentlich nicht darauf ankommt, wie die Richter eine Äußerung verstehen, sondern auf den verständigen Durchschnittsleser, weiß natürlich auch die Hamburger Pressekammer. Deswegen schreibt sie im Urteil pro forma, dass sie durchaus berücksichtigen würde, wie eine Äußerung von Dritten rezipiert wird, um hiernach aber das genaue Gegenteil zu tun. Um der Auseinandersetzung mit der Frage zu entgehen, wie es sein kann, dass massenhaft Medien den Korrektivbericht entsprechend verstanden haben, stellt das Gericht eine gewagte These auf. Jetzt kommt's. Andere Medien hätten in Prozessen gegen sie selbst nur aus Verteidigungsgründen auf Korrektiv verwiesen. Ja, also die anderen, so, die haben so, nur eine Schutzbehauptung der anderen Medien, damit sie nicht in Haftung genommen werden kann. Warum das Blödsinn ist, kommt gleich. Der Prozessvortrag dieser Medien, die Aussage im Korrektivbericht sei als Tatsachenbehauptung zu verstehen, sei also interessengegleitet, also eine Schutzbehauptung von den Medien, damit sie nicht verklagt werden können. Blödsinn. Ist ja logisch. Das ist, man muss es so klar sagen, kompletter Nonsens. Erstens haben sich diese Medien schon in ihrer Berichterstattung und nicht erst im Prozess auf Korrektiv bezogen. Auf wen denn auch sonst? Es handelt sich ja um einen exklusiven Korrektivbericht. Zweitens kommen Medien gar nicht aus der Haftung, wenn sie auf Falschberichterstattung anderer Medien verweisen, weswegen dieser Vortrag auch nicht interessengeleitet sein kann. Und drittens, das ist seiner Meinung nach der zentrale Punkt, weicht die Pressekammer mit dem Ausreden-Einwand der entscheidenden Frage aus. Glaubt das Landgericht Hamburg, dass von der ARD bis zur TAZ alle oben genannten Medien und Personen mutwillig falsch über das Treffen berichtet haben? Oder attestiert es ihnen ein ungenügendes Textverständnis und Unfähigkeit, Meinung von Tatsachen zu entscheiden? Dazu hätte es im Urteil Stellung beziehen müssen. Stattdessen schreibt es pauschal, der Leser erkenne, dass es sich um eine Meinungsäußerung handelt. Ist doch klar. Die ganzen Leute mit den Schildern, die auf die Straße gegangen sind, die sehen das alles klar. Ne? Das Landgericht setzt letztlich ein Sollen an die Stelle des Seins. Es interpretiert die Aussage so, wie der Durchschnittsleser sie nach Auffassung des Gerichtes verstehen sollte, nicht aber, wie der Durchschnittsleser sie tatsächlich versteht. Also genau das Gegenteil von dem, wie es gemacht werden soll. Ja. Kontrafaktisches darf kein tragfähiger Ausgangspunkt richterlicher Begründung sein. So heißt es verklausuliert. Ich finde es einfach, ja, die widersprechen sich teilweise selber. Tja, bei der Abwägung zwischen Meinungsfreiheit von Korrektiv und dem Persönlichkeitsrecht von Vosgerau betont es, für die Rechtmäßigkeit der Berichterstattung spreche, dass ein erhebliches öffentliches Interesse daran bestehe, zu erfahren, was auf dem Potsdamer Treffen diskutiert wurde. Habt ihr verstanden? Die Berichterstattung ist rechtmäßig, weil ein erhebliches öffentliches Interesse daran besteht. Das heißt nicht, dass sie sich einfach was erfinden können eigentlich, aber darüber geht das Gericht einfach hinweg. Tja, somit ist dieses unkritische Urteil ohne Anzeichen von Problembewusstsein nicht nur ein fragwürdiger Sieg für Korrektiv, sondern leider auch eine Irreführungsermutigung für News und Co. Also er sieht alternative Medien als kritisch, weil er sagt im Endeffekt, ja gut, dann können sich jetzt darauf auch andere Nachrichten-Outlets beziehen. Und von der Tatsachenberichterstattung immer weiter weggehen hin zu einer Meinungsberichterstattung. Klammer auf, nicht, dass das irgendwer schon längst tun würde, aber ja. Also bei ihm ist die kognitive Dissonanz auch ein bisschen verankert, aber zumindest hat er hier gesehen, so, ey, was machen die da? Das ist doch Blödsinn. Und so ziemlich jeder hat gesagt, mit ein bisschen juristischem Fachverstand, okay, wir verstehen, warum das Gericht so geurteilt hat, aber die Begründung ist trotzdem wenig juristisch und mehr methodisch geprägt. Ja, hat das auch damit zu tun, dass diese Kommentiererei auch sehr verbreitet ist und dann eben das auch gerne als Nachrichten verkauft werden, auch wenn es gerne nur Kommentare sind, sozusagen. Natürlich sollten auch in Kommentaren die Inhalte wahr sein, aber es ist im Relativ, sieht man ja. Naja, es war ein Werkzeug. Also es wurde ja benutzt, diese Fehlinterpretation, und das ganz bewusst. Ja, wurde wie eine Monstranz vor sich hergetragen, so wie jetzt gesagt wird, ja, seht ihr, das Gericht hat uns doch bestätigt. Ja, übrigens, die zwei vorigen Instanzen haben andersrum entschieden, ne? Nur so nebenbei. Ja, wir werden so Argumentationsketten von irgendwelchen Leuten, ja, die eben teilweise zumindest nur aus der Luft gegriffen sein können, werden dann zu Wahrheiten. Und das ist allgemein natürlich ein kommunikatives Problem, finde ich. Ne? Nie vergessen, dass Teile unserer Justiz abhängig sind und weisungsgebunden. Ja, also wie gesagt, das ist ein Urteil aus dem Paralleluniversum. Genau, kann man sich nur angucken und sagen, okay, das Urteil ist im Endeffekt nur so gefällt worden, dass halt die ganzen Leute gesichtswahrend sagen können, ja, ist doch gerichtlich bestätigt, dass es okay war. Weil ansonsten müsste man sich halt mal überlegen, alle Preisverleihungen, die an die wegen dieser Berichterstattung gegangen sind, und ich meine, es ist ja alles erstunken und erlogen im Endeffekt, muss man wirklich sagen. So, ist nicht anders. Und das darf man auch sagen. Gerichtsfest. So. Und ne, dass sie halt weiterhin so drauf beharren, anstatt zu sagen, ah, okay, sie könnten ja auch einfach sagen, okay, wir ziehen jetzt den Schwanz ein und reden einfach gar nicht mehr darüber. Ne, die müssen ja nicht unbedingt in Sack und Asche gehen, wer wird sowas schon verlangen, ist auch unrealistisch, aber dass sie halt weiterhin so tun, ja, ja, das ist so, das ist so, ja, das ist so, ja, das ist so. Nicht vergessen, das ist das gleiche Outlet, das es sinnvoll fand, Erik Ahrens auf den Schild eben, also ja. Ja, genau, also es wird natürlich damit gespielt, dass man halt Sachen durcheinander wirbelt, ne? Also zum einen gab es ja einen Vortrag über Masterplan, sogenannten, und gibt es ja auch das Buch mit der Remigration, aber den Schluss, den sie dann halt ziehen, ist der, dass das halt beinhaltet irgendwelche Deportationen und damit den Vergleich zu irgendwelchen Wannsee-Konferenzen. Ja, und es ist einfach, es werden Worte in den Mund gelegt, die nicht gefallen sind, um Schlussfolgerungen zu rechtfertigen, die sonst keinen Bestand hätten. Ja, wie gesagt, im Endeffekt ist der Vorwurf ja, okay, wir wollen deutschen Staatsbürgern die Staatsbürgerschaft entziehen, um sie zu deportieren zu können. So, das ist ja der Kern, ne, des Vorwurfs. Und ja, ne, das denken weiterhin viele Leute, dass es genauso ist. Ne, dass das da, dass der Sellner da eigentlich nur so eine kleine Randsache mit ein paar Leuten gemacht hat, beispielsweise, ist vielen Leuten auch nicht klar. Viele Leute, die da auf dieser Konferenz waren, wussten gar nicht, dass der da war, zum Beispiel. Was jetzt da auch wieder egal ist. Ne? Ich meine, diese Konferenz generell kann man drüber denken, was man will. So, aber was da halt aufgezogen wurde, war ja eine Lüge. Einfach eine Lüge. Lüge. Und die Leute halten an der Lüge fest und rechtfertigen das mit solchen Urteilen, dass gesagt wird, so, ja, das ist zwar eine Lüge, aber gerechtfertigte Meinungsäußerung. Deswegen dürfen sie es weiter sagen. Ja. Ja, das könnte man, ne, generell könnte man sagen, es ist ja gut, dass die Presse, dass da nicht in die Pressefreiheit eingegriffen wird, so, aber das ist ja auch ein Missbrauch der Pressefreiheit an dieser Stelle, ne, für reine politische Ziele, ne. Und ich kann euch nur daran erinnern, erinnert euch, wie die ganzen Leute mit ihren selbstgebastelten Schildern überall in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Die müssen sich ja eigentlich alle verarscht fühlen, ne? Nur wissen sie es gar nicht. Ja, das ist ja in dem Sinne, existiert die Bedrohung ja trotzdem. Also, auch wenn der Sellner das so nicht gesagt hat, wird das schon irgendwer da so gemeint haben. Und dann kann man auch demonstrieren, das ist schon richtig gewesen. Die schaffen das, sich das einzureden. Ja, ich meine, generell kann jeder aus jedem Grund demonstrieren. Da habe ich so, klar, aber ne, die. Ja, das ist schon erstaunlich, aber wie geschlossen. Irregeleitet worden. Und wie gesagt, normalerweise müsste jetzt eine Presseaufarbeitung kommen, damit diese Leute auch informiert werden. Ach, übrigens, das, was ihr da gedacht habt, das war gar nicht so. Tut uns leid. Aber wie gesagt, das tut uns leid, das kann man schon gar nicht mehr verlangen. Ja, und gar nicht drüber zu reden, auch nicht. Sie sagen weiterhin, ey, das war gut, was ihr gemacht habt, weil es war alles gerechtfertigt. Ja, tut uns leid, wäre ja auch gelogen. Ja, und das kann man ja auch nicht verlangen. Aber das finde ich ja das Schlimme an der Situation. Sie entschuldigen sich nicht, okay, geschenkt. Sie schweigen das Thema nicht tot, weil es ihnen peinlich ist, sondern sie propagieren es weiter offensiv, als ob es so wäre. Ja, also das hat wirklich nichts mehr mit Professionalität zu tun. Das ist einfach nur noch Politik. Nur noch Politik. Kampagnenhaft. Ja, apropos Politik. Der Landtag Niedersachsen hat vergangene Woche getagt und hat sich ein neues Gesetz zum Verfassungsschutz geleistet, gleich am ersten Tag. Und ja, der Niedersächsische Verfassungsschutz ist ja berühmt und berüchtigt für seine Social-Media-Arbeit, die regelmäßig für einiges Kopfschütteln sorgt. Und sie haben jetzt es vereinfacht, auch Einzelpersonen zu überwachen. Also das ist ja so eine generelle Diskussion, dass ja normalerweise gesagt wird, es geht nur um irgendwelche Zusammenschlüsse von Personen, die sind nur über Verbots- und überwachungswürdig. Und da gibt es jetzt immer mehr Stimmen, nicht nur in Niedersachsen, sondern generell, die halt sagen, nee, wir wollen schon auch gerne gegen irgendwelche Einzelpersonen da irgendwie vorgehen. Und ja, das ist natürlich komisch. Und wie auch hier ein Redner von der AfD bei dieser Aussprache gesagt hat, ist das ja eigentlich unmöglich, dass jetzt einzelne Personen ohne jedes Zutun von anderen Personen irgendwie den Staat irgendwie abschaffen können oder so, die Verfassung irgendwie kaputt machen können oder so. Und insofern ist es ja auch eigentlich Quatsch, da zu sagen, dass man da irgendwie schon anfangen muss bei einzelnen Personen, und das sehe ich eigentlich auch so. Also ist halt irgendwie komisch. Aber es ist halt gerade Trend, und deswegen muss man da natürlich aufspringen auf den Trend. Und das zweite ganz Interessante ist, dass man jetzt hier unter Top 4 gesagt hat, Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung eines parlamentarischen Kontrollgremiums in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. Und das ist also so verkauft, dass man irgendwie sagt, so ja, wir hier in Niedersachsen, wir haben ja gar kein Gremium, gar kein parlamentarisches Kontrollgremium, und das brauchen wir doch, das haben andere Bundesländer ja auch, also müssen wir das mal dringend einrichten. Die Sache ist nur, dass die halt kein solches parlamentarisches Kontrollgremium gebraucht haben in der Vergangenheit, weil es nämlich einfach einen Ausschuss gab, der das gemacht hat, also quasi die gleichen Dinge da getan hat, die so ein parlamentarisches Kontrollgremium halt tut. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass es jetzt zum Beispiel in Thüringen ja dieses Problem gab, dass, weil der große Unterschied zwischen dem Kontrollgremium und dem Ausschuss ist nämlich der, dass so ein Gremium, wenn es halt eingerichtet wird, die Angehörigen dieses Gremiums dann bestimmt werden müssen von dem Parlament. Und wenn es einen Ausschuss gibt, dann bedeutet das einfach, es gibt dieses Parlament hat einen Ausschuss, das ist also so ein Arbeitskreis innerhalb von dem Parlament, und diesem Arbeitskreis gehören dann einfach alle Fraktionen halt an in der Stärke, die sie halt haben, und diese Fraktionen entscheiden sich dann selber, welche Personen sie dann da hinschicken, um da mitzuarbeiten. Und da gab es ja jetzt durch sogenannte Sperrminoritäten in Parlamenten schon das Problem, dass man diesen Trick von wegen, okay, wir wählen eure Leute mit und ihr wählt unsere Leute mit, halt nicht mehr machen konnte, weil man halt gesagt hat, die von der AfD, die wählen wir nicht mit. Und die dann, wenn sie jetzt alleine halt das verhindern können, dass andere Leute gewählt werden, dass sie dann sagen so, ja, okay, wir wählen die auch nicht mit. Und deswegen gibt es dann einfach keine Leute mehr, die dafür gewählt werden, für diese Gremien. Und dann gibt es einfach dann diese Regelung, dass sie einfach mit ihren bestehenden Mitgliedern halt einfach weiterlaufen, weil sie halt nicht neu besetzt werden können. Und das führt dann zu so lustigen Dingen wie, dass irgendwelche abgewählten Leute, die halt diesem Parlament gar nicht mehr angehören, dann aber immer noch in so einem parlamentarischen Kontrollgremium zum Beispiel halt Beaufsichtigung des Geheimdienstes halt angehören, weil man einfach die Nachfolger von denen nicht benennen kann. Und ja, und das hat sich Niedersachsen jetzt angeguckt und hat sich gesagt, das brauchen wir jetzt auch. Ja, und die ganze Auseinandersetzung dazu war halt auch erwartbar. Man sagt dann halt so, also die AfD sagt ja, die Linken, die gehören ja auch irgendwelchen Gremien an, und die haben ja hier Beispiel und da Beispiel und hier noch ein Beispiel halt von irgendwelchen Sachen, Bestrebungen innerhalb von Linken, die es natürlich gibt, die halt irgendwelchen Marxismus haben wollen oder so. Und aber bei uns soll das jetzt hier irgendwie nicht gehen oder so. Und dann kommen halt die von der anderen Partei und sagen dann halt so, ja, aber wir wählen ja, wir würden ja auch nicht die Bestrebungen jetzt von den Linken da reinwählen, und man kann ja nicht irgendwie da reinwählen, der jetzt selber irgendwie dann der Böse ist, impliziert dann natürlich halt, dass die AfD halt selber natürlich gegen die Verfassung gerichtet ist und so weiter und so fort. Also ja, das ist halt das, was sie da gerade irgendwie sich ja, ausgedacht haben. Versuchen das System abzudichten in alle Richtungen. Mal gucken, ob das gelingt. Also an einigen Stellen scheint es ja zu gelingen und an anderen eben nicht so gut. Aber viel geht doch noch durch, beziehungsweise solange die AfD nicht 50% hat, bist du da gehindert, was dagegen zu machen, sozusagen. Ungefähr, über Daumen gesagt. Und jetzt, wo die Linke schon der CDU die Tolerierung anbietet, vor vorauseilenden Gehorsam, wird das auch ja, so schnell nichts. So entsteht Frieden in der Welt wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, der Präwahlmonitor 2025. Ja, Stichwort NGOs, NGO-Finanzierung und Überprüfung der Förderkriterien von NGOs und der Zielerreichungsfaktoren von Förderprogrammen, von Pilotprojekten und so weiter und so fort. Wie wird das Ganze überhaupt überprüft? Ja, wenn wir ein Projekt gegen Hate Speech haben oder sowas, dann gibt es ja einen Geldbetrag. Erstmal muss natürlich der das Geld bekommen, gewisse Förderkriterien erfüllen, aber da gibt es ja auch Förderziele, von denen dann eine weitere eine Zuweisung im nächsten Zeitraum, der ansteht, erfolgt oder nicht erfolgt. Und war das Projekt gut, muss das Projekt geändert werden und so weiter und so fort. So, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, anhand von welcher Kriterien werden diese Sachen evaluiert? Was gibt es denn da für harte Fakten? Ne? So und so viel Prozent weniger, die böse Gedanken in ihrem Kopf haben. So und so viel Prozent weniger Postings oder sowas. Es gibt ein paar Metriken, wie immer mehr Meldungen bei Meldestellen. So, allerdings ist das ja das hat ja nichts mit dem Projekt wirklich zu tun. Ne? Das Projekt soll ja Hate Speech oder andere, ich pick mir jetzt einfach mal ein paar raus, soll ja einfach Hate Speech oder Radikalisierung online oder sowas eindämmen. Aber als Metrik dient nicht, ist es messbar zurückgegangen, sondern als Metriken werden andere Sachen herangezogen. Wie zum Beispiel, ist die Meldestelle erfolgreich? Fragezeichen, hängt davon ab, wie viele Leute bei der Meldestelle was gemeldet haben. So, theoretisch sollte man ja sagen, okay, die Meldungen gehen zurück, das heißt, irgendein Projekt ist erfolgreich. So, aber das Gegenteil ist der Fall. Du hast ein Projekt gegen Hate, wo auf Meldestellen hingewiesen wird und je mehr Meldungen es gibt, dann wird quasi dieses Projekt gegen Hate als von den Förderzielen halt als ja, dann werden die erklären, dass das jetzt nun. Tut mir leid, dass ich hier so rumschmuggeln muss, aber die ganzen Sachen sind so weich. Die werden erklären, dass das ein zeitlich bedingter Effekt ist, der sich dann ergibt in einer Zeit, wenn die Meldestelle bekannter ist oder so. Ne, dann könnte man ja nochmal drüber reden, ob das verändert oder so. Also. Ja, aber wie gesagt, ein Projekt, was nicht direkt was mit der Meldestelle zu tun hat, gibt aber, es werden mehr Sachen bei der Meldestelle angegeben und das ist gut. Ja. Deswegen, da sehen wir, dass wir einen positiven Trend haben. Emax, ich muss hier so ein bisschen rumschwurbeln, weil diese ganzen Sachen sind halt nicht so ganz fest. Es gibt nicht so KPIs oder andere Sachen wie in anderen Bereichen, klar. Aber was es gibt das Präwahl. Das ist ein Netzwerk aus zahlreichen verbundenen Kooperationspartnerinnen aus Wissenschaft, Präventionspraxis und politischer Bildung, aber auch aus Politik und Verwaltung. So, was machen die? Die sollen quasi ein Konzept entwickeln, wie man diese ganzen Sachen überhaupt evaluieren kann. Die wissen selber, dass sie ein Problem haben, dass sie das nicht evaluieren können. Ja, weil wenn du zum Beispiel als Erfolg feierst, dass mehr Workshops stattfinden, dass mehr, wo haben wir das denn? Na, es geht nicht um sowas wie lokale Resonanz, wie Partizipationsraten, zum Beispiel Reduzierung von Vorfällen, zum Beispiel körperliche Angriffe, verbale Angriffe, rassistische Angriffe auf konkreten Standorten. Ich lese jetzt vor, was es nicht ist. Ja, so, das ist es nicht. Also der messbare Faktor ist es nicht. Aber was ist ein guter messbarer Faktor? Nachhaltig. Und zwar ist ein Projekt dann nachhaltig, wenn es eine hohe interne Verstetigung gibt. Ich übersetze euch das mal. Das heißt, es gibt mehr Seminare, ja, es gibt mehr Workshops, mehr Behörden fragen diese Seminare nach. Mehr bezahlte Stunden ins Allgemeine. Versteht ihr? Mehr staatlich bezahlte Stunden. Wie sich der Hund mehr Geld für die woken Aktivisten. Ja. Genau, wir geben die Workshops hin. Wir geben eine Finanzierung für Workshops, jetzt in dem konkreten Fall. Ja, Förderfinanzierung. Oder wir finanzieren eine NGO, dass sie solche Workshops anbietet. Und wenn dann ganz viele Leute diesen Workshop bei denen dann buchen, was ja ne, klar machen die das so, ne, weil das ja den Job ist, solche Workshops zu buchen. Wenn die, vor allem wenn die Diversity und Equity Leute sagen, wir brauchen mehr Schulung für die Leute. So, ja, also mehr Schulung, mehr Seminare, mehr Geld wird reingebuttert, ist ein Erfolgskriterium. Nicht, dass beispielsweise es zu weniger rassistischen Vorfällen kommt. Mehr Meldungen sind ein Erfolgskriterium. Ja. Qualitätsentwicklung ist ein Erfolgskriterium. Das heißt, dass Handbücher, Handreichungen, weitere verstetigte Prozesse etabliert werden, also dass Best-Practice-Ansätze weitergegeben werden, so nach dem Motto, ey, mal, das hat so gut funktioniert mit der Degradikalisierung, mach das mal so und so und so. Ja, okay. Und Selbstevaluation für Beratungsnetzwerke. Ja, also dass Leute sich selber evaluieren können, ist auch eine Sache, die relevant ist. So, und jetzt wird es langsam dünn. Wenn ihr dachte, das war jetzt dünn, es wird jetzt immer dünner. Ja, weil diese Präwahl sagt, okay, wir haben in 86% der Organisationen haben wir Bedarf für Qualitätssicherung und Monitoring. 32% prüfen tatsächlich. Also diese ganzen schönen weichen Kriterien, die ich euch gerade gesagt habe, das ist die Selbstevaluation, die machen. Ne, habt ihr den Trick verstanden? Nicht die Leute, die das Fördergeld geben, prüfen das, sondern die prüfen sich selber. Ja? Und für diese Prüfung gibt es noch keine richtigen Kriterien. Wir brauchen CBMs, community-basierte Systeme für diskriminierende Vorfälle, Datenbanken für Ergebnisse. Ne? Also, wie gesagt, hier geht es nicht darum, hey, das ist jetzt der Bericht, das läuft übrigens seit 2018. Das ist jetzt von 2025, der letzte Bericht. Was hast du die Leute machen, die damit befasst sind, so ungefähr? Dann wird das auch das Richtige. Dann kommt das Richtige mal raus, dass man dann den Fördergeld auch kriegt. Ja, ich meine, das ist so, als würdest du den Herrn Spahn. Und wird nicht geprüft. Punkt. Das ist der Punkt. Und anstatt eines Prüfberichtes, sieben Jahre nach der Gründung von diesem Ding, ist immer noch. Wir müssen Evaluation stärken, wir müssen Strukturen aufbauen, um überhaupt mal das prüfen zu können. 62% aller Organisationen prüfen gar nicht und 32% machen Selbstevaluation. Vielleicht sollten wir Ich bin da gewesen, wo ich das rausgefunden habe, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass es wirklich so ein Rumgeschwurbel ist. Ja, es gibt bestimmte Programme in Bayern, die haben harte Kriterien. Habe ich ja gerade zum Beispiel gesagt, ne, wenn man messen kann, die Gewalt ist um so und so viel Prozent in diesem Bereich runtergegangen, dann ist das ein Kriterium, wo man sagen kann, okay, diese Förderfinanzierung war vielleicht sinnvoll. So. Aber auf Bundesebene gibt es sowas gar nicht. Ja. Und wie gesagt, es geht im Bereich Extremismusprävention, Demokratieförderung, politische Bildung. Es gibt natürlich auch andere Förderprogramme, wo es messbarere Faktoren gibt, was weiß ich, Familienförderung oder sonst was. Ja, aber hier geht es halt um die Themen, die wir halt kennen, ne? Hate Speech und so. Und im Endeffekt, ja, das Projekt ist dann erfolgreich, wenn man Netzwerke gebildet hat, wenn man Workshops gemacht hat und wenn quasi, also es ist ein Selbstzweck. Man kann es gar nicht anders sagen. Es gibt keine Zielerreichungskriterien, ihr müsst X erreichen, es ist ein Selbstzweck. Wir geben euch Geld, um Workshops zu machen und ihr habt Workshops gemacht. Das heißt, ihr habt euer Ziel erreicht. Also, ne? Also eigentlich skandalös. Eigentlich skandalös. Aber ja, was soll man sagen? Ne? Der Rechnungshof kritisiert das ja auch immer. Aber das halt, wie gesagt, das ist das Ding, was sagen soll, hey, wir haben ganz viele tolle Projekte gehabt und hier ist das, was dabei rumgekommen ist. Hier sind die Resultate dieser tollen Projekte. Ja, sind mit Resultaten gegen XY und diese Projekte sind erfolgreich wegen XY. Das findet gar nicht statt. Genau, gegen Resultate und echten Ergebnisse wäre jetzt einzuwenden. Oder nicht sowas, um das überhaupt machen zu können. Sieben Jahre nach Scheiße praktisch. Ne? Eigentlich ist es doch nur erfunden, diese ganze Attribuierungs- oder Attributionsforschung, wie das heißt, dann, wo sie dann aus dem und dem einen Schluss zurückschließen, ja, und dann eben einen Zahlenwert auch noch damit rechnen. Das ist ja das Problem, dass man das dann so genau nimmt. Und sich damit irgendwie ja, Sachen, Effekte ausrechnet, die eigentlich ja nicht existieren wahrscheinlich. Ne? Doch, ich sag's nochmal. Ja, Erfolgs- und Wirksamkeitsindikatoren, Resonanz und Transfer, Verbreitung von Materialien, zum Beispiel Handreichung, Podcast, Multiplikatorwirkung, Fortbildung für Fachkräfte. Ist das alles auf Social Media ausgerichtet? Stärkung und Erreichung von Best Practice-Impulsen in der Praxis. Ne, dann hat Nachhaltigkeit hatte ja schon. Nachhaltigkeit heißt interne Verstetigung beim Träger. Ja. Das heißt, dass die Sachen auch angenommen werden. Und ja. Dann gibt es eine Skala für Digital Citizenship Literacy. Ja, also das ist quasi eine Metrik. Also Digital Citizenship Literacy, also digitale Bürgerrechtskenntnis, ne, so. Das wird im Endeffekt, da soll eine Metrik erstellt werden, die dann einen Indexwert von so und so viel von 100 machen will, aber da sind sie noch dran. Das ist auch, das macht das Präwahl auch. Wie gesagt, da gibt es einen sogenannten Key Performance Indikator für die Zukunft, der sogenannte Digital Citizenship Literacy Scala. So. Aber das gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht. Wird alles noch gebaut. Ihr stellt euch scheinbar vor, da ist eine große Stadt da hinten. Unsere Profis programmieren noch dran. Ja, also 7 Jahre, nachdem die sagen sollen, zeigt uns mal, ob das funktioniert hat oder nicht, anhand von welchen Kriterien, haben sie noch gar nichts. Aber ich meine, wer will denn diesen Leuten da irgendwie böse sein, wenn unsere Regierung doch nach den gleichen Kriterien funktioniert? Die scheißen ja auch auf jede Bewertung, die scheißen drauf, was ihnen der Bundesrechnungshof sagt. Und wie der Mammon eben schon sagt, wird er jetzt noch verkleinert, damit er noch weniger meckern kann. Also ja, warum soll man den Kleinen Vorwürfe machen, wenn sie doch nur die Großen nachahmen? Ist dem Spahn was passiert? Ist der von der Leyen was passiert? Nein, weil nie evaluiert wird mit harten Kriterien. Nie. Solange es darum geht, halt um unsere adlige Kaste. Ja, ja. Aha. Ach, ja. Da haben wieder Leute Gewaltfantasien, hä? Ja, das war eine Zuschauereinsendung und es wurde auch schon, also es ist nicht aus dieser Woche und hier gibt es einfach nur Berichte, dass es wohl in Göttingen so eine größere Veranstaltung gegeben hat, wo auch so ein Ex-68er irgendwie dabei war, hier von Marx 21. Ja, ist der gute Mann. Also die Puristen waren ja nicht in Albert getroffen, hat der Veranstaltung. Volkhard Mosler. Ja, und der Name ist ja schon verurteilt sozusagen, Nazi zu sein. Und dann haben sie angefragt bei der Universität, wie das sein kann und was sie da machen wollen. Und die haben gesagt, ja, wir prüfen das. Aber scheinbar ist da noch nichts passiert irgendwie, dass sie diese Gruppierung da irgendwie ausgeschlossen haben, obwohl sie sich da halt irgendwie ja, darüber ausgetauscht haben, dass man halt gewaltverherrlichende Aussagen sind da gefallen unter lautstarkem Beifall. Weil es ist ja nur Antifaschismus, es ist ja nur so. Kampf gegen die Bösen. Mit derselben Urteil, ne? Die Puristen treffen sich bei einer Kneipe nach Feierabend so ungefähr. Und hauen dann ihre ja, die Thesen Nachfolge raus. Vom Bandai-Beat-Anschlag. Tja. Ja, das ist durch die Konstellation heute kann ich leider den Text aktuell von hier aus nicht lesen, aber die Überschrift sagt uns ja eigentlich schon genug. Wir haben alle mitgekriegt, was am Bandai-Beat da passiert ist in Sydney. Zwei ja, mutmaßliche Islamisten am 16. oder 18. Die Zahlen irgendwie schwankend in der Presse, Menschen umgebracht, weil diese Menschen Hanukkah gefeiert haben. Ja, und der hier Richard C. Schneider sagt halt, ja, das sollte Europa eine Warnung sein und das sollten wir ja auch schon alles wissen, aber jetzt eine Woche später sehe ich ja drauf geschissen, also es ist keine Warnung. Es geht einfach weiter und im Gegenteil, immer mehr Länder rüsten jetzt hart auf und drehen den Spieß halt rum. Im Vergleich zu diesem Christchurch ist das ziemlich klein gehalten, habe ich auch den Eindruck. Es gab auch in Australien wieder so tolle Sachen mit Prominenten, die dann gesagt haben, hier die wirkliche Gefahr kommt von rechts und Diversität ist unsere Stärke und so. Und wie gesagt, viele Länder sind ja jetzt drauf und dran, auch in Europa, nicht eben Islamismus und Gewalt unter Strafe zu stellen, sondern die Kritik daran. Großbritannien geht voraus, Australien ist nicht in Europa, aber ist auf dem gleichen Weg. Und ich denke, das wird uns in Zukunft in allen EU-Ländern erwarten, dass, ja, wenn jemand niedergestochen wird, haben wir die Fresse zu halten. Und wenn wir doch den Mund aufmachen, werden wir mit allen Mitteln des nicht mehr Rechtsstaats verfolgt werden. Ja, und deswegen sollte nicht nur das Attentat eine Warnung für Europa sein, sondern auch der Umgang damit. Aber wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass irgendwer vernünftig wird. Auf jeden Fall bei solchen Anschlägen ist es echt schwer zu sagen, ob das dann im Endeffekt rechts oder links motiviert sein könnte. Das macht natürlich das, stellt sich halt eher daran, was die Leute für Motivationen hatten, ne? Und man hat ja schon hart versucht, das zu sagen, das sei Far-Right-Terrorism, also Islamismus sei Far-Right-Terrorism, wo ich halt dann auch irgendwie, man kann halt nicht mit multidimensionale Bedrohungen mit einer 2D-Matrix irgendwie ausloten. Das genau, ist es ist Unsinn. Die falsche Matrix. Ja, klar, ja. Sind Islamisten konservativer und rechter eingestellt. So, aber der Islamismus hat halt auch sehr viele kollektivistische Teile, die man eher dem linken Spektrum zuordnen kann. Deswegen sind solche Sachen müßig. Klar, sowas wie die Grauen Wölfe sind rechts. Ja, aber sind die rechts im Sinne von deutsch-rechtsradikal? Nee, die sind einfach autoritär, totalitär. Ja, mir geht es mehr um den antisemitischen Anteil, nicht den islamischen. Also da, das, wie gesagt, ob das rechts oder links motiviert ist, das lässt sich doch anhand so einer Tat eigentlich nicht richtig ablesen. Aber das, was ist denn der antisemitische Anteil? Die bringen so lange Juden um, bis keine mehr da sind und dann sind die Christen dran. Ich meine, Islamisten sind nicht rational oder sowas. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass sich auf diese Fährte zu lassen, dass jetzt rechts oder links motiviert ist, dass das eben so ein Nebelkerzenstaat ist. Ne? Das ist ja, aber die Nebelkerze wird ja geworfen, um den normalen, uninformierten Zuschauer zu verwirren, damit er sagt, ja, die Rechten wieder, oh ja, ja, gegen rechts auf die Straße, Wannsee-Konferenz. Ja, genau, also ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Ich dachte eigentlich, das wäre diese Hamas-Charta gewesen. Die hatte ich mir diese Woche nochmal angeschaut, aber da war das dann wohl nicht drin oder so. Nämlich diese Idee, dass sie im Endeffekt ja den Juden vor allen Dingen erstmal vorwerfen, dass die halt diejenigen sind, die sich am wenigsten halt konvertieren lassen. Das hatte ich auf jeden Fall irgendwie, ich weiß halt nicht, woher ich das weiß, aber irgendwo habe ich das mal gehört, diese Geschichte. Ich dachte, das wäre auch dieses Hamas-Ding gewesen, aber wohl nicht. Oder ich habe eine andere Übersetzung gelesen als die, die ich jetzt gefunden hatte oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt, das im Endeffekt halt ist, dass sie sagen so, ja, die sind ja sowieso nicht bereit, sich uns zu unterwerfen und von daher können wir die dann halt eben auch richtig gleich umbringen und die anderen, die müssen wir halt nicht gleich umbringen, weil bei denen besteht halt noch Hoffnung sozusagen, dass wir sie für uns halt einfach umpolen können. Und ja, also insofern ist das schon so, dass es sich auf jeden Fall nicht auf Juden beschränkt. Also der Vorwurf ist ja im Endeffekt halt eben, dass sie halt nicht gläubig sind in dem Sinne und es auch nicht werden. Und von daher richtet sich das natürlich gegen alle Leute, die nicht gewillt sind, sich da zum Islam dann mal zu laufen. Ja, Fanatiker eben. Ne? Ja, es ist halt schon, ich meine, ja, der Abstimmungseffekt von diesen ganzen Anschlägen lässt sich nicht verleugnen. Und was dann von der Regierung für Äußerungen kam, einerseits, ja, man muss jetzt aufpassen, dass jetzt nicht die Islamophobie überhand nimmt. Und generell ist das ein Hinweis, dass das Waffenrecht in Australien noch nicht restriktiv genug ist. Aber die überhand genommene Islamophobie hat noch keine solchen Opfer gezollt. Politische Ausschlachtung, ganz schlimm. Es hat einfach noch keine Opfer gebracht in der Form, diese angebliche Islamophobie. Und ja, aber es wird doch nichts vermietet an die Leute. Wissen wir, das wer weiß. Ja, die kriegen alle so einen schlechten Job. Und die Leute mit dem Kopftuch können nicht Richter werden. Das ist doch, ganz schlimme Diskriminierung. Sauerei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Australien ist, aber die sind auch recht liberal, was ihre Minderheitenrechte angeht, sage ich mal vorsichtig. Ja, Mann, ein Poschard zum gleichen Thema. Genau. Ulf Poschardt hat auch darauf reagiert, auf das Attentat, und sagt: Warnungen davor, dass Massenmigration aus muslimischen Ländern das Überleben der jüdischen Gemeinden im Westen gefährdet, wurden immer wieder als rechts diffamiert. Lustig, wo der Anschlag auch als rechts diffamiert wurde. Höchste Zeit, die Realitätsverleugnung zu beenden und Antisemiten konsequent abzuschieben. Die Zukunft des Westens steht auf dem Spiel. Die Feinde Israels sind die Feinde jüdischen Lebens und die Feinde jüdischen Lebens sind die Feinde eines freiheitlichen, fortschrittlichen und aufgeklärten Westens. Die ungesteuerte Migration aus muslimisch geprägten Kulturen hat Antisemitismus in einer Weise normalisiert, die ebenso skandalös wie erschreckend ist. Noch immer sind die Allianzen zwischen Linken und Islamofaschisten oder auch rechten Ekelpaketen wie Tucker Carlson, der seine antisemitischen Misten mit Linken wie der UN-Antisemitin Franka Albanese teilt. Warnungen davor, dass ungezügelte Einwanderung aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und Pakistan, aber auch aus Nordafrika die Sicherheit und sogar das Überleben der jüdischen Gemeinden im Westen gefährdet, wurden immer wieder kalkuliert als Islamophobie und Rassismus diffamiert. Die Refugees Welcome Euphorie ignorierte in ihrer stumpfen Zuversicht, was offenkundig war. Karl Lagerfeld sagte es 2017. Wir können nicht Millionen Juden töten und Millionen ihre schlimmsten Feinde ins Land holen. Der Terroranschlag auf eine Hanukkah-Feier am Bondi Beach in Sydney steht sinnbildlich für die Wehrlosigkeit des Westens, der in Gestalt der beiden Attentäter mit dem Scheitern der eigenen Integrationspolitik konfrontiert wird. Man akzeptiert, dass eine antiwestliche, unaufgeklärte, in Teilen mittelalterliche und gegen Juden, Schwule und Frauen gerichtete Moral einwandert. Sonntagsreden, in denen die Mehrheitsgesellschaft dazu aufgerufen wird, noch liebevoller mit jenen umzugehen, die ihre Werte mit Füßen treten, sind zu einem Schauerstück der Realitätsverweigerung geworden. Durch die Verklärung der Migration verliert das linksliberale bürgerliche Milieu die politische Mitte. Diese hält seine Protagonisten längst für arrogante Realitätsverweigerer, die sich zu fein sind, ihr realitätsfremdes Gejubel über Diversität zu korrigieren. Weihnachtsmärkte gleichen Hochsicherheitstrakten und vereitelte Terroranschläge wie jener von Dingolfing sprechen eine deutliche Sprache. Der Hass der islamistischen Täter meint nicht nur Juden, sondern auch Christen. Doch die Kirchen schweigen, sie haben sich in die Geiselhaft des linken Zeitgeists begeben. Yes. Deutschland ist ohne jüdisches Leben nicht vorstellbar, es ist aber sehr gut vorstellbar ohne jedes Spurenelement des Islamismus. Und ebenso ohne jenen zynischen, saturierten, intellektuellen Verlierer, die sich den radikalen Verlierern, Enzensberger, des Islamismus ein Double ihres Hasses auf den Westen gesucht haben. Nur wer konsequent Antisemiten abschiebt, darf auch Sonntagsreden vor den Hanukkah-Leuchtern halten. Wer das nicht will, sollte besser schweigen. Und ich finde, da hat er komplett recht. Ja, könnte man im Prinzip unterschreiben, aber er hat, glaube ich, den nicht interessierten Leser hat er, glaube ich, am Anfang verloren, weil er davon gesprochen hat, dass der Westen untergeht oder so, wo die dann sich abdrehen und sagen, ja, drunter macht das wieder nicht, ne, und dann Abendland oder so. Also soll er doch sagen, dass er das Abendland meint oder sowas. Ja. Schwierig, solche Texte zu schreiben, glaube ich. Aber das ist ja in letzter Zeit immer öfter, dass du so, ja, wo geht denn Deutschland vor die Hunde? Du AfD-Heini, zeig doch mal, wo geht's denn ja bergab so? Hast du mal rausgeguckt, du Arschloch? Warst du mal in der Innenstadt? Hast du mal die Pleitezahlen gesehen? Ja, nee, das ist ja, Deutschland steht immer noch so gut da. Gott, die gehen mir alle so auf den Sack, ey. Ja, wir haben doch Millionäre, hallo? Nicht mehr viele, die gehen ja langsam in beeindruckend schneller Rate verschwinden die aus Deutschland. Ja, also wo ich diese Woche ganz viel drüber nachgedacht habe, ist dieses Ding mit der Sozialadäquanz. Also wir haben ja dieses, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, dass es ja, also unsere Gerichte sich ja immer anschicken und da gab es jetzt auch schon wieder so ein Thema mit KuchenTV. Der hatte so ein Video gemacht mit dieser militanten Veganerin, die ja immer ganz gerne den Holocaust vergleicht mit Tiere essen. Und der hatte dann so einen jemanden, mit dem sie da diskutiert hat, der halt Fleisch isst, über den hatte er so ein Bild von Adolf Hitler drüber gelegt. Und da gab es jetzt ein Gericht, was gesagt hat, das wäre halt schon nicht mehr okay, mit diesem super tollen Paragraphen, den wir ja haben, wo es ja darum geht, dass man nicht mehr, dass man es nicht irgendwie normalisiert oder wieder erstrebenswert macht, in so einen Nationalsozialismus wieder auferstehen zu lassen und so. Und also da sind wir so super schlau, das können wir alles irgendwie einschätzen und so. Und da können wir sagen, ja, hier irgendwie dieser Witz vom KuchenTV, der halt, also in keinster Weise, das kann mir niemand erklären, dass es in irgendeiner Art und Weise dafür geeignet ist, irgendwas da irgendwie als erstrebenswert darzustellen oder so. Aber nee, da sind wir ganz schlau, das können wir machen. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass das bei diesem Fall halt wieder so gegeben ist, wo ich mir wieder denke, so, also normalerweise, nach allem, was sich hier der Islam jetzt schon geleistet hat, und das ist ja nicht nur in letzter Zeit, sondern es wird ja nur immer schlimmer im Endeffekt. Also können ja da vom 11. September und auch davor ja schon und so weiter und so fort. Also könnte man jetzt auch so sagen, so ja, alles, was jetzt hier in Richtung Islam geht, da müssen wir uns jetzt erstmal der superschlaue Deutsche um die Ecke kommen und irgendwie erstmal überlegen, ob das jetzt auch sozial adäquat ist. Oder ob das und genau, so das, da genau das passiert ja. Also diesen Trend, den du gerade beschrieben hast, ne, es geht ja bei der Sozialadäquanz, es ist ja ein richtiges Rechtsprinzip, ja, welche an sich strafbaren Sachen aber sozial akzeptiert sind und deswegen ne, als Rest des Lebensrisikos zum Beispiel gewertet werden können oder andere Sachen, dass es halt, dass der Staat sich nicht darum kümmern soll, weil die Ressourcen an anderer Stelle effizienter angewandt werden können. Ne, es fungiert als Korrektiv, um die Strafbarkeit auf das wirklich relevante Risiko zu beschränken und das Zusammenleben nicht durch zu strenge Anwendung der Gesetze zu beeinträchtigen. So, und was ist denn sozial adäquat? Ja, da geht es darum, was gesellschaftlich akzeptiert wird. Und ja, ihr kennt ja das schöne Wort der Normalisierung. Ne? Man hat einen Zustand, der sozial nicht akzeptiert wird. Aber dadurch, dass es immer wieder vorkommt und keine Sanktionen dagegen entstehen, wird es normalisiert. Und das ist bei der Sozialadäquanz halt wirklich so eine Sache. Ja, weil wenn halt die muslimische Kultur und Tradition, die bestimmten Regeln entgegensteht, immer mehr im Alltag gelebt wird und akzeptiert wird, dann wird es normalisiert und genau, die Strafbarkeit, die geht zurück. Ein schönes Beispiel dafür ist beispielsweise Kinderbeschneidung. Ist ein explizites Beispiel für eine Sozialadäquanz, weil es ist ja eine Körperverletzung an den Kindern, aber ne, medizinischer Nutzen kann es geben, medizinische Risiken kann es geben, ne? Das ist ein Sozialadäquanzthema. Ne? Und vergleich das jetzt mal über das, worüber wir sonst in dem Kontext reden. Ne? Also, ne, was kommt als nächstes? Frauenbeschneidung? Ne? Also Kopftuch ist ein gutes Beispiel für diesen. Es Bereich. Gibt doch gerade eine Initiative von 25 Schweizer Forscherinnen, die sagen, wir dürfen das mit der Frauenbeschneidung nicht mehr so stigmatisieren. Das ist Kultur. Ja, und wir müssen doch da denen entgegenkommen und ja, so, genau. Also bitte, ja. Das ist halt genau dieser Normalisierungsprozess, dass die Wissenschaft sagt, ja, wir müssen das so doch mit einbeziehen und sowas und dadurch kriegt das dann halt auch, ne, wenn genug Wissenschaftler es sagen, aber ich meine, die kulturmarxistische Wissenschaft. Ja, aber da bist du halt schon wieder bei Sachen, wo man halt wirklich sagen kann, das ist halt, und ich will jetzt gerade darauf hinaus, dass man, ja, bei dem anderen Ding, da sagt man halt so, ja, vielleicht irgendwer, der freut sich dann irgendwie, dass er den Hitler da irgendwie sieht oder so. Und auch wenn es nichts mit nichts irgendwie zu tun hat, was irgendwie in die Richtung führen würde. Und ja, dann kann man ja sagen so, ja, alles, was irgendwie in Richtung Islam halt geht und Normalisierung vom Islam, das müsste man ja jetzt eigentlich auf den Prüfstand stellen und dann natürlich auch sagen, nee, es geht alles nicht mehr, weil ja, wir sehen ja, wo das hinführt. Ne? Wir sehen ja, was die schlimmsten Auswüchse quasi sind und dann beurteilen wir jetzt halt alles nach den schlimmsten Auswüchsen, ne? Was man sich da ja halt verwehrt, aber bei den anderen Sachen, da geht das ja dann immer. Da ist es ja dann immer sofort so, dass, ne, das sorgt halt dafür, dass es irgendwie akzeptiert ist. Wenn es akzeptiert ist, sorgt es dafür, dass die schlimmsten Auswüchse davon akzeptiert sind. Also müssen wir hier schon irgendwie den Schub vorstellen und das ist ja dann auch egal, ob ihr das gewollt habt oder nicht gewollt habt oder wie auch immer, das spielt ja dann gar keine Rolle und dann sage ich ja auch, ja, dann spielt das jetzt halt keine Rolle mehr, dann ist das jetzt alles nicht mehr adäquat, dann kann das jetzt alles nicht mehr stattfinden hier und dann dann können wir uns ja nicht mehr leisten, weil führt ja zu schlechten Dingen. Aber da wird das komischerweise gut, nicht angesetzt, dieses Schema. Dass du das nochmal erwähnt hast, weil das mit der Sozialadäquanz hat auch bei dem Gerichtsurteil, von dem ich vorhin gesprochen habe, eine Rolle gespielt, weil ja im Endeffekt das Gericht gesagt hat, es ist ein Beleg für die Sozialadäquanz, dass die ganzen anderen Medien es abgeschrieben haben. Ne? So. Deswegen, so, obwohl es gleichzeitig sagt, okay, die haben vielleicht vor Gericht gelogen, um ihre eigenen Interessen zu wahren und so weiter und so fort, wurde es an anderer Stelle halt hingenommen, als so, ja, die haben darüber berichtet und deswegen, das ist ein, ne, da geht es ja um, wie kann das der durchschnittliche Durchschnittsleser irgendwie empfinden und sowas. Ne, das spielt alles damit rein. Und, ja, der mit dem Begriff wird Schindluder getrieben, ohne Ende. Tja. Babylon Bee. Ja, genau, die Babylon Bee, auf die hatte sich auch die Anna Schneider bezogen, die hat auch noch einen Artikel geschrieben, aber ist ja nur ein Meinungsartikel auch und ja, das Hauptding war halt dieses hier von Babylon Bee, wo sie sich drauf bezogen hat, nämlich eine groundbreaking New Study hat herausgefunden, dass Islamophobie eventuell teilweise dadurch verursacht wird, dass Muslime andauernd Leute umbringen. Das ist ja, also. Verrückt. Also auf jeden Fall gewagt, würde ich sagen. Fast schon so was wie naheliegend. Also ich weiß nicht, ob man sich hier so in die Nähe von der Kausalität begeben sollte. Die ist dann nun doch patriarchal und irgendwie auch reaktionär. Ja, und ich meine, die Islamophobie ist eine unbegründete, irrationale Angst. Deswegen ist der Begriff ja halt auch, ja, keine Ahnung. Ja. Das finde ich so geil, dass das unbegründet und irrational ist. Ich meine, wir sehen die drei Bilder da. Also. Na klar. Ja, wir sind ja nicht dumm in Deutschland und deswegen machen wir jetzt den Internationalen Tag gegen Islamfeindlichkeit als festen Aktions- und Gedenktag in Berlin. Das ist also ein halber Feiertag, ja? Also, ja, einer von diesen ganzen Motto-Tagen, die gibt es doch für jeden Scheiß. Aber ja, da kann man halt ja, schön Propaganda raushauen. Ja. Genau, da können die in den Regierungsstuben einen schönen halben Tag machen und dann Kaffee und Kuchen und das feiern. Ja. Man muss sich das halt mal vorstellen. Leute, die dieser Religion angehören, ermorden fast 20 Leute kaltblütig, darunter Kinder. Sie schießen mit Zielfernrohren gezielt auf 10-jährige Kinder. Und alles, was diesen Pfeifen in Berlin einfällt, ist noch ein Gedenktag und noch ein sinnloses. Oh, schaut her, Diversität ist unsere Stärke. Super. Das wird sicher. Raed Saleh vom Wahlbezirk Spandau ist sicher auch ganz, ganz neutral dieser Geschichte gegenüber. Boah, ich könnte kotzen. Ja, also das ist ja natürlich schon vom März, aber es ging natürlich diese Woche nochmal rum, weil sich ja Herr Wegner jetzt bereit erklärt hat, das auch wirklich einzuführen. Und diese Pressemitteilung hier von der SPD, die ich mir dazu rausgesucht habe, sagt, Berlin ist eine Weltmetropole und vereint viele Herkünfte und Glaubensgemeinschaften in seiner Stadtgesellschaft. Ja, es sollten aber nicht viele sein, es sollte nur eine sein. Wenn es nach den Islamisten ginge, schon, auf jeden Fall. Alles andere wäre Phobie, glaube ich. Was Berlin? Aber auch so geil, als Reaktion auf den Terrorangriff von Christchurch, bei dem 51 Musliminnen und Muslime getötet wurden und 50 Menschen zum Teil schwer verletzt, wie viel Prozent sind das in Bataclan plus Breitscheidplatz plus World Trade Center plus Delhi plus Barcelona plus London plus Würzburg plus Solingen plus Mannheim und so weiter und so fort. Wie viele Promille davon sind diese Leute in Christchurch? Jeder Tote ist zu viel. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wäre da nicht eher irgendwie ein Gedenktag für die Opfer muslimischer Gewalt fällig als irgendwie ein Gedenktag Islamophobie? Ha! Raed Saleh? Ja, das gegeneinander aufzurechnen, kann man definitiv nicht machen, aber du hast schon gesagt, ne, es ist schon. Doch, das muss man machen, Preis. Das muss man machen. Weil das ist genau der Punkt. Die tun so, als gäbe es genauso viel Gewalt und Angriffe auf sie, wie sie Angriffe auf andere durchführen. Und das ist einfach gelogen. Und das ist einfach eine Fata Morgana. Das ist Blödsinn und das ist ein politisches Narrativ, was gezeigt werden soll, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen es wahrscheinlich alle selber. Aber was du gerade gesagt hast, ist richtig. Man sollte es nicht gegeneinander aufrechnen und ein Gedenktag für die Opfer von muslimischer Gewalt oder islamistischer Gewalt oder wie man es nennen will oder sowas, ist definitiv gerechtfertigt. So. Ne? Aber trotzdem sollte man die Zahlen nicht gegeneinander aufrechnen. Ja, da wird ja noch nicht mal drüber gesprochen, sowas einzurichten, von daher. Und über das andere wird von früh bis spät gesprochen. Aber schreibt er weiter, er sagt, was Berlin mit der Welt verbindet, ist Brandenburg. Nee, ist die Vielfalt und die Solidarität, wenn es um die Frage des Miteinanders geht. Okay, Solidarität, ja. Merkt man auch nicht viel von in Berlin, von der Solidarität, ehrlich gesagt. Schreibt man zwar überall hin, aber also... Also, ich höre von vielen Leuten auch, die aus Berlin weggezogen sind, eigentlich immer wieder, dass sie das nervt, dieses Berliner, es geht nur um mich und alle anderen sind egal, Ding irgendwie, Solidarität. Ja, neben vielen anderen Dingen, die in Berlin irgendwie nerven können, ja. Wenn es um die Frage des Miteinanders geht, die Welt ist in Berlin zu Hause. Zum Zuckerfest der Musliminnen und Muslime weltweit erklären Dirk Stetter und Raed Saleh die Ehrung des Internationalen Tages gegen Islamfeindlichkeit als festen Aktions- und Gedenktag in Berlin zu implementieren. Am 15. März wird der Internationale Tag zur Bekämpfung der Islamfeindlichkeit weltweit begangen. Der Aktionstag wurde 2022 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Ja, da habt ihr die Probleme. Als Reaktion auf den islamfeindlichen Terrorangriff in Christchurch, Neuseeland. Ja, ganz bestimmt. Ne? Das war das Einzige, warum man das gemacht hat und nicht, weil man das sowieso schon immer gefordert hat und das dann einfach als Vorwand genommen hat, um es dann endlich mal durchzudrücken. Also ich fände es doch viel besser, wenn man so eine Art positive innere Begründung für sowas hätte. Also so zum Beispiel ein Feiertag für Zuckerfest fände ich nachvollziehbarer als so eine Sonderaktion hier. Nee, keine muslimischen Feste in Deutschland. Ja, das auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall. Nicht einen Millimeter denen weitergeben. Ja, dann kriegen die ja Feiertag, wenn dir das lieber ist. Das ist kein Feiertag. Und ich meine, lass uns doch, den können wir doch auf unsere Weise begehen. 15. März ist noch ein bisschen kühl, aber man kann schon grillen. Schweinswürste, Speck, Schweinshaxen, Schweinebauch. Man kann ganz Deutschland kann wunderbar duften am 15. März, wenn man das will. Oder ein Draw Mohammed Day, wie scheißt der Hund drauf? Sagt, ja. Man kann alles Mögliche am 15. März machen. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall keine innere positive Begründung und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie vom Anlass her. Ja, wie gesagt, das ist total durchsichtig. Die werden diese Scheiße schon immer gefordert haben. Und dann ist ihnen dieses Ding vor die Füße gefallen und dann haben sie sich wie üblich gedacht, haha, wir machen aus der Not eine Tugend. Oh, Christus. Und jetzt haben wir unseren Hebel, mit dem wir hebeln können und dann hebeln wir mal. Der 15. März wird ein weiterer Tag sein, der Berlin mit der Welt verbindet. Verbunden im Kampf gegen Diskriminierung, nee, im Kampf für Diskriminierung, im Kampf für Gewalt, im Kampf für Hass und Hetze. Seid ihr da verbunden? Diskriminierung ist der zweite Vorname des Islam. Ja. Ich meine, dass sie das immer noch nicht gemerkt haben. Frauen, Ungläubige, seid ihr doof? Raed Saleh, Wahlbezirk Spandau? Ah nee, du gehörst dazu wahrscheinlich. Und er sagt dazu, Berlin ist die Stadt der Freiheit und der persönlichen Entfaltung. Und das wollen wir ändern. Und deswegen hofieren wir Leute, die all das abschaffen wollen. Sehr, sehr schlüssig sein. Viele andere Religionen sind Muslime und Muslime, wie auch ihre Religion ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil Berlins. Ja, ich glaube, viele Muslime denken sich die ganzen anderen Religionen schon lange weg aus Berlin. War total easy, das wegzudenken. Ja. Moment, ich mach's nochmal. Ja, geht, kein Problem. Ist nicht schwer. Absolut nicht. Ja, was machen wir mit der ganzen Zeit, wo wir uns keine Sorgen mehr machen müssen? Ohne ein Spurenelement des Islamismus kann Deutschland existieren, hat Herr Poschardt gesagt. Ja. Hat er recht, oder Al-Sali? Unser Ziel muss es sein, jetzt bin ich gespannt, dass alle Berlinerinnen und Berliner sich mit unserer Stadt identifizieren und frei leben können. Okay, warum steht das jetzt hier in diesem Artikel drin? Man weiß es nicht. Das ist dann erst unsere Saat. Unsere Saat infizieren. Nein. Die Koalition von CDU und SPD werden in den nächsten Wochen einen entsprechenden Antrag ins Parlament einbringen. Um diesen die Koalition werden. Okay. Diesen besonderen Tag zu würdigen. Das haben die versprochen. Ja, genau, die arbeiten mit Hebeln und dann kam Christchurch und sie dachten, das ist ein Flaschenzug. Ne? Tja, also mit Dings hat es das irgendwie nicht gegeben. Mit kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Giffy. Giffy, genau. Samson also. Und Giffy. Oh ja, das ist auch so eine Sache. Es war auch wunderschön geschmacklos diese Woche. Ein Bild von Anne Frank mit Palituch. Ja, der Nachteil ist halt, dass das in einem deutschen Museum ist und wir dafür wahrscheinlich Geld gezahlt haben. Okay. Wunderbar. Und ich kann nur unterschreiben, was der Liberty Hannes hier sagt. Sie kacken in unsere Gehirne. Ja, tja, sagt er oft, aber dazu? Stimmt halt auch leider oft. Was meinst du? Die Niederländer würden denen wahrscheinlich ordentlich eine zimmern. Aber die Niederländer haben selber genug Stress mit eingebürgerten Muslimanten. Ja, ich habe die Lösung. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Am nächsten Tag ging das ja schon los mit dieser Lösung. Habe ich auch gedacht, genau, das wird helfen. Da habt ihr beim nächsten Mal dann noch weniger Chancen, euch zu wehren. Ja, oder wenn mal ja, bald ist. Für Privatpersonen ist es in Australien jetzt schon rechtlich schon fast nicht mehr möglich, sich zu wehren. Ja, wie sind die beiden Kreaturen dann an die Waffen gekommen? Ja, das ist ja der Witz an der Sache, ne, dass, wie ich ja schon gesagt habe, solche Sachen werden dann politisch ausgeschlachtet und man muss halt wirklich sagen, Australien, ich habe es jetzt nicht komplett verfolgt, aber was halt in den letzten Jahrzehnten in Australien sich waffenrechtlich geändert hat, die haben halt wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ne, von einem Niveau von Amerika in Staaten, die so mittlere Freigabe von Waffen haben, da gibt es ja auch welche, die sind sehr lax, bis hin zu, ja, fast schon auf einem Niveau wie hier. Es gibt halt noch Ausnahmeregelungen für irgendwelche Farmen, so, aber in der Stadt irgendwie mit einer Waffe rumlaufen in Australien, wenn du da halt nicht ein Polizist bist oder sowas. Nicht möglich, wirklich. Vielleicht Personenschützer oder so. Ausnahmelizenzen gibt es bestimmt auch, aber da ist halt die Sache, ne, die Leute haben noch eine, ja, das ist natürlich immer ein Problem. Waffen, die vor dieser Regelung verkauft wurden, sind legal weiter im Besitz geblieben werden, die können dann natürlich auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, weil wo sollen sie auch sonst gehandelt werden? Und ja, auch Kriminelle können so an die Waffen kommen. Ja, aber. Ne, kann man nicht. Ist das das Problem, dass es zu viele Waffen in Australien gibt, dass das passiert ist, oder hat das andere Gründe? Ne, und ich kann jetzt ja auch auf soziale Gründe eingehen, wir müssen ja nicht unbedingt immer die religiösen Gründe nehmen, es gibt ja viele Gründe und keiner dieser Gründe ist, dass es zu viele Waffen in Australien gibt. Doch, wir müssen aber die religiösen Gründe nehmen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, man muss nicht nur die religiösen Gründe nennen. Es gibt auch andere Gründe, soziale Gründe, gesellschaftliche Gründe, was auch immer. Ja, die religiösen kommen auch noch dazu, aber auf jeden Fall, die Waffen, die sind gar nicht in dieser Kategorie. Also für das Attentat gab es nur religiöse Gründe, meiner Meinung nach. Keine sozialen und auch sonst keine. Naja, soziale Gründe spielen immer eine gewisse Rolle. Nein, das ist auch schon wieder zu viel. Das kann man definitiv so sagen. Also ich erinnere immer nur an den 11. September, weil das ja auch mal heißt, die Abgehängten und so. Also die Leute, die am 11. September dieses Attentat gemacht haben, was ja zum größten Teil in Deutschland geplant wurde, das waren Universitätsabschlussleute, die hier alle Möglichkeiten hatten, ein gutes Leben zu führen im Westen. Und finanziert hat das ein Milliardär. Ne? Der abgehängte Herr Bin Laden. Ja, ich sag's noch mal. Ich wollte nicht sagen, dass die religiösen Gründe keine Rolle spielen. Ich meine von der Kategorie. Es kann religiöse Gründe geben, soziale Gründe. Und dass es zu viele Waffen gibt, ist eine Kategorie, die ist so weit unten in der Relevanz, dass es schon gar nicht mehr eine Rolle spielt. Das meine ich. So. Ne, aber als Australier. Wenn man argumentieren würde, die waren so arm und sozial benachteiligt, wäre das auch Bullshit. Ja, aber es hätte mehr Gewicht, als jetzt zu sagen, okay, wir brauchen Waffen. Da könnte man genauso gut fordern, ja, wir brauchen jetzt Deckel wie in der EU, die nicht von der Flasche abgehen, damit solche Anschläge nicht mehr passieren. Verstehst du? Das meinte ich damit. Ich wollte den religiösen Faktor gar nicht runterspielen. Ja. Naja. Es waren ja auf der anderen Seite auch Waffen, die das Leben von dem einen Täter beendet haben. Also sind Waffen ja auch nicht per se schlecht. Ja, warum Weihnachtsmärkte in Dubai keine Betonblöcke brauchen? Ja gut, weil das irgendwelche Privatveranstaltungen von irgendwelchen Hotels und sowas sind einerseits. Aber ja. Ah, ich komme wieder, muss jetzt wieder erstmal mir hier den Artikel, das ist alles etwas schwierig. Heute. Ja, es wird wahrscheinlich auch um den Kernaspekt geben, dass solche religiösen Extremisten auf dem staatlichen Territorium von Dubai nicht geduldet werden. So, es kann sein, dass die finanziert werden im Ausland, aber im Inland selber würde sowas einfach nicht geduldet werden. Was machen die dafür? Und die achten halt auch sehr drauf, dass Nicht-Muslime nicht religiös angegangen werden und so. Das ist schon richtig. Meinst du wegen dem pro-islamischen Mut sozusagen, der dann läuft, den die haben? Boah, rein, raus hier. Die Konferenz. Ich will raus, ne? Leih und Winter. Ja, das ist doch, glaube ich, nur der Abschluss von dem Ganzen, dass er feststellt, dass es die Weihnachtsmärkte da durchaus gibt, wo er erst gedacht hat, dass es wahrscheinlich das Problem da nicht gibt, weil es einfach keine Weihnachtsmärkte gibt. Leben denn da Christen überhaupt? Jetzt außer zum Beispiel Versprengkirchen. In nennenswerter Zahl. In Dubai. Tja. In Dubai, ja, bestimmt Ausgewanderte halt, ne? So. Influencer. Ja, aber wie gesagt, das ist einerseits sind das Events, die irgendwelche Hotels planen und dann vergleicht das mal mit Oktoberfest. Ja, Weihnachtsmarkt ist halt sowas wie Oktoberfest. Ne? Das ist die Gastronomie kann drumherum halt was spinnen und so weiter und so fort. Okay. Mhm. Allein aus dem Grund. Aber so wie ich das mitbekommen habe, irgendwer anders hat ja auch von einem expliziten Weihnachtsmarkt da berichtet. Und das war halt innerhalb von einer geschlossenen Hotelanlage, wo auch irgendwie nur Hotelgäste und andere Leute ein Ticket gekauft haben. Da sind ja streng genommen wohl Betonblöcke drumherum. Ne? Wenn das im Haus, in das innen drin ist, ist es immer nur Haus. In einem Hotel. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Weihnachtsmarkt feiern, ist wahrscheinlich sogar höher, als dass sie Oktoberfest feiern in Dubai. Da ja, steht dann nur drin, ist ja mehr als Glühwein. Oktoberfest. In der Master ist ja schon schließen. Ja, also entweder kommt nochmal wieder oder wir gehen erstmal. Ja, sorry. Das ist ein Dreck hier, ey. Ja, wo bist du denn los? Oh. Ja, ich muss halt hier mit Technik arbeiten, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Das ist nicht so einfach. Moment, wo waren wir? Diesen Unterschied machen wir ausdrücklich beim Motiv, nämlich nicht islamisch, sondern islamistisch. Dieses kleine Ist ist entscheidend. Wir wollen nicht alle Muslime über einen Kamm scheren und den Islam, wie er von der Mehrheit der Muslime gelebt wird, pauschal als terroristische Ideologie abstempeln. Also haben wir dieses Ist erfunden. Wenn es auftaucht, meinen wir religiöse Fanatiker, die überzeugt sind, dass ihr Gott sie belohnt, wenn sie nicht Muslime oder nicht fromme Muslime töten. Was halt eine völlig idiotische Unterscheidung ist. Weil Islamist, das ist der, der die Leute umbringt. Und Muslim, das ist der, der sagt, gut, dass du das getan hast, das ist Allahs Wille. Lange vor den Anschlägen auf die Twin Towers am 11. September 2001 hatte ich mich für die Geschichte und die Texte des Islam interessiert und nach jedem schicksalhaften Tag vertiefte ich mich intensiv in den Koran. Jahrelang habe ich täglich darin gelesen, auf der Suche nach dem, was Gläubige anzieht. Ich konnte es nicht finden. Im Vergleich zur Tora und zu den christlichen Evangelien gibt es kaum geschlossene Erzählungen. Das Ordnungsprinzip der aufeinanderfolgenden Kapitel ist bizarr und die Verherrlichung eines rücksichtslosen Räuberhauptmanns ärgerte mich zunehmend. Gläubige behaupten, das Arabische sei wunderschön in Klang und Rhythmus, doch das entzieht sich mir, da ich die Sprache nicht spreche. Und was ich so davon... Um die Weihnachtsmärkte geht das aber nicht mehr in Dubai, ne? Und den Artikel haben wir noch am Schirm, ja. Kommt erst am Ende. Ach so, okay. Das kommt erst am Ende des Artikels. Ja, okay. Ich stelle diese unbequeme Frage. Bist du ein wahrer Muslim, wenn du keinen Kampf führst und Andersgläubige als Mitmenschen akzeptierst? Würde es helfen, eine andere Hierarchie der Texte einzuführen, die sich auf die zwei Lebensphasen Arbeits bezieht? Die sogenannten mekkanischen Suren sind milder und versöhnlicher als jene aus der späteren medinensischen Periode. Die Suren aus Medina rufen immer wieder zum Kampf auf und diese späteren haben größeres Gewicht als die früheren. Das würde bedeuten, dass wir dem fanatischen muslimischen Kämpfer Unrecht tun, wenn wir ihm Untreue gegenüber dem Koran vorwerfen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Er setzt um, was sein Prophet ihm in der letzten Phase aufgetragen hat. Dann geht es noch um die Anzahl. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn man alles zusammenrechnet. Das war ja das, was der Preis nicht wollte. Aber zwischen 1979 und April 2024 gab es demnach 66.872 islamistisch motivierte Terroranschläge mit 249.941 Todesopfern. Rund 90% der Opfer sind Muslime. Das ist auch krass, wenn man überlegt, wie viele Nicht-Muslime schon ermordet worden sind in den letzten 30 Jahren und dann noch überlegt, wie viele Muslime das noch mehr sein müssen. Ja, genau, da gibt es ja dieses Ding von hier aus dem guten Buch über die Muslimbruderschaft von der Dame, deren Namen mir gerade mal wieder nicht einfällt, aber es heißt ja die Industrie des Todes und wo also auch diese O-Töne von diesen Leuten da halt drin sind, die halt sagen, so, das muss so sein. Also mit Blut quasi verdienen wir uns das alles, dieses Himmelreich und so. Und das ist halt Blut von allen. Bei dieser Industrie des Todes, da geht es im Endeffekt um alle Leute. Also es ist halt ein Todeskult, wie auch viele Leute immer wieder dazu sagen, aber das passt halt einfach als Beschreibung. Das ist halt deren Aufgabe, die handeln halt so und die sagen das ja auch selber. Ja. Zu dieser enormen Zahl von 250.000 Toten kommen nun 15 weitere in Australien hinzu. Neben den Hunderten, nein Tausenden von Opfern, die täglich in afrikanischen Ländern durch die Hand muslimischer Kämpfer sterben. Bin ich ein Islamophober, wenn ich daraus schließe, dass im Inneren des Islam eine furchtbare Krise herrscht? Muslimische Terroristen morden gewöhnliche Muslime, sterben. Und trotz dieser Tragödie gibt es einen Lichtblick. Den Herrschern der Golfstaaten gelingt es, Frieden und Wohlstand durchzusetzen. Müssen sie ihre Weihnachtsmärkte nicht sichern, weil sie keine Weihnachtsmärkte haben? Ich neige zur Übertreibung, auch wenn ich meine jüdische Paranoia beschreibe. Der gepackte Koffer am Hinterausgang, das Einschätzen möglicher Bedrohungen durch Mitreisende im Zug oder Flugzeug. Der Restauranttisch, der mir den Rücken frei hält. Die tägliche Frage an meine Kinder, ob sie sicher sind, es zehrt an mir. Ich will davon weg. Und nun gibt es sowas wie Befreiung. Ich habe nachgesehen und verdammt, Weihnachtsmärkte gibt es tatsächlich in Dubai und Abu Dhabi. Ich sah Bilder von riesigen Weihnachtsbäumen und vom Feiern des Lebens. Keine Betonblöcke, keine Paranoia. Vielleicht sollten wir die Scheichs um Rat fragen. Irgendwas übersehen wir. Kleiner Einwurf. Also in Israel fühlt er sich auch nicht sicherer, glaube ich, wenn es danach geht. Würde er sich nicht, wenn er sich dahin ziehen würde. Nur so als Einwurf eben. In Dubai, ja gut, und wer ist denn Israel dran schuld, dass er sich nicht sicher fühlen kann? Keine Ahnung, ja. Oh, fuck, schon wieder die gleichen üblichen Verdächtigen. Ja, sowas ja. Aber auch. Ja, ja. Meine, das wäre eben kein gutes Ziel sozusagen. Vielleicht ist Dubai besser, aber ja, da würden die wollen ja normalerweise nicht hin. Nee, das wäre doch nicht besser. Aber davon mal ab. Also Cynthia Farahat heißt die Dame. Ist mir wieder eingefallen. Wahrscheinlich wäre das wirklich auch nicht besser, hast du schon gesagt. Die das Buch geschrieben hat. Über die Muslimbruderschaft. Ja, ich fühle mich genötigt, da noch was zu sagen, weil ich habe mich einfach falsch ausgedrückt bei Maas. Ich meine, glaube ich, eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie du es verstanden hast. Ich sage es nochmal. Man sollte es nicht gegeneinander aufrechnen. Bei solch einer Zahl, die du gerade genannt hast, ist klar. Ne, der islamische Terrorismus ist die größte Bedrohung, Punkt. Alles andere ist klein dagegen. Was ich meinte mit, man kann es nicht gegeneinander aufrechnen, 50 Leute sind in Christchurch gestorben, 130 Leute sind in Bataclan gestorben. Aber ist der Typ in Christchurch da hingegangen und hat die Leute zu Tode gefoltert vor den Augen allen anderen. Ne, bei Bataclan haben sich mehrere Leute, die überlebt haben, hinterher selbst das Leben genommen, weil das, was sie damit ansehen mussten, so schrecklich war. So, ich hoffe, jetzt verstehst du mich, Mars. Man kann es nicht mit Zahlen aufrechnen, weil das, ne, ob du jemanden tötest oder ob du jemanden vor den Augen von allen zu Tode folterst, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. So meinte ich das. Ich wollte es überhaupt nicht kleinreden. Ganz im Gegenteil. Ich finde, die Qualität ist noch viel schlimmer. So. Ne, gut, dass es nur zwei waren in Bondi Beach und nicht ein Trupp von 10 oder sowas, dann hätten die auch vor laufenden Kameras gequält und was weiß ich, ne? Und lieber Elch Monolog im Chat, wir mahnen hier nicht mindestens 10 Jahre zu spät, wir mahnen hier seit 10 Jahren. Ja. Ja. 10 Jahre zu spät ist echt ein guter Vorwurf. Ja. Genau jetzt, wo wir in einem Monat praktisch unser 10-jähriges feiern, ist das genau getroffen. Weil wir uns auch getroffen haben, um zu mahnen und so weiter. Aber gut. Zum EU-Parlament, das ist ja momentan so scheinbar der Eindruck, oder so ist der Eindruck, dass man scheinbar seine ganzen Sachen so ein bisschen zurücknehmen muss, die er gerne mit Gewalt durchgepeitscht hätte. Zum Beispiel eben wurde ja auch von vielen beharrt darauf, oder vor allem von den Linken eben, dass die Asylverfahren innerhalb Europas abzuhandeln sind. Und das haben die Engländer, glaube ich, schon ganz anders gemacht von vornherein, haben das eben in einem afrikanischen Land zum Beispiel gemacht. Da kann man vielleicht den Detail auch kritisieren, aber davon abgesehen war das ja eine der wichtigen Forderungen, die sagen wir, die Gegner der Massenmigration so. Ja, was heißt, sie haben das gemacht, die wollten das machen, aber ob das wirklich jetzt so. Engländer, ich habe schon lange nichts mehr von gehört. Ja, das ist doch diese. Ja, ist die Lösung nochmal, die sowieso ja. Lösung irgendwie, wo sie ich meine, wenn das bei den Engländern halbwegs funktioniert hätte, dann wären die Engländer nicht in der Situation, in der sie jetzt sind. Ja, kann auch sein, ne? Dass, möglicherweise ist das, hat das ja gar nicht funktioniert, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Forderung gewesen, würde ich sagen, der Migrationsgegner, die sich natürlich innerhalb der rechten Parteien da eben sammeln, und die haben jetzt eben dann auch das so entschieden mit ihrer Mehrheit, dass das dann so gemacht wird. Ja, ich drücke in den Daumen, dass das besser klappt, dass das irgendwie sinnvoll ist und den gewünschten Effekt zeitigt oder so. Ja, also in Deutschland werden wir auf jeden Fall die Letzten sein, die davon irgendwas haben, weil es dann natürlich verschleppt werden wird bis zum Abwinken, ne? Mit Klagen und Gegenklagen und Überklagen und Anwälten, die wir bezahlen dafür, dass die Leute da sagen, es geht doch nicht. Es muss doch in Europa bleiben, weil guck mal ins Gesetz mit Asyl und so, wobei da ja überhaupt nicht drinsteht, dass wir irgendjemandem, der von außerhalb von Europa kommt, überhaupt irgendwas schulden, was Asyl angeht. Aber das ist ja wieder egal. Es ist ja Individualrecht, wird dann gesagt. Und kann man vielleicht rechtlich regeln, wenn man eine Exklave macht oder so und sagt dann, hier, das ist jetzt unser Gebiet und das ist dann unser. Ja, unabhängig davon, ob das geht oder nicht, es geht bestimmt. Aber ja, wie gesagt, wir werden schon alles dafür tun, dass es nicht geht. Dass es nicht gemacht wird. Also. Ja, es ist aber jedenfalls erstmal ein Schritt in die Richtung, dass es dann vielleicht doch geht. Schauen wir mal, ob das dann weggeklagt wird und so weiter. Erstmal haben sie dafür bestimmt. Ja, und wie ich sage, das Parlament muss ja einiges ändern zurzeit. Und es ziert sich noch ein wenig, beziehungsweise das europäische Demokratiewesen. Die rechtliche Möglichkeit, die soll geschaffen werden. Ob das durchgezogen wird, weiß man nicht. Ne? Ich meine, es klappt ja jetzt schon nicht an den Ländern, die an den EU-Außengrenzen sind, quasi diese Sachen so zentralisieren, dass sie dort überprüft werden, bevor die weiterreisen. Deswegen, warum soll das funktionieren, wenn man es noch vor eine weitere Grenze verlagert? Macht man die Grenze dann dicht, physisch? Nee, oder? Deswegen bringt das doch gar nichts. Das ist Augenwischerei, meiner Meinung nach, leider. Achso. Ja, und hier haben wir einen sehr seltsamen Artikel, Aufreger Artikel, den ich gelesen habe. Hier wird ein neues Buch gelobt. Das Deutsche Demokratische Reich. Hier, Volker Weiß, das Deutsche Demokratische Reich, wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Und ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir so überlegt, so ist mir das schon mal begegnet von irgendwelchen Propagandisten oder irgendwelchen politischen Ideologen, die sowas geäußert hätten, wie es hier geäußert wird. Ich denke da immer an eine ganz andere Partei als die AfD, aber gut. Ich lese einfach mal vor und ihr könnt euch mit mir aufregen. Die Linksgrünen, genannt die Woken, sind die Pest. Sie predigen Toleranz, aber nageln ihre Kritiker ans Kreuz. Was darf man eigentlich noch sagen? Das ist landesübliche Kulturkampffolklore, leicht abgestanden, aber stets gern genommen. Mitunter flattert dann ein kleiner, unschuldiger Nachsatz hinterher. Selbst in der DDR fühlte man sich freier. Das Anhängsel ist ein Musterbeispiel dafür, wie rechte Influencer versuchen, die Sprache zu manipulieren und historische Tatsachen zu verfälschen. Ne? Selbst in der DDR fühlte man sich freier. Also sagen, ne? Große Beliebtheit erfreut sich die Phrase vom schönen Osten. Damals war die Welt noch in Ordnung. Die Menschen konnten frei atmen und wurden vom woken Diskursterror verschont. Ne, ihr kennt die ganzen Ost-NPDler und sowas, die immer die freie Atmung ist aber so eine Sache, die hat eine Umweltverschmutzung ziemlich stark, ne? Also freie Atmung, das würde ich sagen, war nicht so. Es ist hier so Strohmann als Buch irgendwie. Ne? Probleme im DDR-Stadtbild waren unbekannt. Es gab weder Migranten noch Gendersterne. Glückliche Fleischesser knatterten auf Simson-Mopeds durch wogende Weizenfelder. Kein linkes Lastenfahrrad kam ihnen in die Quere. Mit einem Wort, der Osten war der bessere Westen. Wohlgemerkt, sagen jetzt in Anführungszeichen rechte Nazis heute. Ja? Habe ich noch nie gehört. Aber okay, weiter. Ja, gibt für jede spinnende These irgendwelche Leute, die es verbreiten. Ja. Aber es muss stimmen, weil der Autor ist ja ein Hamburger Historiker und also ein Fachmann und hat auch einen Begriff dafür geprägt. Die Resignifikation. Mhm. Resignifikation nennt der Hamburger Historiker Volker Weiß die Tricks, mit denen AfD und Co. die Ostgeschichte fälschen und schönfärben. Durch ständige Wiederholung, schreibt er in seinem Buch Das Deutsche Demokratische Reich, würden Begriffe entleert, entkernt und in ihrer ursprünglichen Bedeutung negiert und ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt. Kennen wir gar nicht aus dem anderen Lager? Und nochmal, wer sagt das? Wer sagt das? Wo sind die ganzen AfDler, die DDR loben? Ist mir irgendwie noch nicht so aufgefallen. Die sagen, ja nicht, doch, diese... War damals war so dämlich wie jetzt, sonst so ein Satz fällt vielleicht, aber... Diese Alice Reichenek von der AfD, die hat das gesagt letztens. Ach so, ja, stimmt. Ja, so, nach dieser Begriffspiraterie segeln die frisch übertünchten Wörter unter falscher Flagge weiter. Ich denke mir auch nur so, aber hat er sich einfach in der Partei geirrt? Kommt dann die Rede auf die DDR, soll das Volk nicht länger an Stasi und Stacheldraht denken, sondern an eine gut beheizte nationale Gemeinschaft mit leckeren Plätzchen im retrofiktiven Kerzenschein. Checkte? Reicheneck. Ihr denkt, die DDR war positiv. Purer Reicheneck. Retrofiktiv ist ein ziemlich geiler Begriff auf jeden Fall. Retrofiktiv auf Kerzenschein ist dann ziemlich geil, glaube ich, merke ich mir mal früher in die Kolumnen. Aber jetzt kommt die Rechtfertigung, warum das alles ist. Hat natürlich was mit Putin zu tun, ne? Weil die DDR war es nicht. Auch das, nicht nur. Auch das Sowjetreich wird von der extrem Rechten antikommunistisch saniert und mit neuer Bedeutung, besser gesagt, mit Lügen übermalt. Hilfe! Das Sowjetreich war für sie kein Reich des Bösen, sondern ein schützendes Bollwerk gegen den seelenlosen Westen, der schon immer, was ja nicht völlig falsch ist, Anmerkung des Autors, wild darauf war, neue Märkte zu erobern. Kleine Kapitalismuskritik eingebaut. Toll, tolle, toll gemacht, Autor. In diesem Licht, so Weiß, erscheint auch der Überfall auf die Ukraine als Abwehrschlacht. Putins gottesfürchtige Armee wehrt sich gegen einen allesfressenden Liberalismus, der das heilige Russland in ein Gay Roper verwandeln will, in ein Sodom und Gomorra. Ja, wow. Wow, wow. Dann zitiert er hier Dugin, das überspringe ich mal. Ja, das, ne? Dann. Das Deutsche Demokratische Reich ist ein ebenso erhellendes wie schockierendes Buch. Es ist anschaulich geschrieben und sachlich im Ton. Okay, sachlich als dieser Artikel hier, keine Ahnung. Selbst dort, wo der Autor einen Grund hätte, die Fassung zu verlieren. Aha. Warum gelingt es der antikommunistischen Rechten, ihren Erzfeind von damals, die DDR rückwirkend zum Sehnsuchtsland umzuschminken, zum Musterland des sauberen Deutschtums? Ja, eine berechtigte Frage. So, zu Recht wirft Weiß der AfD einen Krieg gegen die historische Wahrheit vor, die Zerstörung von geschichtlichen Sinnen. Selbst die Bürgerrechtsbewegung werde in ihr völkisches Lügengebäude umquartiert. Wir sind das Volk. das ist auf so einem platten, niedrigen Niveau, das ist unglaublich. Das kann er doch nicht ernst meinen. Egal. Dabei ist das metapolitische Ziel der Wortfalschmünzer, in Anführungszeichen, auch ein tolles Wort, Wortfalschmünzer, leicht zu durchschauen. Zunächst verklären sie die DDR-Diktatur zum Kuschelregime, dann machen sie dem Volk die neue DDR schmackhaft. Diesmal steht das Kürzel für Deutsches Demokratisches Reich. Ein Führer, pardon, einen Reichskanzler hat man auch schon, Björn Höcke von der AfD, soll in Ostpreußen verlorene deutsche Erde einsammeln. Er soll die Westbindung kappen und Deutschland wieder dort verankern, wo es kulturell hingehört. Tief im Eurasischen Osten? Was schreibt der da? Volk, aber gut, er hat keinen Zweifel. Volker Weiß hat keinen Zweifel. Gut für ihn. Was AfD-nahe Kreise hier verbreiten, sei eine Mischung aus NS-Ideologie und DDR-Renaissance. Okay, also nochmal, ich habe das. Gut, hat ungefähr so wie der Thewissen vom ZDF. Erstens mal, dass sie findet die AfD die DDR gut, muss ich mal drauf achten. Also ich finde das eine steile These. Also ich habe jetzt leichte Kopfschmerzen. Ja, ich hoffe ihr nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es da Anschlusspunkte gibt insoweit, dass man halt, also jetzt nicht unbedingt das System so wieder haben will, aber so dieses Ding, dass der halt die Wende nicht so toll war und da so viel schiefgelaufen ist und diese blöden Wessis alles irgendwie bestimmen oder so, das ist natürlich schon was, wo man irgendwie drauf baut. Ja, grundsätzliche Kritik, so ja, klar, Nostalgie natürlich grundsätzliche und so. Frustration mit der Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Die DDR hatte ja auch einen gewissen patriotischen Charakter und sowas, okay, ja, aber doch nicht in diesem Ausmaß. Und ich meine, was hier für, ne, oder irgendwelche Jugendorganisationen oder so, die man natürlich da nicht so wieder haben will, wie sie da waren, aber schon so, aber halt mit einer anderen Ideologie oder so. Also. Das hat so das Geschmäckle von einem abgelegten Ossi, der irgendwie aus Frust dann rechts wird oder so. Ja, aber die einzige Partei, von der ich solche Sachen gehört habe, ich sag's nochmal, war die Linke mit Frau Reicheneck, die genau ja solchen Unsinn in die Welt setzt, wie die DDR war kein Unrechtsstaat und bla bla bla und das war gerechter und der ganze Mist. Von der AfD, muss ich sagen, habe ich ja das in der Form noch nicht gehört. Also wie gesagt, so bestimmte Sachen, Frustration mit der Wende und sowas, klar, aber das hat ja nichts mit der DDR und zu tun, dass das DDR-Regime irgendwie gut war. Ne? Und wie gesagt, hier kommt es für mich halt so rüber und ja, wie gesagt, komplett ja, Parallelwelt irgendwie. Ja. Hier passt ja, ne? Parallelwelt hier in Litauen genau. Auch. Ne? In einem Absurder. Ja. Und weil das so absurd ist, die ganzen Gesetze, die sie gemacht haben, hat jemand vorgeschlagen, ja, wenn da über die Rundfunkchefin entschieden werden soll, dann lass das doch hier meine Katze machen. Das ist genauso toll. Also wenn ihr das macht oder irgendjemand anders, es kommt ja doch willkürbar raus. Und ja, scheinbar haben die ein bisschen Humor und haben das dann so beschlossen. Ne? Also sehr geil in Litauen so. Wie das jetzt weitergeht, steht so ein bisschen in den Sternen. Aber ja, wie gesagt, also wer dann da entscheidet, scheint ja auch nicht so wichtig zu sein am Ende. Ja, die Katze gehört der litauischen Oppositionspolitikerin. Doch seit dieser Woche ist sie bekannteste Landesantrags im Parlament. Ja, da habe ich ja erzählt, die Geschichte. Ich finde den Artikel gerade nicht. Wo ist er denn? Muss ich nochmal reingescrollt. Aber viel mehr war auch nicht. Ich meine, das wird ja sicher keine Entscheidung von Dauer sein. Das werden die sich ja irgendwann wieder beenden oder so. Oder der Katze Hilfsmittel geben. Keine Ahnung. Das ist ja. Naja, aber besser eine Katze entscheidet das, als wir haben dann so Entscheidungen wie, das war zwar alles rechtswidrig, aber wir müssen der Alten trotzdem ein paar Millionen Altersversorgung zahlen. So, es ist ja wie der schrägste Höhepunkt in einem politischen Streit, der ganz Litauen seit Wochen beschäftigt. Das ist das Hintergrund ist eine geplante Medienreform der Regierung. Die Koalition aus Sozialdemokratie und Rechtspopulisten will das Budget des öffentlich-rechtlichen Senders LRT einfrieren und dafür sorgen, dass dessen oberster Chef einfacher ausgetauscht werden kann. Ja. Und vermutet wurde, dass dahinter ein langfristiger Plan stecken könnte. Wenn du deinen eigenen Generaldirektor einsetzt, kannst du bestimmen, was gesendet wird. Ja, da sind solche Sachen eben noch umstritten bei uns. Ja, da nicht, geht ne? Das immer wieder. Ne? Da geht das, aber bei uns geht das natürlich nicht. Ja. Das kann helfen, wenn du für immer in der Regierung bleiben willst. Ja, genau. Und eine Macht heißt es ja. Oder auch vielleicht auch Programmgestaltung. Wäre doch auch cool. Gibt's da Königreich der Katzen, nachmittags gibt es Aristocats und. Ich meine, ist das noch umstritten? Die Leute gehen dafür auf die Straße und nicht für solche komischen Sachen wie bei uns. Größte Antiregierungsproteste seit 1990. Das ist, ne? Viele befürchten, dass es durch das umstrittene Gesetz in ihrem Land bald ähnliche Angriffe der Regierung auf Medien geben könnte, wie in Ungarn oder der Slowakei oder in Deutschland. Steht hier gar nicht Deutschland. Ich bin in Litauen aufgewachsen, wo ich immer meine Meinung sagen konnte. Ja, ja, die Klagen kennen wir. Ne? Schalt jetzt die Katze. Ja. Ich finde, wir könnten den ganzen Bundestag durch Katzen ersetzen. Das wäre auf jeden Fall angenehmer anzuschauen. Das wäre ein echter Katzenjammer. So viel Katzen. Tja, Rückkehr zu Traditionen. Bald kommt wieder das Divinieren von Kaninchen in Reihen und sowas in Mode. Ja, Phrenologie hatte ja schon ein Revival, seltsamerweise. Ja. Ja, genau, ein Bundeskatzer, den werden wir dann wählen, sagte Lord Turanagasama. Echt so. Ein Bundeskatzer oder ein Bundeskatzerin? Nee, mit den Katzen, Frauen in so Positionen hat sich nicht als sinnvoll erwiesen. Katzen oder Katzens? Der Titel ist Katzer und da sind einfach. Aber denk doch mal an den Pay Gap. Wir könnten so viel Geld sparen für einen Bundeskatz, für eine Bundeskatzlerin. Und wenn die dann wirft, dann hast du 7 Nachkommen oder so, die du alle versorgen musst. Bei einem Bundeskatzer passiert das nicht. Wie ist das denn, wenn einer jetzt 30 Katzen hat, so eine ältere Frau oder so zum Beispiel? Hat die dann praktisch schon eine Partei gegründet, wa? Ne, die müssen ja erstmal gewählt werden, ne? Ja. Damit die Politik kann. Du kannst ja schon mal viele Kandidaten aufstellen, sagen wir so. Aber vom Verfassungsschutz beobachtet werden kann sie ja auch schon vorher. Muss ja nicht erst Verfassungsschutz eine Vereinigung von auf. Katzen gründen. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ich glaube ja, dass der Verfassungsschutz inzwischen komplett von Hunden unterwandert. Hondri. Ach, dabei fällt mir ein, wir haben überhaupt gar nichts zu hier dem Animal Farm. Der Neuverfilmung. Neuverfilmung. Mhm. Ja, Andy Serkis hat eine Neuverfilmung von Animal Farm auf die Wege gebracht. Wir können ja damit ein bisschen Freestyle drüber sprechen. Andy Serkis, erinnern wir uns noch, Gollum aus Krieg der Sterne. Genau. Nee, also die haben ja da, wir kennen alle den oder sollten den alle aus der Schule kennen, den Trickfilm aus den 50ern, der für mich auch irgendwie immer Animal Farm war. So, wenn jemand Animal Farm sagt, sehe ich Schneeball und Napoleon aus dem Film vor mir. Und jetzt wollen die das mal neu machen, so ein Update sozusagen. Was könnte denn da schiefgehen, Chris? Ja, einiges scheinbar. Also alles. Kapitalismus ist der Feind in der neuen Animal Farm-Verfilmung. Genau. Das reicht ja eigentlich schon. Viel mehr muss man darüber nicht sagen. Eine Geschichte, die ganz klar ausgerichtet war auf halt den Zar als den Bauern, das alte Schwein als Karl Marx, die beiden jungen Schweine, die es in die Hand nehmen, Trotzki und Stalin. Das ist so mies, weil Filme haben noch eine Wirkung. Weißt du, wenn das jetzt über die Medien ein bisschen verbreitet wird, über News und Scheiße und so, das hat keine Wirkung großartig. Aber ein Film in der Größenordnung, dann vielleicht schon. Ne? Ja, wer weiß, ob das überhaupt, das ist ja irgendwie so ein Streamingdienst oder so, der das rausgebracht hat, oder? Hm. Oder nee, ein Streamingdienst nicht, aber irgend so ein kleiner Publisher, die ja irgendwie dieses Angel Studios, das irgendwie so ein Christenverein. Ja, mir hinterlässt das immer so ein bisschen das Gefühl wie von überschrieben oder so. Das Alte ist überschrieben und das Neue ist jetzt dann da so ungefähr. Es trifft natürlich nicht für jeden zu. Es gibt natürlich Leute, die das alte Mozart / Mozart. Ja. Häufig ist das aber irgendwie überschrieben. Ja, wieder so das aktuelle Ding, aber das, ja, also es ist halt wild, dass man irgendwie, aber wirklich, die Leute haben sich da ja irgendwie von überzeugt, so ja, der Kapitalismus ist halt das eigentliche Problem. Und ja. Ich bin mir sicher, Wolfgang M. Schmidt wird es bestimmt gefallen, der Film. Ich bin mir ganz sicher. Dafür wird ein gewisser Herr Orwell eine hohe Rotationszahl in seinem Grab an den Tag legen. Ja, Wolfgang M. Schmidt wird bestimmt sagen, endlich wird das mal richtig dargestellt. Ja, genau. Der Autor ist tot. Ich meine, grundsätzlich kann man das alles ja als eine Kritik am Kommunismus verstehen, aber man muss fairerweise dazu auch sagen, dass es von ihm gedacht war, nicht als Kritik am Kommunismus generell, er war ja selber Marxist, sondern an gewissen Strömungen innerhalb des Kommunismus und daran, dass halt gewisse Strömungen andere Strömungen dominieren wollen. Ja, naja, was heißt gewisse Strömungen? Er meint ganz klar halt den Sowjetkommunismus. Ja, aber wie gesagt, es ist, ne, aber er selber war auch Marxist, nicht vergessen, so, es wirkt wie eine grundsätzliche Kritik am Kommunismus, meiner Meinung nach absolut auch gerechtfertigt, aber seine Intention war mehr halt diese internen Streitereien, ne, das war ihm eher das Anliegen, so das zu kritisieren. Ich finde, es ist aber eine sehr gute Kommunismuskritik daraus geworden, weil auch die Teile, die er selber vielleicht als normal und gar nicht so negativ betrachtet hat, wirken halt auf einen Durchschnittsleser ziemlich krass. So, darf man nicht vergessen. Außerdem hat es uns ja das schöne von mir oft bemühte Bild geschickt von dem mit der Scheune und dem, was da dran steht, weil ja in dem Buch die Schweine immer wieder andere, wenn es ihm passt, andere Regeln an die Scheune schreiben lassen. Von den Schafen, glaube ich, die das dann immer vorlesen für die anderen Tiere, die nicht lesen können. Die Squealer, ja. Das ist, ja. Zwei Beine schlecht, vier Beine gut. Genau, damit fängt es an und hinterher ist dann die zwei Beine sogar noch besser und alle Tiere sind gleich und manche sind gleicher. Das X-Ray sagt, ich konnte mich sehr gut mit den Schweinen identifizieren. Wolfgang Engschmidt. Ja, das ist jetzt ihm zugeschrieben. Ja. Ja, natürlich. Außerdem schreibt man den mit 2T und nicht mit DT, aber uiuiui. Richtig. Ist die, weil er Katholik ist oder so. Der ist doch kein Katholik als Max. Aber das ist doch kein Katholik. Diese Schreibweise TT oder DT, da kommt das zur Unterscheidung Katholiken und Protestanten. Okay. Echt? Mhm. Das ist irgendwie der Gerd, wie heißt er nochmal? Vom Dreisat. Gerd Skobel. Deswegen schreibt man den noch mit T. Das ist ein Jesuit. Wir lernen Sachen, die wichtig sind. Ja. Ja. Kommen wir jetzt zu dieser wunderbaren Zuschauer einreichung. Was ja damit zu tun hat, weil es finde ich auch gut, dass wir jetzt von davon jetzt von Kommunismus auf Kommunismus kommen mit den Sustainable Development Goals, die UN ja vor einigen Jahrzehnten an die Scheune geschrieben hat. Passt perfekt. Genau, Übergang. Ja. Genau. Ist es was von der FDP, Initiative 18? Nee. Mach mal Kummer zwischen, ne? Nee, das ist aber so ähnlich vielleicht. Das sind halt irgendwelche Marketing-Fuzis, die das irgendwie aufgesetzt haben, also zum großen Teil. Es hat uns ein Zuschauer eingeschickt über unsere Meldestelle für Kulturmarxismus und hat auch mit dazu geschrieben, ob wir von den Leuten welche kennen würden. Die Leute habe ich jetzt hier nicht eingeblendet, ich habe sie mir aber angeschaut und ich kannte davon zumindest jetzt so auf Anhieb erstmal keinen. Aber es sind halt alles irgendwelche Leute, die irgendwas mit Banking oder mit Agentur, weil hier im zweiten stand irgendwie Agentur dies, Agentur jenes, Agentur hier, Marketing da. Also es geht halt darum, irgendwelche Sachen zu verkaufen, aus meiner Sicht halt, oder Image halt eben zu stärken. Und das hatten wir ja auch letzte Woche mit der Dame, Frau, wie hieß sie, Fixler. Diese hier ESG-Whistleblowerin, sag ich jetzt mal, und die hat das ja im Endeffekt auch gesagt, dass es halt ein Marketing-Tool ist, um irgendwelche Sachen, die halt eigentlich scheiße sind, halt den Leuten zu verkaufen als ganz tolle Angelegenheit, die wir unbedingt brauchen, um die Welt zu verbessern und unser eigenes Image damit aufzubessern, obwohl wir eigentlich immer noch üblen Scheißdreck verzapfen. Und das ist aus meiner Sicht Meinungsäußerung jetzt auch das, was hinter dieser Initiative 18 hier steckt. Free, safe and sustainable media, also die nachhaltigen Medien. Und ja, hier haben wir die Development Goals, die sind wir ja schon mal durchgegangen mit der Frau Göpel, Maya Göpel bei der Republika vom letzten Jahr. Falls es noch sich jemand da interessiert für unsere Meinung zu den Sustainable Development Goals, dann kann er sich den Stream angucken. Und aber das Manifest, können wir mal schauen, die Kernforderungen. Wir fordern die Anerkennung einer vielfältigen Medienlandschaft, die valide und qualitativ hochwertige Inhalte bereitstellt. als Eckpfeiler der Demokratie. Diese Medienlandschaft soll nicht nur die Informationsfreiheit fördern, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Menschenrechte beitragen. Übersetzung, Propaganda, ganz viel Propaganda. Unsere Hauptforderung ist die Aufnahme freier, sicherer und nachhaltiger Medien als das 18. Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen. Okay. Kann man nicht noch ein bisschen mehr machen? Klimaneutral, gendergerecht, freier, sicherer, nachhaltiger, gendergerechter, klimaneutraler. Je länger die Beschreibung ist, desto mehr Einschränkungen stehen im Prinzip drin. Ne? Aber deswegen ist es auch die 18, weil das das 18. Ziel dann ist. Ja, da haben wir es auch. Mhm. Dieses neue Ziel soll die bestehenden 17 SDGs ergänzen und verstärken, indem es die Bedeutung einer pluralistischen, unabhängigen Medienlandschaft anerkennt. Pluralistischen, ganz bestimmt. Ach, ja, das kennen wir doch alle. Warum hast du da nicht pluralistisch da oben hingeschrieben? Warum hast du da nachhaltig hingeschrieben? Warum hast du da nicht pluralistisch hingeschrieben? Das würde Sinn ergeben. Wir wissen doch, wie der Pluralismus aussieht. Der sieht dann aus wie im Global Compact for Migration. Da steht dann, alle haben positiv zu berichten oder es gibt auf die Fresse. Die Mission der Initiative 18. Freie, sichere und nachhaltige Medien sind unverzichtbar für eine demokratische Gesellschaft. Sie fördern die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die nachhaltige Entwicklung in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, mit anderen Worten, wir erzählen euch, wie die Welt funktioniert und wenn ihr das anders seht, dann seid ihr wohl desinformiert oder wollt uns desinformieren oder wie auch immer. Wir möchten sicherstellen, dass alle Menschen unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Status Zugang zu verlässlichen und fundiert recherchierten Informationen haben. Übersetzung, die Paywall brauchen wir nicht, sondern wir wollen gerne öffentlich finanziert werden am besten. Oder halt Geld einsammeln bei irgendwelchen Leuten, die es haben, damit sie sich das dann anrechnen können auf ihre Nachhaltigkeit oder so, um dann irgendwie zu sagen, hier, Staat, gib uns noch mehr Geld. Würde ich mal sagen, Meinungsäußerung. Die Identifizierung von Informationen aus sicheren und vertrauenswürdigen Quellen muss für jeden leicht möglich sein. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Erstmal die Identifizierung von Informationen aus sicheren und vertrauenswürdigen Quellen, also nicht die Informationen aus sicheren und vertrauenswürdigen Quellen an sich, sondern die Identifizierung, dass wir wissen, ah, von da dürfen wir holen und von da dürfen wir nicht holen, die Informationen. Mhm. So liest sich das für mich. Was ist überhaupt und, sicher ja, schön im Zusammenhang? Da, was sind denn sichere und vertrauenswürdige Quellen? Die gibt es doch gar nicht mehr. Keine XXS machen kann oder wie hier Cross-Site oder eine XSS, nee, wie heißt es? X, da ja, doch, X, Cross-Site-Scripting, XSS. Ja. Das ist sicher dann, oder wie? Oder so steht hier unter sicher. Ja, wahrscheinlich öffentlich bezahlt von den Milliardären oder so. Ja, sicher und vertrauenswürdig. Es gibt keine im eigentlichen Sinne mehr sichere und vertrauenswürdige Quellen. Das ist ja der Punkt. Ne? Du hast eine Nachrichtenmeldung bei der ARD und das kann stimmen oder nicht. Und das gilt für alle Nachrichtenoutlets. Als politisch ist es auf jeden Fall korrekt, würde ich sagen. Ja, da, wenn man, ich sage ja im eigentlichen Sinn sicher und vertrauenswürdig, wenn man sagt, sicher heißt kein Hate Speech und so und zertifiziert und dies und das und jenes. Ne? Das ist nachhaltige Verleumdung. Und vertrauenswürdig heißt halt so, ja, das sind Journalisten, die halt in den richtigen Netzwerken sind und die halt ein Fact-Checking-Team haben. Hergestellt oder? Aus 100% recycelten Narrativen. Genau, das ist die Nachhaltigkeit. Das ist nachhaltige Berichterstattung, recycelte Narrative. Sehr Wer gut. dazugehört, steht auf einer Sonderliste an der Scheune. Von Republika-Speakern aus Freilandhaltung in Berlin. Oder mindestens aus. Freilandhaltung? Ja, mindestens aus WG-Haltung. Aber nicht genau. Drunter. Stall plus. Unsere Initiative baut auf Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen, Werbetreibenden und weiteren Marktpartnern auf. Mit anderen Worten, also Meinungsäußerung, wir werden dann in Zukunft darauf bestehen, dass die Werbetreibenden nur noch da Werbe treiben, wo die Medien auch sicher und zuverlässig sind und vertrauenswürdig. Ja, was sie ja schon seit Jahrzehnten fordern. Das ist ja das generelle Problem. Ja, sag bloß. Wir streben an, ein wertebasierendes Media-Ökosystem zu etablieren, das zur Stärkung der Demokratie und zum Schutz der Menschenrechte beiträgt. Wertebasierend. Also quasi ein Media-Ökosystem mit Haltung. Genau. Ja, ist völlig überladen von Forderungen, das Ding, ne? Völliger Quatsch. Also so geht das nämlich nicht. Wir setzen uns für ein pluralistisches Medium. Ich hab ja, also solche Scheren, da dachte ich, das klingt nach Minenfeld aus, aber nee. Ja. Pluralistisches Medienumfeld. Ein, das Presse- und Rundfunkfreiheit garantiert und verantwortungsvollen Journalismus unterstützt. Unsere Ziele umfassen Sicherstellung der Presse- und Rundfunkfreiheit durch Implementierung und Durchsetzung. Ja, das ist ganz wichtig. Von Gesetzen. Die Journalist-Doppelpunkt-Innen und Medienorganisationen vor Einschüchterung, Gewalt und rechtlicher Verfolgung. Ja, genau, das ist der Kern von Gesetzen. Ne? Gesetze sind dafür bekannt, dass sie Leute vor Einschüchterung, Gewalt und rechtlicher Verfolgung schützen. Ne? Das ist der Sinn und Zweck von Gesetzen, dass sie das machen. Dafür sind die berühmt und berüchtigt, diese Gesetze, dass sie Leute vor Einschüchterung, Gewalt und rechtlicher Verfolgung schützen. Sollte es so sein, aber wir wissen nicht, in der Realität. Finde ich auch schön. Wie schützen wir, ich lese jetzt mal nur einen Teil vom Satz, die Medienorganisation vor Einschüchterungen, Gewalt und rechtlicher Verfolgung schützen? Was ist Gewalt gegen eine Medienorganisation? Schlechte Bewertung? Ja. Naja, böse Worte, wie immer. Böse Worte. Kritik. Ja, stimmt. Was Worten folgen der Torten. Das ist dann Gewalt. Ja. Ja. Erhalt der Medienvielfalt durch die Förderung hybrider Geschäftsmodelle, die sowohl datengesteuerte als auch werbefinanzierte Ansätze integrieren, um eine nachhaltige Medienlandschaft sicherzustellen. Das ist schon wieder so eng gesteckt hier. Also Kundendaten verkaufen und damit monetarisieren. Genau. Ja, das haben sie vorher. Ja, wahrscheinlich sind da deswegen auch so viele Marketing-Fuzzis dabei. Wahrscheinlich wollen sie sich das einfach schön drehen, dass sie da irgendwie auch in Zukunft noch weiterhin Werbung und am besten ein paar Konkurrenten ausschalten, damit man den Markt für sich alleine hat oder so. Verantwortungsvolle Allokation von Werbeinvestitionen. Bei der traditionellen Werbemetriken durch nachhaltige Indikatoren ergänzt werden, die den gesellschaftlichen und demokratischen Wert von Medieninhalten berücksichtigen. Hä? Was haben die denn damit zu tun, was ich mit meinem Werbebudget mache? Das geht dir doch einen Scheißdreck an. Naja, das ist so wie Gamergate das auch damals gemacht hat. Wenn du gegen die Gamer bist, dann schalte doch da besser keine Werbung. Und so wollen die das jetzt, wenn du gegen die Demokratie bist. Zum Beispiel sagst, es gibt doch was anderes als das, was der Merz machen will oder so, dann sollen die Leute da nicht mehr werben. Das ist freie und von Diskriminierung und Verfolgung freie Presse. Und klar. Bekämpfung von Desinformation und schädlichen Inhalten. Wie Malinformationen und sowas, ne? Also etwas, was zwar stimmt, aber mit einer bösen Absicht nur gesagt wird. Ne? Stimmt's? Ja, das waren Muslime da am Bondi Beach, aber das wollen wir nicht so laut sagen. Ne? Die hatten auch Waffen. Sag doch lieber, das waren Rechte, die eine Meinungsverschiedenheit waren. Oder noch besser, Waffen tötet Menschen am Bondi Beach. Oder Schießerei gerät außer Kontrolle, hat eine deutsche Zeitung geschrieben. Schießerei gerät außer Kontrolle. Das ist eine Vorstellung von Wilden Westen, ne? Das heißt, Amerika, Australien, eine Soße und das überall Wilder Westen. Oder so. Ja, die wollten eigentlich nur ein Kunststück aufführen und diese Hanukkah-Kerze mit der Waffe Pistole anschießen, genau. Wahrscheinlich. Die sind alle plötzlich und unerwartet einfach umgekippt. Die waren bestimmt alles Sportler. Ich dachte mir, es ist ein Filmdreh oder so. Ja. Naja. Durch Verantwortlichmachung von Distributionskanälen. Mit anderen Worten, wir wollen die Cloud-Dienste, wollen wir gerne unseren Konkurrenten und ideologischen Konkurrenten, wollen wir die gerne verbieten, dass sie dazu keinen Zugriff haben. Ja, oder auch Pressegrossisten unter Druck setzen, damit Kompakt und Ähnliches halt nicht mehr in den Kiosk liegt. Und der Einsatz moderner Technologien zur Erkennung und Bekämpfung dieser Inhalte, die wir nicht weiter benennen. Aber vertraut uns, wir sind die Guten. Schaut auf unsere Development Goals. And despair. Förderung von Medienkompetenz. Ja, das ist ganz wichtig. In allen Altersgruppen und Sozialschichten und kritisches Denken. ARD gut, dich böse. Genau, das hat man ja auch immer mal wieder. Und mit Medienkompetenz, Medienkompetenz ist ja ein gewisser Begriff, aber so wie die Medienkompetenz immer wieder definieren, ist es einfach nur, ihr habt gewisse vertrauenswürdige Journalisten, hört nur auf die. Ne, Gatekeeper. Hm, das ist dann Medienkompetenz. Ja. Medienkompetenz. Ich frage mich aber auch über so einem merkwürdigen Gremium. Was bestimmte Journalisten sagen und allen anderen. Ich kann am Ende so eine. Überstehen und die musst du hinterfragen. Außer du hast so, eine Autorität. Die darf nicht hinterfragt werden. Genau, wie kommt bei so einem Gremium überhaupt zu so einem merkwürdigen überhaupt so ein Ergebnis zustande? Wie kommt sich dann mehreren darauf sowas einigen, wo doch klar ist, dass das die Pressefreiheit irgendwie eher nicht fördert oder nicht? So, dann, das muss ja dann, weil das vielleicht zieht von vornherein, dass man das nämlich so beschreibt, dass es nur so aussieht, als würde es das tun oder so. Ja. Also dann sind aber das auch alle involviert. Ja, ja, da gibt es ja gar keine Beweise das ja für. Perfide wäre das. Genau, ja. Müsste man ja dann praktisch sein, die, ja, weiß ich auch nicht, waren unter einem Dach oder so, gut, sitzt ja bei der UNO. Aber, Die sitzen ja nicht bei der UNO. Das sind nur irgendwelche Leute, die das sich irgendwie dann auch noch vom holen und vorschreiben und was fordern halt. In ihrem Sinne. Integre Nutzung von integre Technologie Nutzung, und Datenethik. Wobei Transparenz in der Datengenerierung und Verwendung sowie die Offenlegung von Algorithmen und KI-Modellen gefördert werden. Gefördert werden, nicht umgesetzt werden, gefördert werden. Wir streben es an. Und die haben ja gerade schon gesagt, wir haben ein hybrides Geschäftsmodell. Das heißt nicht, dass wir von politischen Akteuren gezahlt werden. Nein, nein, nicht der hybride Krieg, sondern wir sind werbefinanziert und datengesteuert. Also wir verkaufen Kundendaten. Deswegen Datentransparenz in der Datengenerierung. Da können Sie, das heißt, wir erfassen alle eure Daten, klickt hier auf OK, um zuzustimmen. Das ist schon Transparenz. Ne, in der Datengenerierung und Verwendung. Im Kleingedruckten steht, ja, wir verkaufen es an Werbepartner und freut euch auf Werbeanruf oder so. Das ist auch, ist ja Transparenz, wenn es da steht. Und Offenlegung von Algorithmen und KI-Modellen. Bla, bla, bla, bla, ne, ja, gefördert. Integre Nutzung von Technologie und Datenethik. Das hört sich an wie, ja, wir werden doch, wir sind datensparsam. Wir erheben nur die Daten, die für die Funktion benötigt werden. Nee, nee, nee, nee. Transparenz in der Datengenerierung und Verwendung. Mhm. Ja. Ja. Hört sich ähnlich an, mein genaues Gegenteil. So, du hast jetzt schon alles vorgelesen, deswegen hatte ich mal übernommen. Förderung von Gerechtigkeit im Medien- und Werbeumfeld durch einheitliche Datenschutzbestimmungen. Fairen Wettbewerb und gerechte Besteuerung aller Marktteilnehmer. Aha, einheitliche Datenschutzbestimmungen, also bürokratische Hürde, dass große Unternehmen das einfach durchwinken können, aber eine Eintrittsbarriere für kleinere Player. Fairer Wettbewerb ist das, genau. Und eine gerechte Besteuerung aller Marktteilnehmer? Ja, was soll das heißen? Steuererhöhung für Medienkonzerne? Steuer. Ja, das heißt, so viel wie viel ist in diesem Papier? Irgendwie nichts und alles gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Ne? Wahrscheinlich meinen die damit das Korrektiv und so Leute, die das aus purer Gutheit ihres Herzens machen, nicht so hart besteuert werden. Also einheitliche Datenschutzbestimmungen, klar, das ist übersetzt Eintrittsbarriere, Bürokratiekosten erhöhen. Ja, niemand darf ohne Computer arbeiten oder so. Das heißt das auch. Ne? Ja. Können wir mal versuchen. Tja, und dann natürlich als letzter Punkt Anerkennung urheberrechtlich geschützter journalistischer Leistungen. Ja, weil die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Und Sicherstellung fairer Vergütungen für deren Nutzung. Ja, es ist ja auch die Frage, wie werden die überhaupt vergütet? Ne? Wir erinnern uns an die Musikindustrie, ne? Wie das zu Spotify abgewandert ist und wie da die Vergütung von den Musikern war. Ähnlich Filme und Schauspieler mit den Streaming-Plattformen. Aber ja. Die Texte haben eigentlich kein Urheberrecht groß, normalerweise nicht. Deswegen dürfen die auch überall weitererzählt werden. Das sind in den News, ne? Die erzählt man sich gegenseitig sozusagen. Und das kann man auch schriftlich machen. Da gibt es nicht viel, ja, ich meine, Urheberrecht oder so, ist da nicht drauf. Verwertungsrechte so. Das war ja dann auch das, womit sie sich mit der Google sozusagen überworfen haben und dann irgendwie hinterher abgedankt haben, sozusagen, dass sie dann doch auf irgendwelche Zahlungen oder so verzichten, sonst Google eben verzichtet hätte. Das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit natürlich auch. Jeder bringt man eine News, jeder nutzt man eine News von jemand anders. Aber Urheberrecht, wo soll das herkommen? Ne? Tja, was sind hier Revenue Streams? Die haben da schon gesagt, hybride Geschäftsmodelle, datengesteuert und werbefinanziert. Gut, wie werden die Journalisten denn dann an den Datenverkauf beteiligt? Oder was wollen die hier sagen? Ich bin schon sehr gutmütig, wie ich das hier interpretiere. Ne? Ich interpretiere da noch einen Sinn rein und ich sage nicht nur, dass es nur Marketing-Blabla ist, obwohl das ja eigentlich der Fall ist. Ne? Sagen wir mal ehrlich. Ja. Ja, wie möchten wir diese Ziele erreichen? Keine Ahnung, mehr Schulungen anbieten. Ich spekuliere jetzt. Schulungen anbieten für Unternehmen und für Stakeholder. Konferenzen machen, mehr Forschungsgelder ausloben, damit dieses Themenfeld weiter erforscht wird. Wir initiieren ein Bündnis aus Unternehmen, Verbänden und Marktteilnehmern der Medien- und Kommunikationsindustrie, um die öffentliche Wahrnehmung, okay, und politische Unterstützung für unsere Ziele zu erhöhen. Dieses Bündnis fördert eine wertebasierte Allokation von Werbebudgets. Eine wertebasierte Allokation von Werbebudgets. Was ist denn ein Mainstream e.V. oder was? Was soll das heißen? Du hast eine Firma und die hat dann verschiedene Ressorts, Kultur, Sport, Wirtschaft, was auch immer. Und dann kannst du nur noch die Werbeagentur beauftragen, die sich auch dem 18. Sustainable Development Goal verschrieben hat. Nicht mehr den. Nee, aber wenn jetzt die Allokation von den Werbeeinnahmen, also da denke ich, das ist ja eine interne Sache. Heißt das dann, dass die Kulturredaktion anteilig proportional mehr bekommt als die Wirtschaftsabteilung beispielsweise? Oder was soll das bedeuten? Naja, heißt das nicht, das Budget ist doch das, was die Kunden ausschreiben. Und jetzt geht ja um die Allokation von Werbebudgets. Ne? Also es kann entweder gemeint werden, dass die Werbebudgets vergeben werden an die Firmen oder dass es die Werbebudgets, die eingenommen wurden, innerhalb der Firmen verteilt werden. Das, deswegen. Nee, die Agenturen wollen die Werbebudgets von den Leuten bei sich allokieren. durch politische Korrektheit. Das ist aus meiner Sicht. Ihr hört euch dann nochmal wieder Text, ich verstehe kein Wort mehr. Naja. Ja, sicher wollen die allokieren. Wertebasierte Allokation von Werbebudgets. Und vielleicht kämpfen wir gegen die Verbreitung von demokratiegefährdenden Inhalten. Ja, dann kämpft mal gegen euch selber, würde ich sagen. Weil also, ja, wertebasierte Allokation hast du. Development Goals hat hier keiner gewählt. Die stehen in keinem. Oder stehen vielleicht schon in irgendwelchen Wahlprogrammen, weiß ich nicht, aber. Aber auf jeden Fall nicht von Parteien, die Leute auch gewählt haben. Also ich sage nochmal, die wertebasierte Allokation von Werbebudgets heißt doch, dass man da mehr Werbebudget hinschießt sozusagen, wo jetzt meinetwegen mehr über Klima geredet wird in hochwissenschaftlichen Sinn oder in gut verständlichen und Mainstream-Sinne oder so. Ja, eben. Ja, dass es in die richtigen Kanäle geleitet wird. Aber ich wusste jetzt halt nicht, ob es extern gemeint war. Weil richtig sind, ist ja nur eine Frage, aber ja. Oder intern. Tja. Also Geld shiften irgendwie von da. Die wollen das Geld haben jedenfalls. Die wollen die wollen die Budgets in ihren Agenturen drin haben und die wollen die Budgets auf ihren Medienplattformen drauf haben. Ja, einer muss ja für die wertebasierte Verteilung sorgen, das ist doch klar. Die wollen die Budgets nicht ausgeben, die wollen die einnehmen. Das ist also nur Zweck der Sache. Tja, also nochmal, wie müssen wir diese Ziele erreichen? Wir initiieren ein Bündnis. Punkt. Und dann durch konkrete Maßnahmen, wie die Steigerung der Medienkompetenz. Und die Verbesserung journalistischer Rahmenbedingungen. Okay, also was wollen wir machen? Wir initiieren ein Bündnis und machen konkrete Maßnahmen. Und die konkreten Maßnahmen sind Steigerung der Medienkompetenz. Wow, ist das konkret. Und die Verbesserung journalistischer Rahmenbedingungen, was auch sehr konkret ist. Ja, konkret. Konkret. Das ist fast konkret, Alter. Frei von rechtlichen Bedrohungen oder so. Rechtliche Verfolgung. Wir möchten unsere Mission erfolgreich umsetzen. Ach was. Ach was, ihr möchtet sie erfolgreich umsetzen? Ich dachte jetzt, nachdem ich das gelesen hatte, ihr wollt viel schlagen. Genau, nach vorne scheitern. Ja. Wir scheitern nach vorne. Ja, okay. Wir stolpern es durchs Leben, ja. Ja, nochmal. Von wem wurde diese Sache jetzt initiiert? Aus welchem Dunstkreis kommt das? Oder ist es einfach nur mal irgendwelche so eine Agenturleute mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen. Also wie gesagt, ich habe gelesen, Agentur und hin und wieder habe ich auch mal irgendwas gelesen mit Also eher von werbetreibenden Seite als von journalistischer Seite. Also die Werbepartner wollen sich die Journalisten so stricken, wie sie sie gerne hätten. Okay, gut. Ja, das auch, ja. Wer hat das mitgemacht? Ist ja nicht neu. Oh, Undercover in den Influencer-Chats von... Oh. Ja, ich glaube, das bin ich nicht der Einzige, der das geguckt hat. Ja, weißt du nicht, ja. Der Rob Bubble ist ja schon, nur viel als, oder nur, ist ja schon länger unterwegs als Journalist. Ich habe nicht nur das gesehen, sondern ich habe mir auch diverse Reaktionen angeguckt, wo die Leute sich das angeschaut haben und dazu was gesagt haben. Das fand ich alles ziemlich interessant, aus vielen Gründen, die hier auch zu unseren Kernthemen dazu gehören. Und ich habe mir noch die Reaktion hier vom Rechtsanwalt drauf angeguckt. Machen wir eine kurze Zusammenfassung für die Leute, dass sie im Bilde sind hier. Ja. Eine kurze Zusammenfassung von dem Stundenvideo, ja. Ja, also. Betrügereien sozusagen, die ja gelaufen sind. Ne? Ja, gute an. Zusammenfassung, ja. Betrügerei. Ja, okay, ich probiere es mal. Also, es war diese Idee, es gab eine Firma, wo so Influencer irgendwie ihre Telefonnummer Leuten gegen Geld geben konnten und die dann mit denen kommunizieren konnten. So war es zumindest, so wurde es zumindest vermarktet. Und dieser Knossi, den ich nur vom Namen her kannte, keine Ahnung, der war da irgendwie das Gesicht davon und war da irgendwie investiert in dieser Firma. Und was jetzt aber im Endeffekt da hinter den Kulissen gelaufen ist, ist, dass dann diese Firma noch eine sogenannte Inhouse-Agentur betrieben hat, die auch unter der gleichen Adresse da sowohl irgendwie beheimatet war, als auch firmiert war, firmiert in der Schweiz, beheimatet, glaube ich, irgendwie in Hamburg oder so. Und diese Agentur hat dann quasi in diesen Chats, die man da dann geführt hat mit diesen Personen, von denen man dachte, mit denen man, dass man sich mit denen unterhält, wo man Geld für bezahlt hat, um diese Nummer zu bekommen, dann stellvertretend halt diese Chats gemacht hat und das also auch mit sehr hoher krimineller Energie, will ich es jetzt mal zusammenfassen, also sogar so weit, dass man halt den Leuten, wenn die da irgendwie Zweifel dran hatte, dann irgendwelche vorproduzierten Clips in den Chat reingepackt hat, wo die Leute, und bei den Leuten handelt es sich größtenteils um irgendwelche OnlyFans-Frauen, Models, also die dann da also auch dran mitgearbeitet haben an dieser Geschichte, um im Endeffekt den Leuten noch mehr zu verkaufen, also halt irgendwelche Bilder nochmal extra zu verkaufen, im harmlosesten Fall und im schlimmsten Fall halt auch unter Vortäuschung von irgendwelchen Notlagen oder so, halt noch richtig heftig das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, dem einen Zeugen, den er da hatte, haben sie 14.000, hat einer von diesen angeblichen OnlyFans-Models 14.000 Euro aus dem Kreuz geleiert, weil sie angeblich ganz dringend Geld brauchte, also das übliche prädatorische Verhalten gegenüber einsamen Männern. Ja. Was ich richtig krass fand, was du auch schon gesagt hast, ist, dass die teilweise dann wirklich, wenn die dann gesagt haben, ich glaube, ich chat gar nicht mit der Person selber, bist du das wirklich und so, dass die dann wirklich hingegangen sind und einen personalisierten Clip bestellt haben bei der Tante, mit dem, wo die dann sagt, ey Peter, warum bist denn du so böse? Natürlich bin ich das. Ja. Um den dann wieder weiter auf die Zahlspur zu setzen. Ja, und der Betrug fängt, glaube ich, da an, wo im Prinzip eine Nummer rausgegeben wird mit der Behauptung, dass ja jetzt irgendein Influencer oder Promi oder Halbpromi oder sowas sich da in OnlyFans Girl halt dahinter befinden und das eben dann nicht der Fall ist schon. Ne? Das ist ja, das und hier Betrügereien, Vorstellungen von falschen Tatsachen, ja, die eben eigentlich verboten ist. Ne? Und das Lustige ist, es gab ja von einer Konkurrenzagentur da schon ein Verfahren, ein wettbewerbsrechtliches Verfahren. Und seitdem darf diese Firma Fanblast nicht mehr behaupten, dass das direkte Nummern von diesen Personen sind, sondern nur noch so, hey, hier ist eine Nummer, unter der kriegst du heiße Updates oder sowas. Aber sie dürfen halt den Kunden gegenüber nicht mehr diesen direkten Kontakt behaupten, obwohl die sie natürlich weiterhin wahrscheinlich vorspielen, wenn sie den Kunden dann erstmal haben. Ja, also die haben den Leuten da halt auch persönliche Informationen halt abgeluchst, dadurch, dass sie denen halt vorgespielt haben, dass es halt wirklich diese Personen halt irgendwelche OnlyFans-Models halt sind. Und diese Leute, die das dann da betrieben haben, haben sich dann halt quasi noch über die lustig gemacht und lauter so Dinge. Also es ist wirklich auf ganz vielen Ebenen richtig schlimm. Und eine von den Sachen, die mir halt aufgefallen sind, nicht nur jetzt bei diesem Video, sondern auch bei den Reaktionen darauf, ist, wie sehr die ganzen Leute immer alle da bestrebt waren, erstmal quasi den Zuschauern zu verklickern, dass sie jetzt aber bitte diese Männer, die das da halt betroffen hat, diese Opfer von dem ganzen Ding sind, jetzt aber nicht so doof finden sollen, weil die wahrscheinlich selber sich schon gedacht haben, dass sie ja quasi dann alle möglichen Leute losgehen und sagen, ja, die sind doch einfach nur Idioten oder so, ne? Oder was machen die überhaupt, was geben die überhaupt Geld für aus, für diesen Krempel oder so. Ja, aber wenn man reinfallen, das weiß ich nicht, auch wenn man nicht schlauer ist, kann man ja, ich fände es halt bemerkenswert, dass das halt bei den Leuten auch wirklich schon halt sofort so ist, dass sie halt das noch bei einer Frau, da wäre das unvorstellbar, dass irgendwer sagt so, ja, aber ihr müsst aber schon einsehen, dass das auch die Opfer sind. Ne? Das sind die, nicht nur die Dummen, ja. So. Ja, Frau wäre von vornherein nur Opfer. Ja, ja, definitiv. Und, ja klar, was für den Leuten dann naiv oder so, aber ja. Und eine Sache, ja, die natürlich aber, ist es naiv, ja, aber die halt, wissen halt sozusagen. Ich finde es umso schlimmer, wenn halt Leute, die sowieso schon eine Scheißhand vom Leben kriegen, dann noch von so abgefuckten, gierigen Arschlöchern ausgenommen werden. Das macht es nur noch schlimmer. Dass die halt verzweifelt sind und traurig und depressiv oder irgendwas, ist kein Grund, sie als freiwillig für Betrüger zu betrachten. Und deswegen finde ich das auch extrem paternalistisch. Man sollte sich immer auf die Seite der Opfer stellen und eben nicht so tun, ja, naja, hätte sie aber selber drauf kommen können. Yeah. Diese Firma hat ihm was angeboten, da stehen ganz, ganz klare Verträge, die da zustande kommen. Und wenn die Firma das nicht liefert, dann ist das ein Problem von der Firma und nicht ein Problem von dem Typ. Ja, also das ist natürlich größtenteils dieses Ding, dass die halt überhaupt irgendwie denken, dass halt irgendwelche von diesen Influencer-Trollers da irgendwelche Fremden sich überhaupt für diese Leute halt interessieren. Ne? Das ist ja quasi das, was denen halt schon negativ ausgelegt wird. Und wo man halt natürlich auch nur jedem klar den Ratschlag natürlich geben muss, dass er sich einfach aus diesen ganzen Sachen da halt raushält. Ne? Also diese Leute sind halt eben irgendwelche Fremden im Internet, sind halt nicht deine Freunde so. Ne? Also das muss man manchen Leuten halt wirklich scheinbar beibringen, aber... Es gibt auch Leute, die machen das dann trotzdem, weil sie die Wahrheit nicht wissen wollen. Ne? Das, ja, nicht, ja, das glaube ich nicht. Aber doch. Nicht alle Leute im Internet sind böse. Es gibt da diese Affen. Ja, genau. Wenn ihr jetzt direkt mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das über eine neue Nummer tun. Die kriegt ihr über Affenblast. Okay, das nicht wissen wollen, das wird doch falsch, aber... Die es nicht in die Regel kriegen, ihr Verhalten dann zu ändern oder so. Vielleicht ist das dann, ich stand nicht da. Also ich glaube nicht, dass. Ja, aber so Leute brauchen Hilfe und Entscheidungen. Ja, genau. Das ist aber trotzdem zu Recht illegal, das Geschäft. Das finde ich natürlich auch. Ja. Hoffentlich kriegen die alle einen dran. Und Knossi hat sich ja versucht, rauszureden mit irgendwie, oh, ich habe gar nicht vergessen, meine Antenne zu verkaufen oder so. Das wollte ich ja noch machen. Ja, ich wusste davon gar nichts. Genau, und ich meine, dieser Rob Bubble ist auf jeden zugegangen und hat nach Reaktionen gefragt. Ne? Mhm, und es ist auch nicht das erste Video dazu, sondern zwei Monate vorher ist schon mal ein Video von jemand anderem erschienen, eher mit noch mehr ein Fragezeichen dahinter, aber dieser Rob Bubble hat das halt alles sehr wasserdicht verpackt und hat seiner journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge getan und die Leute um Stellungnahmen gebeten. Es ist nichts gekommen von diesem Knossi-Typen, aber als das Video dann raus war und der Ausmaß des Schadens klar war, da hat er dann gesagt, oh, ich wusste ja von gar nichts. Oh, ich habe ja eigentlich nur noch so ein paar stille Anteile, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich verkaufe die auch jetzt. Ja, die arbeiten ja halt in meine Richtung und das ist ja auch dieses Konzept mit dieser Inhouse-Agentur und so, da merkt man halt schon sofort, das ist halt so aufgebaut, Meinungsäußerung jetzt, und das ist natürlich keine Tatsache. Aus meiner Sicht ist es halt so aufgebaut, damit man auch genau diese Plausible Deniability natürlich hat. Und da ist es halt ganz interessant, dass sie ja in diesen, also er hat ja da auch so eine Influencerin losgeschickt, die sich dann da beworben hat und so. Und in diesen Bewerbungsgesprächen, da haben die da im Endeffekt gar keinen Hehl daraus gemacht, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt und dass man sich da gegenseitig halt den Extra-Service dann da quasi vermietet. Ne? Also diese Agentur quasi diese Chats dann übernimmt. Und diese Telefonnummer-Geschichte davon ist dann halt losgelöst und dann zwei verschiedene Dinge auf dem Papier. Aber dass man natürlich von dem einen das andere, dieser Übergang da gewollt ist, das kann man daraus dann halt schon lesen. Ne? Also wenn die das in so einem Verkaufsgespräch da anbringen, dann ja, dann ist das ja irgendwie die Masche. Ne? Also Und das Ding ist ja auch nicht nur aus den Gründen höchst illegal. Allein die Datenweitergaben, die da passieren, ne? Ja. Dass halt persönliche Daten von den Männern inklusive sexueller Vorlieben im Zweifelsfall und so weiter werden dann lustig verteilt unter verschiedenen Mitarbeitern von Agentur und wie auch immer, Fanblast und was weiß ich wem. Also ja, das musst du immer im Kontext sehen. Die halten sich nur an die Vorgaben, die wir gerade gehört haben, an die sich auch andere Journalisten halten. Ne? Ein hybrides Geschäftsmodell, ne? Die Daten weiter und Werbefinanzierung. Nee, in diesem Fall war es ja nicht mehr Werbefinanzierung. Die haben sich da lustig gemacht über Leute. Ja, es war jetzt auch ironisch gemeint von mir natürlich. Weil, also eine Sache. Überall, wo Daten abgegriffen werden, werden sie verkauft. Jeder, der was anderes denkt, eine Sache, die verkauft. Ja, okay. Also eine Sache, die, auf die noch niemand irgendwie hingewiesen hat, die, weil keinem da irgendwie scheinbar was keiner weiß von den Leuten, die sich jetzt dazu geäußert haben, bisher zumindest habe ich es noch nicht von niemandem gehört. Ist eine Parallele zu dieser ganzen Andrew Tate-Geschichte, weil das Business vom Andrew Tate war ja so ein Webcam-Business zum einen, aber diese Sache, dass da Beziehungen aufgebaut wurden zu diesen Leuten, die da das in Anspruch nehmen und denen halt auch vorgetäuscht wurde, man wäre in irgendwelchen Notsituationen und man müsste einem Geld schicken und so, um irgendwo rauszukommen oder so, das war da genauso präsent bei diesem Andrew Tate Masche. Und habe ich jetzt bisher da noch keinen gehört, der das da mal irgendwie weiß, scheinbar niemand. Und dann wird natürlich viel dann darüber geredet, über diese ganzen, also im Zusammenhang mit Prostitution und diesen Sachen ist es ja immer so, dass und das ist ja schon ähnlich, ne? Also diese Geschichte da, also die schlafen zwar nicht für Geld mit irgendwem, aber es geht ja um irgendwelche sexuellen Dinge und irgendwelche parasozialen Beziehungen und dann Geld da irgendwie dafür dann quasi sich geben lassen von den Leuten. Und das finde ich halt schon interessant, weil wir haben ja gerade diverse Diskussionen über Sinn und Unsinn von Prostitution und was da die Männer machen und was da die Frauen machen und was da die Männer machen, die daran Geld verdienen und wer da wie für verantwortlich ist und wer wo das Opfer ist und wem man wo irgendwie helfen muss und welche Gesetze man wie ändern muss. Und in diesem Zusammenhang fand ich das ja auch eine sehr interessante Geschichte, wo halt auch niemand irgendwie mal darauf hingewiesen hat, weil hier hast du halt wieder diese Frauen, die ja da im Endeffekt zwar das nicht jetzt direkt tun, aber halt zu jeder Zeit halt mit unterstützen, dann aber auch irgendwie ihren Körper dafür hergeben und die Männer sind da die Dummen, aber dann doch nicht die Dummen oder wie auch immer und irgendwelche anderen Männer verdienen dann da wieder Geld dran und lachen sich drüber kaputt und lauter so Sachen. Und dann haben wir parallel, das habe ich hier nämlich dahinter einsortiert, hier die Emma hat diese Woche rausgetwittert, hier, sie kämpft schon lange für die Freierbestrafung. Jetzt haben die CSU Frauen Dorothy Bär, Anja Weisberger und Susanne Hirli einen wichtigen Sieg errungen. Auf Antrag der CSU-Frauenunion stimmte die CSU auf dem Parteitag am 13. und 14. Dezember mit großer Mehrheit für das nordische Modell. Freier werden bestraft, Prostituierte vollständig entkriminalisiert. Und da bin ich hier drüber. Ja, wie kann das denn sein? Die Prostituierten stiften die Freier zur Kriminalität an, wenn sie denen sagen, hey Süßer, komm rein, nur 10 Euro. Ja, und deswegen werden die jetzt auch vollständig entkriminalisiert, weil was das nämlich bedeutet ist, genau diese Sache, dass alles, was die machen an kriminellen Dingen, dass die dafür nicht belangt werden können sollen. Ja, aber das hat doch nichts mehr mit Rechtsstaat oder irgendwas zu tun. Ja, aber das sind doch die Frau Opfer. Frau Bär und wie sie alle heißen. Das sind doch aber die Opfer. Das sind doch die Frauen, das sind doch die Opfer in der ganzen Sache. Das ist doch vollkommen egal, was sie machen, ob sie betrügen. Warum? Die ziehen doch einsamen Männern das Geld aus der Tasche. Warum sind das Opfer? Nein, das sind die Opfer. Aber Nee. Ja, eben, das ist ja gerade. Sollen diese kaltherzigen Tanten da ruhig mal sowas abstimmen, aber die Wahrheit sieht anders aus und das wissen wir alle. Genau, und deswegen aus diesem Grund, ne, ich habe das ja gerade ironisch gemeint, also aus diesem Grund finde ich es halt auch sehr interessant, dass es vor allen Dingen jetzt genau in dieser Woche halt so ein Ding immer wieder rausgekommen ist. Und auch bei dieser Andrew Tate-Nummer, ich habe es mir jetzt gestern nochmal angeschaut, das gute Video von Shortfed und Taco dazu. wo er ja auch diese ganzen Szenen da drin hat von Andrew Tate und seinen Helferinnen da, weil nämlich dieses Andrew Tate-Ding, genauso wie diese Geschichte, jetzt hier halt nicht funktioniert ohne diese Frauen, die da dran auch, also zum einen halt kriminelle Frauen. Ja. Das muss man einfach öfter mal sagen. Bei, kriminelle Frauen. Damit Andrew, die Leute nicht vergessen, dass es sowas gibt. Ja. Und bei dem Andrew Tate-Ding, wo ja auch halt Sachen sind, Anschuldigungen, dass er halt Leute da halt gegen ihren Willen auch irgendwie und so, ja. Aber auch da ist es halt wieder so, dass andere Frauen halt eben dabei mitspielen. Und der Andrew Tate sagt halt eben in diesem Video, du brauchst halt diese Leute und dann diese Umwerbung von den Frauen funktioniert halt genau so. Er sagt halt, fang da ja nicht mit an, irgendwie den Leuten zu sagen, hier, verdien mal Geld für mich oder so, sondern die Herangehensweise ist halt die, diese Leute erstmal kennenzulernen und dann stellst du sie vor, diesen Mittelspersonen, Frauen, ne, sogenannten Bottom Bitches, wie der Andrew Tate die da nennt, und das ist auch in dieser South Park-Folge übrigens schon älter, wo Butters diese Kissing Company hat, da ist ja auch dieses Prinzip. Also das scheint so ein, das ist halt wirklich so ein Ding, so ein Prinzip, was halt Andrew Tate nicht erfunden hat. Und diese Frauen, die da halt dran mitverdienen, die sind halt dafür da, genau um halt diesen Frauen das schmackhaft zu machen und zu erklären, was das für eine tolle Idee ist und so. Und ohne die würde das halt nicht funktionieren. Wenn die da nicht mit dabei wären. Ghislaine Maxwell? Ja, ist auch so ein Beispiel, genau. Und das muss man halt sich vergegenwärtigen. Es geht halt ohne die nicht. Und deswegen, also immer nur zu sagen, so Mann, Täter, Frau, Opfer in diesem ganzen Zusammenhang, egal wie man es dreht und wendet und egal welche Fälle man sich wie anguckt und wo halt die Frauen wirklich gezwungen worden sind oder so, man kann das halt trotzdem nicht sagen, dass die Frauen einfach pauschal die Opfer sind und die Männer pauschal die Täter. Das funktioniert einfach nicht. Und das tun wir aber. Das tun wir von früh bis spät und machen irgendwie schlaue Gesetze, grinsen alle und sagen, jetzt wird's toll und Feminismus vollständig entkriminalisiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich zum Haare raufen. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass es halt dann wieder verschiedene Gruppen in Deutschland geben wird. Ne? Die einen gehen weiter in den Puff und werden nicht belangt. Die anderen haben halt deutsche Vorfahren, die werden belangt und so weiter und so fort. Ja, das weiß auch ich hier nicht wird mehr. Sich doch, das wird passieren. Das wird genau so passieren. Nee, ich glaube halt eher, dass... Das sind arme, verletzliche Leute. Die sind eh schon islamophob bedroht. Jetzt kannst du die nicht noch... Die mussten doch... Wie willst du die wissen doch gar nicht anders, mit ihrer Sexualität umzugehen. Chris, sei doch froh, dass die Geld gezahlt haben. Ja, da hätte ich jetzt erstmal noch nichts von genau gehört. Genau sowas überhaupt wird ein Ding passieren. Also, das genau gehört, dass, das wird passieren. Also ich habe noch nie gehört, dass die überhaupt da großartig... Also vielleicht wird es ja auch nur einfach nicht drüber gesprochen. Aber mir war das neu, dass es überhaupt in diesem Kulturkreis irgendwie so gemacht wird. Puff dazu. Und Prostitutionsding ja, bei mir in der Gegend ist bei den Hells Angels und die Hells Angels sind Türken. Ja, die betreiben das. Ja. Ja, und? Glaubst du, die poppen dann nicht auch? Glaubst du, die machen nur trocken oder war es nur für die dummen Deutschen? Nee, kannst du vergessen. Ich glaube, dass sogar ein großer Teil der Kunden in deutschen Berufs nicht unbedingt deutscher Herkunft. Ja, die streng religiösen Christen sind nicht weniger anfällig für sowas als die streng religiösen Muslime. Genau, und die streng religiösen Muslime sind genauso. Ja. Das sind auch Menschen, also. Ja. Wie gesagt, ich habe noch nie irgendwas in irgendeiner Weise, in irgendeine Richtung dazu gehört und deswegen kann ich da nichts drüber mutmaßen. Ja, ich meine, jede Einzelfälle sind natürlich auch immer anekdotische Evidenz, aber ich denke eher, es wird darauf hinauslaufen, halt, dass diese, Millionärs- und Milliardärspopperinnen da hier, die Pomo-Prostituierten und so, dass die das in irgendwelchen Hotels dann natürlich schön weitermachen können und und die anderen Sachen da, also also es wurde ja gerade erst letztens, auf den letzten Metern der Ampelgeschichte wurde es ja gerade erst diskutiert im Bundestag und da gab es ja so eine Expertenanhörung und so. Und da haben ja im Endeffekt diese Leute von die Frauen, die das da halt nicht wollen, dieses nordische Modell, denen ja immer nur unterstellt wird, dass sie ja hier Zuhälter, wie heißt es, dass sie ja Zuhältervertreter oder sowas wären oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die haben halt eben gesagt, wenn das halt kommt, dann fallen halt im Endeffekt halt unsere Kunden weg, die halt nicht diese kriminelle Energie haben. Und na, wenn das halt kriminalisiert wird, das wird dann auf jeden Fall passieren. Und dazu kann ich halt nur sagen, das ist auf jeden Fall ein Argument, wo ich jetzt schwierig finde. Also würde mich mal das Gegenargument dazu interessieren. Also das fand ich ein durchaus treffendes Argument. Auf der Gegenseite verspricht man sich davon, ja, das hatte ich ja schon ein paar Mal schon gesagt, dass man sich davon ja alles wirklich verspricht, dass sich praktisch alles verändert. Die komplette Sicht auf Frauen in der Gesellschaft und alles wird sich dadurch halt verändern komplett. Na, also das verspricht man sich ja davon. Oder man hält es für eine Tatsache, teilweise, so wie darüber ja geredet wird. Ja, und es ist halt vorne und hinten, passt es halt nicht so richtig zusammen. Eine Sache, die ich nämlich jetzt nicht vorbereitet habe, aber die vor dem Hintergrund halt auch interessant ist, es wird ja auch irgendwie darüber geredet, hier mit, steht ja auch irgendwie drin, mit Ausstiegshilfe und so weiter und so fort. Und also, wir haben ein Gesetz gegen Zuhälterei und in diesem Gesetz gegen Zuhälterei stehen genau diese Sachen schon drin, die man sich jetzt davon halt auch verspricht, und das bringt halt, hat halt in dem Fall halt auch nicht so viel, also sorgt ja auch nicht dafür, dass das Problem behoben ist. Da steht genau drin, dass man Leute nicht dazu bringen kann, da mitzumachen, dass man Leute nicht dazu bringen kann, dabei zu bleiben. Diese ganzen Sachen, die stehen da alle drin. Und ja, aber es ist halt nicht so einfach. Und von dieser Gesetzesänderung versprechen sie sich jetzt dann, dass es dann passiert, was jetzt auch schon illegal ist, dann halt eben dreifach illegal, keine Ahnung wie es. Ja. Ja, es freut sich auf jeden Fall das polnische Grenzland, das tschechische Grenzland, ja, die werden sich auf jeden Fall freuen. Und der Tannhäuser Gate weist darauf hin, dass der Islam extra die Regel erfunden hat, dass du eine Kurzzeitehe mit einer Prostituierten schließen kannst. Damit, ja, das kenne ich auch, aber wie verbreitet ist denn das jetzt in Deutschland? Da würde mich jetzt mal was dazu interessieren. Ich weiß, dass es ja, das gibt. Ja, weiß ich nicht, aber hier gibt es so eine anekdotische Evidenz von Kommentare. Posten will einfach mal auf der Reeperbahn schauen, wer da reingeht. Kleiner Tipp, Mehrheit hat schwarze Haare. Können wir hier nicht wissenschaftlich Zahlen reinschaffen, wahrscheinlich so kurzfristig, aber ich glaube, dass sich da die Nationalitäten nichts geben. Primitive Männer gibt es in allen Nationalitäten und Leute, die glauben halt, es sei alles nur körperlich und man müsste da nur kurz Druck ablassen. Gibt es in allen Zivilisationen, glaube ich. Ja, und diese ganzen Dinge, es ist halt, man hat sich ja Dinge davon versprochen, das zu legalisieren. Und man hat sich auch Dinge versprochen, die Sachen in diese Häuser reinzubringen, dass es nicht mehr auf der Straße ist, dass in Häusern ist auch schlecht. Und hin und her und her und hin, wie man es da dreht und wendet. Also es ist halt wirklich faszinierend, wie da einfach so ein generelles politisches Ding. Diese Sache wird so verkauft, als wäre es eine Sache ohne Nachteile. Und du meinst jetzt das Verbot oder die Prostitution? Dieses nordische Modell. Mhm. Das wird so verkauft, als wäre es halt eine Sache ohne Nachteile, wo nur Leute irgendwie dagegen sind, die halt die Bösen sind und die Bösen vertreten oder blöd sind oder sich haben verarschen lassen oder so. Und wenn ich sowas schon immer wieder höre, wir machen ein Gesetz, was keine Nachteile hat und keine Konsequenzen nach sich zieht, die wir nicht wollen oder nicht das erwirkt, was wir wollen. Ja, also es sollte eigentlich eben klar sein, dass es auf jeden Fall so nicht funktionieren wird. Aber ja. Okay. Ja, das hier ist aus England. Da hat jetzt die Propaganda mit Adolescence, die haben sie jetzt weiter vorangetrieben, aus meiner Sicht. Und da wollen sie jetzt also hier die Jess Phillips, jetzt irgendwie die offizielle Regierungsbeauftragte für gegen Gewalt. Und die möchte jetzt, dass sie in den Schulen den Männern jetzt ihre Männlichkeit ausgetrieben wird, damit, weil die ja standardmäßig. Ja, vor allem den britischen wahrscheinlich, ne? Ja, klar, ja. Also kein Wort natürlich von irgendwelchen Raping, Grooming Gangs oder so, ne? Also sagen sie halt. Ja. Und das Default Abuser Setting, ne? Das wollen sie halt den austreiben. Das fand ich hier ganz, ganz vernünftig formuliert, weil darauf läuft es halt im Endeffekt hinaus. Leute sagen halt, ja, Männlichkeit ist halt das Problem. Mit anderen Worten, die Leute stehen halt, das ist die Standardeinstellung, ne? Die sind ja halt, ne, die verhandeln die Leute ja falsch und deswegen muss denen das abgewöhnt werden. Und, aber wenn es Krieg gibt, dann ist es ja ganz normal, dass sie Gewalt ausüben, ne? Das ist ja ganz richtig dann auch und so. Arschlöcher. Finde ich immer auch. Ja, man möchte halt gerne alles, ne? Man möchte den unterwürfigen Mann, man möchte dann aber fürs Militär auch den gefährlichen Mann, man möchte den Mann, der arbeitet und alles zahlt. Und dass man so situativ nicht mehr umschalten kann oder so, das ist irgendwie auch vielleicht mal nachvollziehbar. Der sich Frauen unterwirft vollständig und der sagt, die Kinder gehören natürlich den Frauen, nicht mir und so weiter und so fort. Den Mann möchte man gerne. Wie sagte der eine von der amerikanischen Armee, zu Hause durfte ich Auto fahren, aber bei der Armee nichts trinken. Und irgendwie was, ich weiß nicht genau, ja. Das war auch ein bisschen komisch mit den Altersgrenzen und so da gewesen. Und ich habe auch die Tage einen Tweet gesehen, wo jemand meinte, ich kann natürlich nicht verifizieren, dass das so ist, aber ich das Gefühl habe ich auch, nämlich die Zustimmung für Andrew Tate und dieses ganze Frauen schlecht behandeln ist unter asiatischen und afrikanischen Briten irgendwie größer als unter Weißen. Verrückt, ne? Als wäre es gar nicht der durchschnittliche junge weiße Brite, der das Problem ist. Ganz verrückt. Oh Gott, oh nee, bitte, geh weg. Naja, unverändert bei 16%. Der Gender Pay Gap mal wieder. Der wurde mal wieder berechnet vom Statistischen Bundesamt. Er bleibt unverändert bei 16%. Wenn du ein bisschen runterscrollen willst, das Bild ist ein bisschen klein leider geworden. Vielleicht kannst du es vergrößern, dass einfach die Grafik, Männlein, Weiblein, genau. Ja, ich meine, generell halte ich von dieser Statistik nicht sehr viel, weil es eine politische Zahl ist. Das ist der Punkt, ne? Der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich kann euch ja mal erzählen, was an dieser Statistik alles ein bisschen falsch läuft. Erstmal, gut, man sieht es jetzt gerade nicht, aber ich sag's halt nochmal, es wird halt angenommen, 27,05 wäre der Bruttoverdienst pro Stunde eines Mannes und 82,81 der von der Frau. Und deswegen gibt es einen Unterschied von 4,24 Euro und das ist der sogenannte Gender Gap, 16%. Gibt es viele Probleme damit? Ein Problem sieht man auch direkt in der Grafik. Der Gender Gap, es gibt einen sogenannten bereinigten und einen unbereinigten Wert, weil beim unbereinigten Wert ist im Endeffekt, da werden sehr viele spezifische, frauenbetreffende Sachen außen vor gelassen. Und beim bereinigten Wert werden halt wichtige Faktoren, die eigentlich eine Rolle spielen sollten, mit einberechnet. Und dann bleibt noch ein Restwert, 1,71 Euro, unerklärter Rest, der bereinigte Gender Pay Gap. Also ist es eigentlich gar nicht 16% so, sondern es wären eigentlich nur zwischen 5 und 6%. So, kommen wir zum ersten Problem. Ist das ein international anerkannter Maßstab? Nein, ist es nicht. Wir machen eine Ausnahmeregelung. Wenn wir den internationalen anerkannten Maßstab nehmen, wären wir nicht bei 16%, sondern bei 15%. Ist jetzt kein so großer Unterschied. Wie erreichen wir das? Ja, wir nehmen einfach den öffentlichen Sektor und Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. Nehmen wir einfach aus der Statistik raus. So, dann haben wir schon mal einen Prozentpunkt mehr. Wunderbar. Warum macht man sich auf die andere Art und Weise? Man hat sich entschieden, es so zu tun. So, dann kommen wir zum bereinigten Gender Pay Gap. Also das, was noch übrig bleibt, ne? Also wie gesagt, dass sie da überhaupt unterscheiden, der bereinigte sollte die ursprüngliche Zahl sein, weil da fängt die Verarschung meiner Meinung nach schon mal an. Einfach bei dem Marketing, sag ich mal, lieber statt Verarschung. So, die verbleibenden 40% des Verdienstunterschiedes, 1,71 Euro von 4,24 Euro können nicht durch die im Schätzmodell verfügbaren Merkmale geklärt werden. So, das heißt, ne, unerklärter Rest, das heißt nicht, die können sich nicht erklären, wo das herkommt. Das liegt an Faktoren, die nicht im Schätzmodell verfügbar waren als Merkmale. So, was sind denn diese Merkmale? So, Merkmale. So. Erwerbsunterbrechungen, zum Beispiel durch Elternzeit, Mutterschutz oder Pflege, Familienstand und Anzahl der Kinder, individuelles Verhalten in Lohnverhandlungen, das ist ein Punkt, den ich zugestehe. Ne? Weil da das ist individuell und da kann natürlich immer ein Unterschied sein. So, und es ist wissenschaftlich, ja, aber wissenschaftlich doch auch verhandeln nicht nur Männer aggressiver als Frauen. Und wie gesagt, das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen will, das ist ein wissenschaftlicher Punkt, den ich anerkenne, aber den haben die ja nicht mal berücksichtigt. Und es ist ja auch so, dass es unter Männern Unterschiede gibt, wie gut die verhandeln, und unter Frauen Unterschiede gibt, wie gut die verhandeln. Das ist auch richtig. Aber das wäre zum Beispiel eine Begründung, das nicht heranzuziehen, aber das ist hier so nicht begründet worden. Es wurde einfach nicht herangezogen. In internationalen anderen Studien wird es herangezogen. Auch eine deutsche Eigenheit. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir nehmen nicht das, was europäischer Standard ist, sondern wir nehmen den öffentlichen Sektor auf Forstwirtschaft und sowas raus. Und ne, hier, ich lese ja vor, was hier nicht berücksichtigt wurde, was ja unerklärlich ist. Ne? So, also wir waren beim individuellen Verhalten in Lohnverhandlungen. So, dann tatsächliche, nicht potenzielle Berufserfahrung und Arbeitsplatzwechsel, ein besonders interessanter Punkt, weil hier nur die potenzielle Erfahrung Alters minus Ausbildungsjahre wird in dieser Erhebung erfasst. So, ja, also da sind die Zahlen einfach ein bisschen aufgehübscht worden. Leistungsbezogene Aspekte, zum Beispiel Motivation, Bewertungen, unbezahlte Überstunden, ja, so, sind auch nicht berücksichtigt. Und dann gibt es die Diskriminierungseffekte, soziale Normen und unterbewusste Biases. Ne? Und das ist ja der Punkt, worauf eigentlich die ganze Studie abzieht. Es wird ja gesagt, diese sozialen Normen und der unterbewusste Bias erklärt die 16% Gender Jab. So. Die Gender Jab. Ja, tatsächlich zählen die, wie gesagt, wie man diese 5-6%, die da jetzt auch übrig bleiben, aufteilt auf Erwerbsunterbrechung, Elternzeit, Familienstand, individuelles Verhalten in Lohnverhandlungen, freiwillige Überstunden, tatsächliche Berufserfahrung und soziale Norm und Bias. Darüber kann man sich jetzt streiten. Also ich würde sagen, wir bewegen uns sowieso schon im einstelligen Prozentbereich. Deswegen, großes, wichtiges Thema. Aber, ne, und es wird halt hier so getan, wir können es auch das Komma genau in Euro hier ausrechnen für euch. Seht, wie es aussieht. Außerdem, andere Sachen sind auch nicht berücksichtigt worden. Ja, weil wir reden hier nämlich nur von Bruttozahlen. Ja, also alles, was mit Steuern, Sozialversicherungen, Mitversicherungen bei Krankenversicherungen und alles Mögliche, was damit zu tun hat, ist sowieso gar nicht berücksichtigt dabei. So, ich habe euch jetzt alle Argumente genannt, warum diese Gender Gap Statistik von statistischen Kriterien her einfach eigentlich nicht verwertbar ist. So. Ja, wir reden hier über irgendwas zwischen 1 bis 3% maximal an wirklich sozialem Bias. Ja, und der Gender Gap, der schließt sich ja immer. Wir haben das halt dadurch kaschiert, dass wir gesagt haben, wir haben den bereinigten und den unbereinigten Wert. Und ja, der bereinigte Wert, ne? Beruf und Branche, Beschäftigungsumfang und so ja, weiter. Ja, und Beruf und Branche, das ist ja auch schon wieder so ein Thema. Ne? Also da hast du halt auch Leute, ja, die sind irgendwie irgendwas, aber da gibt es dann auch irgendwelche Spezialisierungen oder irgendwelche Dinge. Und da hast du halt auch dieses Ding, dass die Männer einfach mehr machen. Also ich sage nur, hier mit dem Pflegeberuf oder so oder bei den Ärzten, das ist ja ganz bekannt, ne, mit diesen Fachausrichtungen, die natürlich die Frauen auch machen, aber halt weniger. Und ich kenne das halt auch, Leute, ne, hier irgendwie, und dann bist du Krankenpfleger und nach dem Krankenpfleger kommt dann direkt diese Spezialisierung, jene Spezialisierung, hier was, da was, dort was. Es wird direkt halt geplant. Und bei den Frauen ist es halt häufig so, ja, okay, jetzt bin ich das jetzt, jetzt mache ich das hier bis zur Rente und nach der Ausbildung kriege ich erstmal ein Kind, bin ich erstmal weg, kriege ich das zweite Kind, bin ich erstmal weg. Und tralala, ne? Da läuft das halt alles langsamer, wenn überhaupt. Ne? Und das sind halt Unterschiede, die es da halt gibt. Und wo man auch nicht sagen kann, ja, ist doch Beruf, Branche ist doch gleich, aber hier die Frauen, hier, ja, im Durchschnitt und wegen genau diesen Sachen, die ja den Frauen genauso auch offen stehen, aber es ist halt da halt auch so, dass das halt anders ist und ja, und so kommt das halt zustande und da kann man auch nicht sagen, ja, Beruf und Branche sind aber dann gleich, aber da guck mal hier, weil diese Faktoren sind da auch nicht mit eingerechnet dann. Also insofern ist das halt auch so, wie es hier aufgeschlüsselt wird, halt trotzdem auch nicht aussagekräftig. Also auch die Sachen, die scheinbar objektiv dann irgendwie Gleiches mit Gleichem verglichen werden, sind dann, wenn man es sich halt genau anguckt, dann auch wieder nicht. Genau, es wird hier eine scheinbare Vergleichbarkeit postuliert, die so nicht gibt. Ja, es gibt noch ganz viele andere Faktoren und auch wenn man jetzt wissenschaftlich sehr viele Sachen eingrenzen konnte, bleibt immer eine Unklarheit. Ne? Dann ist es ein statistisches Mittel, dann ist es eine Bruttobetrachtung. Ne? Jede Statistik hat natürlich Kriterien, an die sie sich hält, aber es sollte hier nicht kommuniziert werden, Männer hassen Frauen und deswegen verdienen sie weniger, sondern man sollte sagen, okay, wir haben diese Statistik erstellt, das und das und das haben wir uns nicht angeguckt und dann sind wir auf diesen Wert gekommen. Das wäre ehrliche Statistik, aber so wird es ja nicht postuliert. Ein Gender Wage Gap. Ja, und wie gesagt, ein paar Prozent, ja, gibt es, ja, aber das ist halt kein massives gesellschaftliches Problem. Ja. Apropos kein massives gesellschaftliches Problem. Der sachliche Austausch wird immer schwerer. Marcel Bratscher. Wie passt das zusammen? Podcast mit Marcel Bratscher. Oh. Genau, und Claudia Kempfert, auch bekannt als, vor allen Dingen bekannt als die auf der Republika mit Frau. Ja, heißt du nochmal? Emke, Caroline Emke, daneben saß, als sie gesagt hat, dieses Für und Wider, es muss aufhören. Und er hat gesagt, ja genau. genau. Und die gehört ja auch zum Deutschen Institut der Wirtschaft, glaube ich, die Frau Kempfert, wenn ich mich da richtig erinnere. Und sachlicher Austausch wird immer schwerer, soziale Medien gelten als Hoffnung für Wissenschaftskommunikation, aber jetzt bin ich hier unterwegs. Ach nee, heute erleben viele Forschende Hate Speech und Kampagnen, besonders in Klima-, Energie- und Verteilungsdebatten, wo diese Leute ja die einzig wahre Meinung zu haben und schließlich sind sie ja Forschende. Podcast mit Marcel Fratscher. Wissenschaftskommunikation im Zeitalter von Hate Speech. Ich meine, man soll sich nicht über Leute lustig machen wegen ihren Aussehen, aber das Gesicht vom Fratscher da, das flößt mir keine wirtschaftliche Zuversicht ein, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also ich mag seine Frisur, die hat was. Ja, ich versuche es gerne. Du trägst es ähnlich, ne? Genau. Schriftliches Dividieren fliegt aus dem Grundschullehrplan. Wussten Sie noch, wie es geht? Ja, hier haben wir eine kleine Story aus Niedersachsen, ja, und es geht im Endeffekt um eine Veränderung im Mathe-Curriculum. Es soll verändert werden, wie den Leuten das Dividieren beigebracht wird und wie mit Nachkommazahlen gerechnet wird. Und das ist Teil einer größeren Reformbewegung, die es international gibt. In Amerika kam das vor 10 Jahren unter dem Begriff Common Core. Es geht darum, dass neue wissenschaftliche Methodiken angewandt werden sollen, wie Kinder lernen sollten. Und das ist teilweise schon ein bisschen überholt. Ja, wirtschaftlich werden die Konzepte als umstritten gesehen. Studien zeigen, dass konzeptionelles Lernen langfristig zu besserem Problemlösen führt, aber nur, wenn es mit prozeduralem Wissen kombiniert wird. Reines Konzeptualisieren kann zu illusionären Schwierigkeiten führen, wo Schüler Konzepte nicht greifen, weil sie keine Basis haben. Eigentlich kann man nachvollziehen als Laie. Ja? Anstatt dass es ihnen Schritt für Schritt aufbauend als Prozess erklärt wird, wird einfach das abstrakte Konzept gelehrt, anstatt dass sie es selber und das wird halt als besser vermittelbar für den Großteil der Schüler angesehen. Allerdings hat es in der Praxis gezeigt, Moment, wo war das jetzt? Ich erinnere mich da nur an die Anlaut-Tabelle, die auch the hottest new thing war und wo wir am Ende sagen müssen, das war die dümmste Idee, die wir je gehabt haben, weil ein Arsch voll Kinder deswegen nicht gelernt hat, wie man vernünftig schreibt. Ja, das sieht für mich genauso aus. Genau, ja, es ist halt ein, ja gut, ich meine, an Lernkonzepten wird immer rumgedoktert, das war nicht anders, als ich in der Schule bin, das wird auch nie anders sein, aber manche Sachen sind halt offensichtlich, warum soll jetzt nicht mehr das schriftliche Dividieren den Kindern beigebracht werden? Beziehungsweise, warum dürfen die Lehrer nicht selber entscheiden, ob sie das den Kindern beibringen oder nicht? Weil darum geht es, es ist ein Curriculum und es ist eine Art und Weise der Änderung, dass es den Lehrern nicht mehr freigestellt wird, auf welchem Weg sie das den Kindern beibringen. Das ist auch Teil der Kritik an der Sache, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja? Aber komisch, dass diese ganzen Rezepte für Jahrzehnte geholfen haben, Deutschland auf dem hohen Niveau zu halten, was Bildung angeht. Und seit wir angefangen haben, diese verschissene linke Scheiße in den Schulen einzubringen, hast du halt keine Lust, dann mach doch statt Buchstaben irgendwie lieber was Buntes. Und auch Bundesjugendspiele brauchen wir doch nicht, da vergleicht ihr euch. Genau damit hat der Abstieg an der Bildungsfront angefangen, dass wir angefangen haben, jeden Scheiß ohne Grund auf links zu drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, naja, viele Lehrer, also viele Studien aus der Praxis berichten, dass Schüler Schwierigkeiten haben, abstrakte Konzepte ohne Routine zu verinnerlichen, was zu Frustration und Lernschwäche führen kann. Insbesondere bei Klassen, die auf Inklusion angelegt sind, werden Schüler weiter benachteiligt. So. Also es ist generell, wie gesagt, es ist das eine Sache. Das Inklusionskonzept ist genauso ein Schwachsinn. Wir machen im Endeffekt das jetzt, was Amerika vor 15 Jahren angefangen hat zu machen, das sogenannte Common Core, die sind noch viel weiter gegangen, die sind aber sehr weg vom, vom methodischen Lernen hin zum prozeduralen und memorisierenden Lernen. So. Hin. Und naja, gut, ich weiß nicht, in Amerika wurde das so argumentiert, dass das Lernsystem dem europäischen Standard angepasst werden soll. Jetzt machen wir das, was die Amerikaner vor 15 Jahren gemacht haben, und wir haben es noch nicht bei uns. Ja, es ist schon einfach, deswegen fand ich das ja auch interessant umzubringen, weil das hier jetzt irgendwie ein Thema ist, was vor 15 Jahren in Amerika hochgekocht ist. Und in Amerika haben sehr viele Eltern damit reagiert, dass sie ihre Kinder in Privatschulen oder ins Homeschooling gesteckt haben. Also wirklich signifikante Zahlen. So, und gut, das wird hier in Deutschland nicht passieren, aber ich finde es einfach interessant, dass da, es ist wie Nostalgie, ne? Vor 15 Jahren habe ich mich mit dem Thema schon mal befasst und jetzt, damals war die wissenschaftliche Lage noch nicht so klar, jetzt haben wir halt die Studien von den letzten 10 Jahren, wo es angewandt wurde und die zeigen ja, es bringt nicht das, was es bringen soll und bestimmte Schüler haben dann sogar ein Problem und gerade Schüler, die schon auf Inklusion angewiesen sind, die haben noch besonders, die würden durch dieses routineartige, repetitierende Lernen, würden die das besser lernen als durch das abstrakte und memorisierende. Memorisierende, sorry, das Wort ist. Also ich finde, wir sollten Homeschooling zügig irgendwie auf gesetzliche Füße stellen, weil das, was in den staatlichen Schulen abgeht, kann ja nun keiner für seine Kinder wollen. Also ich bin froh, dass ich keine habe, weil ich wüsste nicht, ich würde, glaube ich, auch sagen, nee, dann nehme ich lieber den Konflikt mit dem Gesetz in Kauf oder wander aus oder irgendwas, als dass ich meine Kinder in diese völlig absurden Institutionen schicke, diese staatliche Schulen. Naja, in Deutschland hast du halt viele private Schulen. Die freien christlichen Schulen haben ja auch in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance erlebt. Also ja, aber das ist doch, ich meine, ja, aber... Ja, erstens kostet das viel Geld und zweitens werden die dann mit irgendeiner anderen Indoktrinationsscheiße indoktriniert, die Kinder. Das ist ja auch nicht schön. Also da kriegen sie dann den Christenkram, ansonsten kriegen sie den Kommunistenkram. Ich würde meine Kinder am liebsten, wenn ich welche hätte, zu Hause unterrichten, damit sie einfach nur das lernen, was sie wissen müssen, ohne... Den ohne Affenkram. Ja, den Affenkram, genau. Ja, Schulen sind ja sehr unterschiedlich. Also ich kenne zwei Leute, die Abschluss-Abi auf einer freikristlichen gemacht haben. Die waren selber nicht besonders religiös und haben auch nicht darüber geklagt, dass viele religiöse Praktiken da waren. Okay, also ich kenne Leute, die sogar auf religiösen Berufsschulen waren, weil es nichts anderes gab bei denen, da irgendwo im Eichsfeld oder so. Und die sich sehr stark darüber beklagt haben, dass sie zu irgendwelchen Gottesdiensten hingehen mussten und so, weil man da geguckt hat, wer da hingeht und wer nicht und so, da so Dinge. In Deutschland ist das total irre teilweise. was da abläuft. Wie gesagt, ich gehe aus, dass es bei jeder Schule anders ist und aus meinem persönlichen Umfeld habe ich es so nicht mitbekommen, aber jede Schule ist anders. Das geht halt und das ist teilweise. Ja, und gerade viele, ich denke mal, viele Privatschulen, die dann in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, die haben sich weniger auf die reine Lehre bezogen, sondern auf das, was der Markt halt gefordert hat als Angebot. Ja, deswegen auch, wenn es freichristliche, ne, wenn du jetzt eine hast, die schon seit 50, 60 Jahren etabliert ist, die sind wahrscheinlich traditioneller als eine, die erst vor 10 Jahren gegründet ist. Aber wie gesagt, ich schwurbel jetzt rum. Ne? Alter, bitte nicht das Köln-Konzert von Keith Jarrett, ey. Das hat mich in meiner Jugend schon immer zu Tode gelangweilt, wenn meine, oh, ich habe so viel Ahnung von Musik, Freunde, das aufgelegt haben und man musste die Scheiße dann anderthalb Stunden hören oder so. Ja, da gab es jetzt diesen langweilig. Kinofilm. Ja, ich möchte von diesem Kinofilm mal erzählen, weil ich den jetzt gesehen habe und ja, ich fand ihn nicht gut. Und hier der Öffentlich-Rechtliche, hier, das ist der NDR, fand ihn aber gut. Und ja, also diese ganzen, genau, es geht um diesen, um dieses Konzert und wie es zustande gekommen ist und um diese Veranstalterin irgendwie davon, zumindest wird es fiktionalisiert, was da dran jetzt wirklich stimmt oder nicht stimmt, kann ich nichts zu sagen, keine Ahnung, aber es ist halt eine Powerfrau, die macht es einfach und und diese ganzen Charaktere in diesem Film sind einfach nur also es ist einfach niemand in diesem Film ist irgendwie sympathisch oder ist irgendwie so, dass man sich dafür interessiert, was mit ihm ist oder so. Es ist einfach so, es sind alles irgendwelche Leute, die entweder unglaublich blöd sind oder gemein und die gute Frau nicht das machen lassen wollen, was sie will. Und dann sind es irgendwelche Linken, die irgendwie von der Revolution faseln. Und ja, also es ist so richtig deutscher Film. Und also. Boah, wenn ich schon Ulrich Tukur und Jördis Triebel lese, weiß ich schon wieder, was das für eine filmförderungsgeschwängerte, langweilige Scheiße sein wird. Ja, die waren auch alle dabei irgendwie, aber. Ja, ja. Lese ich gerade hier. Und ja, es wird auch, es war halt so, ja, irgendwie, also es wird halt so inszeniert wie großes Helden-Epos, sage ich jetzt mal, wo man sich gegen alle Widerstände irgendwie durchsetzt, aber wenn man sich halt im Nachgang mal überlegt, was da gerade passiert ist in diesem Film, wird es dem Ganzen halt nicht gerecht, also. Eine Abiturientin hat ein Konzert organisiert. Yeah! Ja, genau. Kauf doch mal eine gegen Jazzplatte. Alle Widerstände. Und natürlich kauf nebenbei. Doch mal eine Jazzplatte, das ist wie Spenden. Nebenbei haben die Leute natürlich dann auch rumgepimpert und so und von Revolution gefaselt. Und ja, und sie musste nicht Zahnärztin werden, so wie ihr böser, böser Vater. Und was ich auch sehr interessant fand, wovon ich nochmal erzählen wollte, ist, dieses Konzert von dem Typen war halt irgendwie so improvisiert und sie zeigen dann halt in so einer Sequenz, sie haben da irgendwie so einen Journalisten, der dann auf Englisch irgendwie immer erzählt und das soll wohl dann so ein Journalist sein, der darüber berichtet hat. Aber der ist dann auch irgendwie wieder so ein unreliable Narrator, dann auch noch gleichzeitig, was ich sehr lustig fand, weil der Typ ja halt Journalist ist. Aber die Hälfte von dem, was er dann irgendwie meint, was er da irgendwie erfahren hat, sagt er dann selber, dass er das nicht erfahren hat, also nicht dabei war quasi. Irgendwie so. Und den lassen sie dann irgendwie erklären, was eine Improvisation ist. Und da hat es bei mir komplett aufgehört. Also die zeigen dann irgendwie erstmal halt irgendwie so eine Big Band, wo halt einer so ein Solo spielt und dann sagt er so, ja, hier, das ist so, also alles auf Englisch, ne, damit es halt super gut irgendwie klingt, keine Ahnung, der Film ist halt ein deutscher Film, aber der Typ redet halt Englisch dann und er erzählt dann irgendwie so, ja, das ist eine Big Band und da hat dann so jeder so sein Solo irgendwie ist vorher eingeplant und so. Und dann sagt er so, ja, und das ist dann hier irgendwie eine Jazz-Kapelle, wo die dann so einen Standard spielen, damit sie sich da irgendwie so dran langhangeln können. Und dann sagt er so, ja, und das ist dann hier irgendwie Free Jazz, wo dann jeder so spielt, was er will. Und das klingt dann manchmal so ein bisschen komisch, sobald halt eben, okay, und da hat er irgendwie so eine Alte, die so am Klavier sitzt und irgendwie so ein Lauf spielt und dann nimmt er ihr so die Noten weg. Und dann hört die halt so auf zu spielen und guckt dann halt so. Und dann war die irgendwie so, ja, und dieser Keith Jarrett, der kann halt eben einfach irgendwas Neues spielen, so ohne dass ihm das einer gibt und so. Und das wird halt so dargestellt, als wäre das irgendwie so der Skill schlechthin irgendwie, was keiner irgendwie kann, so halb schon übermenschlich irgendwie so, der spielt einfach Musik, ohne dass es vorher nicht aufgeschrieben ist. Könnt ihr es euch vorstellen? Oh. Da dachte ich halt auch so, ja, ich meine, also, und er sagt es ja schon halb selber, sowas ist halt schwierig, wenn man mit anderen Leuten zusammen Musik macht, weil man sich dann halt ins Gehege kommt und da braucht man halt irgendwie, muss man sich halt irgendwo dran langhangeln an halt einem Aufbau, den halt alle kennen, die dabei halt sind, damit die sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen, komplett. Aber wenn man jetzt alleine Musik macht, dann ist das nicht schwer. Also da kann man halt, also Musiktheorie ist jetzt auch nicht so eine höhere Mathematik. Und wenn man alleine was spielt, dann kann man halt auch irgendwas spielen. Und die Leute, die sowas machen, das ist ja auch nicht einfach komplett voll unzusammenhanglos, sondern man hat natürlich ein gewisses Repertoire an Dingen. Das ist so, als würde man sagen, ich glaube das gar nicht, da war einer, der hat einfach so geredet und das war vorher nicht aufgeschrieben und der hat einfach so Worte benutzt und, und die so hintereinander gepackt und dann war das so Sprache, so irgendwie so war das irgendwie. Also ich habe da nur gesessen und gedacht, okay, das wollt ihr jetzt den Leuten echt irgendwie so verkaufen als irgendwie so übermenschliche Virtuosität oder so, eine Improvisation irgendwie, ja, also ich meine, ja, also das fand ich echt ein bisschen hanebüchen, wie die Leute veräppelt werden, aber gut. Ach, reißender Konzertfilm, Zeiten. Also mich hat er überhaupt nicht mitgerissen, wie gesagt, aber der Öffentlich-Rechtliche ist natürlich über so eine Geschichte von der Frau, die ihren Weg geht, ist ja natürlich hin und weg mitgerissen. Ja gut, ich meine 18 Jahre, 1975 und schon Konzertveranstaltern für Keith. Oh, nicht schlecht. Ja, dieses Jahr bin ich die Woche drüber gestolpert. Wollte ich auch nicht vorenthalten. Es ist das Tom Morello Signature Gitarre, die hier von Fender verkauft wird, mit inklusive Aber und Sicher Sticker und Aufschrift Bewaffne die Obdachlosen für den Spottpreis von 2000 Euro. Könnt ihr euch das bei Fender bestellen. Also ist alles inklusive. Der Sticker mit Hammer und Sichel ist mit dabei. Und ich weiß, halt so niedlich unten drunter. Also das ist hier von Dredge Against the Machine, dieser Typ irgendwie. Und dann schreiben sie noch Disclaimer. The artwork of this product includes a hammer and sickle, in Anführungsstrichen, Symbol that may be restricted or banned in certain jurisdictions. Also sie weisen dich darauf hin, dass du es eventuell in Polen oder so nicht verkaufen darfst. Oh Mann. Ja, aber ich meine, der durchschnittliche Obdachlose, der auf Rage Against the Machine steht, der sagt ja nicht How High, wenn die ihm sagen Jump. Ja. Ja. Ja, ist schön doof, ne? Vielleicht jetzt noch eine Schmuckkollektion dazu, Tom. Hm? Homeless Jewelry. Vielleicht so AK 47 Ohrhänger aus Gold oder so. Ja, kurze Industrienachrichten. Ja, da sind gerade einige Leute ganz schön aus dem Häuschen. Es geht um, das wird als das industriell anspruchsvollste, was derzeit in der industriellen Produktion genutzt wird, angesehen. Ne? Extra UV. Extra High UV, damit werden im Endeffekt Chips bedruckt mit UV-Licht. Und das ist eine sehr, sehr komplizierte Technik, die 20 Jahre gedauert hat, bis die Holländer das entwickeln konnten. Und es gibt auch nur eine Firma weltweit, die diese Technik benutzt. Die hat ein Monopol, eine ASML. Deswegen ist Taiwan auch so wichtig, weil die da auch stark mit zusammenhängen. Und Ja, China hat halt eine Art Manhattan-Projekt aufgelegt, weil die haben vor einigen Jahren gesagt, okay, wir müssen technisch uns dort unabhängig machen von den Lieferketten aus dem Westen. Kommt euch vielleicht bekannt vor, wir sagen ja immer, wir müssen uns von Lieferketten aus China unabhängig machen, das sagen die Chinesen auch, nur andersrum. Und seitdem fährt China im Endeffekt eine Strategie, die hier beschrieben wird von der Financial Times, die sich halt auf mehrere Whistleblower beruft, ehemalige Angestellte von ASML und von Huawei, die das im Endeffekt in China entwickeln, als federführender Konzern mit der chinesischen Regierung natürlich. Und ja, es ist im Endeffekt eine Mischung aus, die haben alte Teile auf dem Sekundärmarkt gekauft, alte Maschinen, die defekt waren oder versteigert wurden oder aus der Serie gefallen sind. Defekte Ersatzteile haben sie sich beschafft auf dem Markt und haben das reverse-engineert. Über 20.000 Wissenschaftler sind nur mit diesem Projekt befasst, wird geschätzt. Es ist nicht so ganz klar, aber es gibt halt mehrere Forschungskomplexe in China, wo halt an verschiedenen Sachen geforscht wird. Und in den Sicherheitsabteilungen, wo halt normalerweise nur an Militärtechnik und sowas geforscht wird, da sind die halt auch angesetzt. Alle Leute, die dort arbeiten, arbeiten da unter falschen Namen, dürfen auch nicht mit echten Namen sich gegenseitig anreden. Die haben chinesische Pässe bekommen mit falschen Namen auch und also quasi komplett, sind komplett abgetaucht, so gesehen, dafür. Es ist eine Mischung aus ja, Wissenschaftlern, die auch bei ASML gearbeitet haben, das ist die niederländische Firma. Technikspionage spielt eine große Rolle, ne? Also es gibt einen großen Pool von Leuten, die halt nicht mehr bei ASML arbeiten, weil sie in Pension gegangen sind oder anderweitig ausgeschieden sind und ja, Verschwiegenheitserklärung nach europäischem Recht, könnt ihr euch überlegen, wie viel die in China wert ist und wie und nach europäischem Recht ist es tatsächlich nicht mal den Firmen erlaubt, nachzuvollziehen, ob ihr Angestellter bei einer Konkurrenzfirma arbeitet, um diesen NDA, um diese Verschwiegenheitserklärung überhaupt einzuklagen. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant eigentlich. Also sind europäische Verschwiegenheitserklärungen von Unternehmen eigentlich wertlos, sobald man das Land wechselt. So, interessant, wusste ich vorher nicht. Und ja, das, man dachte, die Chinesen sind noch 15 Jahre mindestens weg, bis sie gleichziehen mit der Technologie, die wir jetzt haben. Und in 15 Jahren werden wir ja weiter, ich sage jetzt einfach mal wir in Anführungszeichen, wären wir weiter. Aber man schätzt jetzt, dass sie innerhalb von 5 Jahren technologisch gleichziehen können. Und ja, das wäre halt eine der letzten Technologieführerschaften, die nicht in chinesischer Hand liegt. Und ja, wie gesagt, die Chinesen haben mit der Industriespionage und wirtschaftlichen Tricks sich das Know-how angeeignet. Da hat man einfach nicht streng genug drauf geachtet. Ja, es gibt zwar Sanktionen gegen China, dass sie gewisse Technologien nicht haben darf, wegen Technologietransfer, und dass Firmen auch nicht gestattet sind. Dass, aber da, kein System ist perfekt, und es sind einige, es gab zum Beispiel ein Beispiel, wo alte ASML-Maschinen aus einer Insolvenzmasse an die, oh Gott, welche war es jetzt, an eine Zentralbank gefallen sind. Ich weiß nicht, ob es die, es war nicht die deutsche, vielleicht war es die italienische Zentralbank oder sowas, und die haben das halt bei einer öffentlichen Auktion versteigert, was die nicht hätten machen sollen, was aber auch nicht illegal war, dass sie es gemacht haben. Also es ist, ja, ne, sie haben zwar gesagt, wir müssen die chinesischen Technologie abschneiden, haben auch sehr viele Sanktionen erlassen, aber haben das nicht wirklich effektiv umgesetzt. Und jetzt wundern sich alle. Ja, ja, und wie gesagt, das Wort Industriespionage fällt hier in dem Artikel nicht, aber man kann ja zwischen den Zeilen lesen, nicht wahr? Ja, die Ära der Biocomputer, das sind die Organoide. Da hatte ich auch mal drüber berichtet. Es gibt verschiedene Organoide. Das sind im Endeffekt ja menschliche Zellen, die herangezüchtet werden, um bestimmte Funktionen zu machen. Das gibt es in der Pharmatechnologie, gibt es in der Materialtechnik tatsächlich. Und gerade bei der Materialtechnik auch spielt das eine Rolle bei der Elektrotechnik. Und zwar ist man mittlerweile auf dem Stand, ich hatte ja mal gesagt, man nimmt Gehirnzellen, gibt denen gewisse, die werden geklont. Ne? Man entnimmt jetzt nicht die Zellen von dem Menschen. So, die werden gezüchtet. So, ne? auch schon interessant, ja, aber diese Zellen, die reagieren halt auf Impulse und dann kann man diese Impulse so programmieren, dass man halt quasi wie ein Computer, wie heißt es, reliable Callbacks kriegt, also dass man halt, dass man, ne, man hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ne, Computer hast 99,99999999% Wahrscheinlichkeit, dass er richtig rechnet, so, und bei Organoiden war man, wo ich das letzte Mal drüber berichtet habe, bei 63% Wahrscheinlichkeit, dass eine korrekte Antwort, also ne, zu 63% kommst du zurück. Mittlerweile sind sie durch ein neues Verfahren, dass sie quasi eine Matrix gebildet haben aus Dreierpaaren von diesen Gehirnzellen, das funktioniert wohl am besten mit den Methodiken, die sie haben, sind sie mittlerweile bis auf 83% hochgekommen innerhalb von einem Jahr. So, das heißt, ja, diese organische Technik kommt langsam in ein Stadion, dass sie halt nicht nur in Wissenschaftslaboren genutzt wird, so, und also es gibt ja in der Materialtechnik schon Hautzellen und andere Sachen, die genutzt werden, ne, mit anderen Polymeren gemischt werden, um bestimmte Eigenschaften zu haben. Und ja, ist halt ein etwas spookiger Gedanke, organische Technik quasi, aber wird in 20, 30, 40 Jahren, denke ich mal, flächendeckend im Einsatz sein. Es gibt gewisse Vorteile, die gegenüber herkömmlichen Computern haben, sei es Beschränkung bei Inputs, sei es, wie viel Energie wird benötigt pro einzelne Rechenoperation. Natürlich, solange die es nicht hinbekommen haben, das auf ein fast 100%iges Niveau der Berechenbarkeit hinzubekommen, ja, vielleicht schaffen sie es auch nie. Das ist ja auch so ein Punkt. Es kann sein, dass irgendwann gezeigt wird, okay, wir kommen nicht über, was weiß ich, 90% rüber. Das heißt, es ist einfach für gewisse Zwecke nicht zu benutzen. Oder sie schaffen sogar mehr und dann, ja, muss man nur aufpassen, wenn der Computer runterfällt. Ne? Nicht, dass er sich wehtut. Ne? Aber nicht mehr das Problem, dass es zerbricht. Vielleicht tut es sich dann auch weh und kriegt eine... Naja, okay. Oder du musst ihm Kopfschmerztabletten. Bis genau. Er was macht. Oder? Antivirenprogramm und Anti-Kopfschmerzprogramm. Ja, das ist halt natürlich Blödelei, aber ich finde es interessant. Die Organoide. Oh ja, wie die Yuuzhan Vong bei Star Wars. Ja. Okay, Sony's AI Censorship Tool can make any game kid-friendly. Ja, hier wurde ein Patent ausgewertet. Mit Patenten ist es ja immer so eine Sache. Unternehmen können aus ganz vielen verschiedenen Gründen Patente anmelden, sei es einfach nur, um sich eine Technik zu sichern, die da drin genutzt wird, damit die Konkurrenz das nicht macht, dass nicht irgendein Unternehmen sich das Patent sichert und die dann später für ihre eigene Erfindung zahlen müssen oder weil sie es umsetzen wollen. Das können viele Gründe geben. Ne? Hier geht es um ein Patent. Es geht darum, dass in Spielkonsolen oder Spielcomputer entweder zusätzliche Chips eingebaut werden oder es so ein Zusatzmodul gibt, wie ein Steckermodul, was man an den Computer steckt oder per USB oder wie auch immer, ja, was dann quasi folgende Fähigkeit hat. Ein Prozessor kann live analysieren, was gerade an visuellem Material und am Audiomaterial kommt und kann das auf ja, gewisse Punkte analysieren, ne? Sei es Gewalt, sei es Profanity, also Beleidigung oder sowas. Es geht halt um so eine Art Gore-Filter und Kinderschutzfilter. So, dass man quasi einen Chip hat, der live die Anzeige ändert, also erst der eine Chip analysiert, da ist ein Blutspritzer, der zweite Chip retuschiert den Blutspritzer raus und dann wird die Anzeige erst ans Peripheriegerät gesendet. So, und ja, Echtzeit-Zensur per KI für Jugendschutz, technisch machbar, also technisch ist es machbar, das heißt nicht, dass es jetzt implementiert wird, ist auch die Frage, wie viel kostet es und so weiter und so fort, aber einfach nur schön zu wissen, dass es sowas gibt, ja, weil das ist eine Zensurtechnologie, die einem bewusst sein muss, ja? Und es gibt noch viel krassere Sachen, aber das, ja, vielleicht wird das irgendwann, entweder gibt es gewisse rechtliche Bedingungen, wie sie jetzt ja auch an Internetprovider gestellt werden, dass sie halt sicherstellen müssen, dass Jugendschutz gewährleistet ist, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein. Und vielleicht kriegen Videospielhersteller sowas ja auch. Es gibt ja schon gewisse, für Chatsysteme gewisse Auflagen, aber vielleicht geht es auch darum, dass halt gesagt wird, okay, es reicht nicht mehr, dass die Eltern kontrollieren, ob das Kind das richtige Spiel macht. Wir müssen das noch sicherer machen. So, und was man, damit kann man natürlich nicht nur Computerspiele manipulieren, das ist klar, ne? Da kann man auf lustige Ideen kommen, wie beispielsweise, ja, zwei Leute sind Nachbarn und beide haben den Fernseher an, beide gucken das gleiche im Fernsehen, aber irgendwie sehen sie nicht das gleiche. Ne? Der im einen wird erzählt, dies und das ist passiert, deswegen und deswegen, und dem anderen wird erzählt, dies und das ist passiert, aber das liegt an ganz anderen Sachen. So, ne? Sowas wird durch so Technik, wie gesagt, so, dass solche Technik möglich ist, das weiß jeder, der mal irgendwie ein KI-Video erstellt hat mit ein paar Prompts. Aber ja, ne? Die Systeme müssen ja erstmal patentiert werden und eingebaut werden, damit sie laufen. Und man kann es natürlich schon an der Quelle zensieren, ne? Aber ja. Ja, Online-Marktplätze sollen Uploads filtern. Ha, ja, hier gab es ein Urteil, im Endeffekt aus Rumänien. Und das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Wochen, dass das Urteil gefällt ist, aber es ist jetzt erst vielen Juristen aufgefallen, was da überhaupt ja, entschieden wurde und was im Endeffekt da jetzt für Konsequenzen draus drohen könnten. Und zwar geht's da, es geht im Endeffekt um die Haftung von Plattformen, dass sie halt nicht dafür haften, was Leute dort posten. Ne, kennt ihr ja, das bei den ganzen Social-Media-Sachen, ne, die haben gewisse, damit sie auch nicht haften, müssen sie ja melden, sperren, zensieren nach Landesgesetz und so weiter und so fort. Ne, aber dafür, wenn jemand zum Mord aufruft oder sowas, haften die nicht dafür. Nimm einfach mal das als Beispiel. So, und hier haben wir jetzt eine Sache, da geht es um einen kleinen Anzeigenportal. Und ja, hier wurde im Endeffekt was gepostet und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ja, der rumänische Betreiber von diesem Kleinanzeigenportal haftet dafür. So, was war jetzt nochmal der konkrete Fall? Entschuldigung, bin gerade ein bisschen raus aus dem Thema hier. Die Unternehmensgruppe Russmedia betrieb eine Kleinanzeigenplattform und ließ sich in den Nutzungsbedingungen umfangreiche Rechte an Inserat einräumen. Im Jahr 2018 schaltete eine unbekannte Person unter dem Namen der späteren Klägerin eine Anzeige, die sexuelle Dienstleistung anbot. Russmedia entfernte das rechtswidrige Inserat zwar nach einem Hinweis, doch der Schaden war bereits eingetreten. Die Anzeige wurde mitsamt Foto und Telefonnummer von anderen Internetseiten weiterverbreitet. So, die Betroffene sah darin eine Verletzung ihrer Rechte und klagte gegen Russmedia. Und alle Instanzen haben das bis jetzt abgelehnt, halt mit der Begründung, die ich gerade genannt habe. Ne? Das ist halt so, ja. Der Betreiber des Online-Marktplatzes ist für Anzeigeninhalte nicht verantwortlich, außer in gewissen Ausnahmefällen. Und das war, ne, sie haben es nach dem Hinweis auch entfernt und so weiter und so fort. Aber in der letzten Instanz wurde jetzt gesagt, okay, tut mir leid, da könnt ihr euch nicht drauf berufen. Man kann euch nämlich was ganz anderes unterstellen. Der EuGH zog den Schluss, dass der Plattformbetreiber die Anzeigen potenziell auch für eigene Profitinteressen, also nicht nur im Auftrag des Nutzers, verarbeite. Zum Beispiel durch Werbeschaltung und ja, Reichweitenvergrößerung. So. Und ja, Russmedia hat die Verbreitung der Anzeigen organisiert und wesentliche Parameter, die Darstellung der Anzeigen, die Dauer der Veröffentlichung sowie die Struktur der Rubriken festgelegt. Ne, das heißt, die haben ihre Webseite so eingerichtet, wie man eine Webseite einrichtet, damit Leute da posten können. Und das war genug für den Europäischen Gerichtshof. So, die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit ist weit zu verstehen. Und ja, deswegen im Endeffekt ist das ein Datenschutzverstoß gewesen. Und jetzt gibt es neue konkrete Pflichten. Und es gibt kein Provider-Privileg bei personenbezogenen Daten allgemein mehr. Es gab sie bei Ausnahmesituationen. Ja. Das Provider-Privileg ist das, was ich gesagt habe, hier könnte nicht haftbar gemacht werden dafür, was jemand auf eurer Plattform postet. Aber ja, rechtsdogmatisch ist die Begründung des EuGH zum Verhältnis von Datenschutz und Provider-Privileg kaum nachvollziehbar. Rechtspolitisch führt sie zu erheblichen Haftungsrisiken für Verantwortliche und Kollateralschäden für die Meinungs- und Informationsfreiheit. Und zwar insbesondere dann, wenn die im Urteil angelegten Maßstäbe auf andere Plattformen, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, übertragen werden. Weil warum sollten sie nicht auf die übertragen werden? Das Prinzip gilt als das Gleiche. Dementsprechend ist die Entscheidung vielfach als allgemeine Verpflichtung zu überwachen, der Weg in das Clearnet oder sogar als Ende des Internets verstanden und kritisiert worden. schreibt hier, ja, Jurist. Problematisch ist insbesondere die geringe Flexibilität des allumfassenden Datenschutzrechts und seine fehlende Differenzierung nach Art und Größe der Plattformbetreiber. Ja, und ja, im Endeffekt kann dadurch jetzt das Provider-Privileg kippen. Und ja, ist die Frage dann, lohnt es sich für die Social Media noch, dass wir kostenlos über diese Plattformen kommunizieren können? Die müssen es dann irgendwie anderweitig monetarisieren, um dieses Risiko dann wieder, ne, das ist ja ein Risiko, was sie in Zahlen ausdrücken und dann wieder als Gewinn reinholen müssen, um das Risiko abzusichern. Ja, deswegen ClearNet, Ende des Internets. Ne? So, deswegen wird das so gesagt. Ja, und ja, ein Paukenschlag. So, und da werden jetzt, wird es jetzt noch weitere Urteile, ähnliche Urteile, da werden jetzt auch verschiedene Verbände gegen nochmal eine Normfeststellungsklage anstreben. So, und in dieser Normfeststellungsklage kann man dann gucken, ist das allgemeingültig oder nur in diesem spezifischen Fall, weil so wie es jetzt gerichtet ist, können sich ja andere Teilnehmer im Markt auf dieses Urteil berufen. So. Politische Akteure können dann Social Media sagen, so, ja, nee, dürft ihr nicht. Plattformprivileg greift hier nicht. Und dann kann man natürlich sich wieder rauspicken. Wo machen wir das und wo machen wir es nicht? Ja, rausgepickt wurden auch einige Reporter vom Euroaktiv, Euroaktiv-Team. Euroaktiv ist ja eine Quelle, die ich hier ganz gerne mal bringe, weil die interessante Artikel zu dem haben, was in Europa ist und halt auch ein gutes Netzwerk haben und auch manchmal auch nur über die Gefühle berichten, die sich dann hinterher als richtig rausstellen. Letztes Jahr ist Euroaktiv von einem belgischen Medienkonglomerat gekauft worden. Seitdem ist die Berichterstattung kritischer, was ich sehr gut finde. Aber sie ist jetzt so kritisch geworden, dass ihnen gewisse Privilegien entzogen wurden in Brüssel, die andere Journalisten genießen. Das sind inoffizielle Privilegien. So, deswegen ist das nichts, was man einklagen könnte oder sowas, aber das sind halt freiwillige Informationsveranstaltungen, die für Journalisten gemacht werden oder mal eben die Party hier, der Konzertbesuch, da ihr wisst, wie sowas läuft, ne? Und ja, im Endeffekt sind die jetzt ausgegrenzt, ne? Mhm. Ja, we were recently banned from the background briefings, the off-record sessions during which President Ursula von der Leyen's advisors seek to steer the message they're trying to send out any given issue on any given issue to the press. Also, ne, da der inneren Zirkel, wo auch off the record mal Informationen gegeben werden, wo gesagt wird, okay, das liegt da und daran dran, das darfst du aber nicht abdrucken und es besteht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass es da nicht passiert und so. Da sind die jetzt im Endeffekt raus. Das finde ich einfach nur schade, aber es ist einfach nur so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie da Pressearbeit in Brüssel funktioniert. Und was waren Sachen, wo die kritisch berichtet haben, war unter anderem, wo die Ursula von der Leyen nicht landen konnte, wo irgendwelche Papierkarten genutzt worden sollen sein, was ein Blödsinn war. Das haben die halt debunked, ne? Und dann, wo versucht wurde, einen europäischen Geheimdienst durch die Hintertür zu etablieren, da haben die halt auch Dokumente dazu veröffentlicht. Das ist schon ein bisschen länger her, aber dann ist das Vorhaben auch im Nirvana, ne? Und dann kritisieren die halt immer Ursula von der Leyen, weil die halt auch wirklich dauernd irgendwas macht, wo man sich denkt, das gehört sich nicht oder ist das überhaupt legal oder warum hast du deine SMS wieder gelöscht und wieso bist du überhaupt im Amt, obwohl du gar nicht gewählt wurdest und viele andere Sachen, die ja in den letzten Jahren schon gemacht hat, unsere Imperatorin, ne? Naja, also ich hoffe, dass sie weiterhin interessante Infos liefern. Konnte ich ja ab und zu mal auch ein paar Infos aus dem europäischen Kontext hier liefern, die man wirklich sonst nirgendwo hört. Deutschsprachigen Journalismus sowieso nicht, aber ne, auch nicht bei den amerikanischen Geopolitikern. Oh, yeah. Ceterum censeo EU esse delenda. Ja, also was die Europäische Union in den letzten Jahren und gerade in den letzten Monaten jetzt gemacht hat, auch, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu einer Sache. Ja, wofür ist sie noch da, genau? Ja, für Mercosur ja, nicht mehr so richtig. Auch ein gutes Beispiel. Ja, da haben die Franzosen jetzt wegen ihrer Proteste der Bauern auch jetzt erstmal abgesagt, sozusagen. Also stellen Nachforderungen, obwohl das ja schon seit 25 Jahren verhandelt wird, soweit ich weiß. Was natürlich ganz ordentlich ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie damit nochmal fertig werden. Im Moment nicht so richtig, habe ich den Eindruck. Ja, das ist auf Eis gelegt. Das machen wir so vieles bei der EU. Du bist das mit Mercosur. Aber dieses Mercosur ist ja auch nichts weiter als ein Todesurteil für unsere Landwirtschaft und deswegen soll es so lange auf Eis liegen, wie es geht. Am ja, besten, bis wir die ganze EU losgeworden sind. Ja, erstaunlich, dass wir so lange nicht zu den Protesten gehört haben. Ne? In Frankreich läuft das wohl schon ein bisschen. Und in Deutschland hörst du nichts über Proteste von Bauern. Mhm. Ja, ja, über das, was sie da in Brüssel gemacht haben, da hast du in deutschen Medien hast du nichts gehört. Die haben es ja mal wieder brennen lassen und mit gefeuert. Ja. Ja, dieses Mercosur-Abkommen, es ist jetzt nicht alles schlecht daran, aber es gibt halt zwei große Punkte, die halt wirklich schlecht sind. Und zum einen ist es nicht unbedingt ein reziprokes Abkommen. Das heißt, nicht, dass wir jetzt so viel nach Südamerika exportieren würden, aber die Marktöffnung für sie ist halt größer als die Marktöffnung für uns bei denen. Und da geht es teilweise um Finanzfirmen und andere Sachen, die gar nichts mit Agrar zu tun haben. Ja, aber trotzdem. Und der zweite Punkt ist, dass halt in Europa die Umweltrichtlinien und die Agrarstandards immer weiter angezogen werden. Jetzt wurden sie vor kurzem ein bisschen gelockert, weil es einfach nicht mehr ging. Aber generell werden die Regeln immer weiter verschärft, während diese Regeln in Südamerika eben, wenn sie überhaupt bestehen, nur auf dem Papier bestehen. So. Und teilweise wurde das in diesen Verhandlungen sogar aufgegriffen. Da geht es zum Beispiel darum, 99 Tonnen Rindfleisch. Ne, das war so eine Summe. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Tauziehen um diese Summe, weil diese Summe relevant ist. Warum? Weil Qualitätskontrolle. Es kommt eine Tonne Fleisch an, dann geht die durch die Qualitätskontrolle und dann bleiben davon vielleicht noch 850 über. So, und der Rest ist schlecht. Oder mit welchen Prozentsätzen auch immer. Ja, weil, wofür braucht man diese Qualitätskontrolle? Ja, weil die ganzen Auflagen und Umweltrichtlinien und Tierschutzverordnungen und sowas halt nur auf dem Papier bestehen. Und wenn dann halt offensichtlich krankes Fleisch da abgeliefert wird oder verseuchtes Fleisch oder sowas, muss das bei der Qualitätskontrolle aussortiert werden, bevor es exportiert wird. So, das war jetzt mein Senf zum ganzen Mercosur-Abkommen. Ich bin grundsätzlich eigentlich dafür, aber da stehen einfach Sachen drin, das muss nicht sein. Ne? Nee, wir können kein Abkommen unterzeichnen, das unsere Landwirte praktisch obsolet macht. Ich hab irgendwo von irgendeinem NAFO-Idioten gelesen, das macht uns unabhängiger von den USA. Wenn wir keine eigenen Lebensmittel mehr herstellen, macht uns das unabhängiger von den USA. Das könnte direkt auf Frau von der Leyen's Sprechloch gekrochen sein. Tja, naja, abhängig von Amerika sind wir so oder so. Ja, Kieler Konjunkturbericht, die Mittelfristprojektion für Deutschland, ja, wurde leicht korrigiert nach unten, ist ja durch die Medien gegangen, geht's gar nicht darum, hier geht es um einen Punkt, den das Kieler Wirtschaftsinstitut mal so ein bisschen stärker in den Fokus rücken will, und zwar die gesamtwirtschaftliche Implikation des Energieeffizienzgesetzes. Ne, wir haben im Endeffekt das Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland vor ein paar Jahren erlassen, und das sagt im Endeffekt aus, dass wir eine maximale Stromerzeugungsmenge nicht überschreiten werden. So, wir haben quasi gesagt, okay, wir erzeugen nicht so viel, immer mehr Strom. Nein, wir bleiben auf einem Niveau und gehen von diesem Niveau noch runter, weil weniger Energie erzeugt, heißt natürlich mehr CO2 eingespart und dies und das und jenes. Und da gibt es leider ein Problem. Das seht ihr an der Grafik direkt. So, wir haben hier die Balken, ist das, was der Plan ist. Und der rote Balken ist die rote Zickzack-Linie, die von links nach rechts geht. Das ist mehr oder weniger die Effizienzsteigerung in der Industrie und in der Gesamtgesellschaft. Ne? Mit wie viel weniger Strom können wir die gleiche Leistung produzieren? Das ist die Energieeffizienz. So, und wir haben eine Energieeffizienz, die sich jährlich um 1,5% verbessert, was übrigens sehr gut ist. Ne? Das sind schon tolle Zahlen, 1,5%. Wir werden jedes Jahr brauchen 1,5% weniger Energie, um das Gleiche zu produzieren. Wunderbar. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist, wenn die ganzen Industriefirmen jetzt weggehen. Das wird die Zahlen ein bisschen durcheinander bringen, denke ich mal. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Wir haben gesagt, aus Klimaschutz, Umweltschutz, generellen Gründen haben wir uns verpflichtet, wir produzieren in Deutschland, wir erlauben es in Deutschland nicht mehr Strom zu produzieren als das. Stromimporte, ja, gibt es auch noch, ja. Aber ja, das ist schon mal ein Haken. Aber jetzt ist es nun mal so, das IFO, das Kieler Institut hat ja halt mal berechnet, okay, wir bräuchten eine jährliche Effizienzsteigerung von 3,8%, was ambitioniert ist, um die Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, zu erreichen. Ansonsten passiert was? Wir dürfen nicht mehr Strom produzieren. Was ist dann, wenn ein Industrieunternehmen aber mehr Strom braucht oder eine neue Fabrik bauen will, die dann Strom erzeugt in der Zukunft? Tja, das darf die dann nicht mehr, weil das so im Gesetz drin steht. Ja, versteht ihr jetzt diese Grafik, was diese Grafik bedeutet? Diese Grafik ist der industrielle Niedergang von Deutschland in diesem Gesetz. Nach Plan. Ja? So. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, sonst wäre ich jetzt wirklich ausfällig. Verbieten die dann. Du darfst deine Fabrik hier nicht bauen. Dann müssten wir mehr Strom erzeugen. Das machen wir nicht. Ja, CO2-Abgabe. Ja, sie wackelt und wackelt und wackelt. Nächstes Jahr gibt es ja zwei Sachen. Einerseits wird der Zertifikatehandel im Free-Float zu einem gewissen Teil übergebracht. Das heißt, es gibt nicht mehr einen festgelegten CO2-Preis pro Tonne, sondern Angebot und Nachfrage entscheidet. Heißt, es wird alles viel teurer werden. Wir sind jetzt schon, dass es alles 10% teurer wird, als die ganzen Berechnungen das gemacht haben. Ne? Es ist jetzt schon bei 72 und überall wird noch mit 65 gerechnet und der Handel hat noch nicht mal angefangen. Gleichzeitig steigt der Katalog von Sachen, die mit Steuern bzw. Zertifikate, Abgabenpflicht belegt werden in verschiedenen europäischen Ländern. Uns betrifft das nicht, weil wir zahlen das alles schon, nur so nebenbei. Ne? Aber die osteuropäischen Länder, die zahlen das noch nicht. Und die sollen nächstes Jahr anfangen, da auf Heizöl, Benzin, Kerosin und auf alles andere halt die CO2-Steuer zu bezahlen, die wir schon die ganze Zeit zahlen. Und das wollen die nicht. Ja, aber wie kann das denn überhaupt sein, dass wir das zahlen, die anderen nicht, aber sie nennen es europäische Gemeinschaft? Nun, in den Verträgen steht halt, dass sie ein paar Jahre länger Zeit haben, um das. Ja, das sind dann aber sittenwidrige Verträge, weil wir werden dadurch geschädigt. Ja. Ich glaube, das konnte man aber auch ein bisschen absehen, dass sie sich das nicht leisten können. Verhandlungen, weil damit die das machen, müssen sie ja was von uns bekommen. Und wir müssen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und bla. Und ich weiß, was die von uns bekommen, die EU. Wir schenken denen die EU mit dem ganzen Kladderadatsch und Lametta. Die können die irgendwo beim Osten da wieder aufbauen und die von der Leyen da ansiedeln, aber wir brauchen es nicht mehr. Es wird wirklich Zeit, dass wir auf die Straße gehen und dieser Politik zeigen, dass das so nicht mehr geht. Weil, wollt ihr das erst machen, wenn eure Kinder nichts mehr zu fressen haben? Oder wie lange wollen wir warten? Dass das jetzt aufhören muss. Es sind wirklich zum jetzigen Zeitpunkt sind es wirklich unnötige Sachen. Ich weiß nicht, ob dein Beispiel mit dem Hamburger Zeugs noch kommt. Aber egal, ja. Es ist einfach, ich lese einfach mal ein bisschen vor. Mit ihrer Strategie durch ständig steigende Ambitionen bei den jährlichen Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen als Vorreiter aufzutrumpfen, rast die Europäische Union jetzt auf eine Wand zu. Versagen mehrere Mitgliedstaaten die Umsetzung der Beschlüsse aufgrund mangelnder Zahlungsbereitschaft oder Zahlungsfähigkeit, implodiert das Ziel der Kommission, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Ein scheiternder Europäer dürfte Klimaschutzambitionen weltweit aufweichen. Oh Gott. Ja. Was für eine dumme Idee, der weltweit erste klimaneutrale Kontinent. Wofür? Damit sich irgendwelche Anzugträger was drauf runterholen können. Für nichts sonst. Für nichts. Kein Mensch auf dieser Welt zieht nach. Niemand. Naja, dass andere Staaten profitieren von der industriellen Kapazität, die von Deutschland abwandert und dann bei denen Steuern zahlt. Aber ja. Hierzulande wurde eine Klimaabgabe auf Benzin und Heizstoffe bereits 2021 mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz als nationale Maßnahme eingeführt. Ursprünglich sollte dieser rein deutsche CO2-Preis ab 2027 im europaweiten Emissionshandel aufgehen. Wisst ihr noch, wie wir Geld zurückkriegen sollten aus diesen Abgaben? Klimageld und so, kennt ihr das noch? Klimageld. Das sind alles Betrüger, Diebe und Abzocker. Sonst nichts mehr. Wir haben keine Politiker mehr. Betrüger, Diebe Abzocker. Tja, verschiebt der Rest Europas nun jedoch den Emissionshandel 2 immer weiter in die Zukunft, bleiben deutsche Haushalte, Gewerbe und Industriebetriebe über Jahre weiterhin die einzigen, die CO2-Abgabe zahlen. Ja, wer weiß, wie lange noch, wenn das irgendwie so weiterläuft. Also, nur so nebenbei. Es ist klar, wenn es ganz viel weniger Marktteilnehmer gibt, die diese CO2-Steuer zahlen müssen, dass es ein weniger Volumen bei den Zertifikaten gibt und die Zertifikate weniger gehandelt werden, also teurer werden für uns. Nur so ein kleiner Nebeneffekt des Ganzen. Ja, wir müssen das abschaffen. Wir müssen da rauskommen. Im Zweifel müssen wir unsere Regierung auf die eine oder andere Art und Weise zwingen, wieder für uns zu arbeiten. Das kann nicht mehr für BlackRock, nicht mehr für Zelensky und nicht mehr für den Rest der Welt. Dieses ganze System ist so gestrickt, um die Industrie dazu zu zwingen. Oh, shit, was ist jetzt passiert? Entschuldigung, das ganze System ist ja so konzipiert, die Industrie dazu zu zwingen, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen das machen müssen. So, und jetzt werden halt die Industrie immer mehr zwingen, heißt auch immer die Leute zwingen, weißt du? Werden immer, ja, aber das ist ja der erzieherische Gedanke. Nee, wir belasten nicht die Beitragszahler, wir erhöhen nur die Steuern, Mammon. Ja. Und das wird ja jetzt Schritt für Schritt zurückgenommen. Ich denke, dieses könnte fallen. Damit bleibt im Endeffekt nur noch eine Sache, und zwar, dass ein Teil des Zertifikatehandels in den Free Float übergeht. Ich habe ja gesagt, das wird katastrophal, wenn die das machen. Deswegen kann es sein, dass sie das noch zum Kippen bringen. Sie haben bis Ende Januar haben sie noch Zeit, das zu machen. Deswegen wird es gespannt. Also es sieht, ich habe es ja gesagt, dass wenn die das durch, es ist so eine ähnliche Sache wie mit der Russland-Sache, zu der wir später noch kommen, das ist einfach so eine Sache, das können die nicht bringen, es geht einfach nicht, es ist einfach physisch in der Umsetzung schwer. Ja, jetzt kommen wir nach Nigeria und Abzocker. Ja, es sind mehrere so Sachen, die da so auf der Kippe stehen, der Verkehrswende-Dings, also dass die Autos verbieten wollen und so weiter, also das ist ja auch alles ein alles jetzt verschoben und so weiter, mindestens mal der ganze Green Deal, Gedöns, was dazugehört. Und natürlich wird das Zeit, ob man es richtig beigebogen kriegt, ja. Das werden vielleicht auch Wahlen entscheiden, ne? Der Green Deal ist tot. Ja, der existiert schon, nicht aber mehr. Sie halten sich daran fest, siehst du doch. Ja, aber das sind Leute, die halt sich an was weiß ich, an Brocken festhalten, die noch an der Wasseroberfläche schwimmen. Strohhalme, durch die sie atmen. Ja, von unter Wasser. Ja, zum Beispiel unsere Vorbildstadt Hamburg, die ja noch viel mehr Öko ist als sowieso schon Öko und die doch viel geiler sind als wir alle, weil die noch ein paar Jahre früher nämlich klimaneutral werden als wir. Ja, die haben es nämlich richtig drauf. Ja. Die haben jetzt ein Projekt mit Nigeria aufgelegt und jetzt rausgefunden, das gibt es gar nicht, das Projekt, so ähnlich wie das vor einiger Zeit mit den chinesischen Hühnerställen, hat Hamburg jetzt da so eine Milchmädchenrechnung gemacht, à la, okay, wir finanzieren in Nigeria bessere Kochöfen, die weniger Holz verbrauchen und dadurch weniger Emissionen abgeben. Und das, was da in Nigeria statt was anderes als Holz, weniger Holz. Allein da fängt der Scam schon an. Ja, und also hat man dann diese Öfen praktisch finanziert für Nigeria und hat dann gesagt, okay, mit diesen neuen Öfen fallen so und so viel CO2-Tonnen weniger an und die können wir uns in Hamburg jetzt auf die Habenseite schreiben. Sind wir nicht geil. Wir helfen den Menschen in Nigeria, ein besseres Leben zu führen und gleichzeitig können wir uns noch Dumme ist, wie in China, gibt es auch in Nigeria keine von diesen Öfen, sondern nur Hühnerställe und irgendwie Präriebüsche, die irgendwo rumrollen, aber ja, die Öfen existieren nicht. Hamburg hat das trotzdem schön gerechnet und das Geld ist weg. Ja, großartig. Läuft. Das ist nicht nur weg, es ist sogar sehr lustig verbucht worden. Ja, also die konnten das nicht wirklich heilen, ja, und deswegen haben sie es jetzt als Schenkung verbucht. Moment, wo war das? Genau. Es bezeichnet die Zahlung Hamburgs als Spende. Ähnlich sieht es der Rechnungshof. Der hat festgestellt, dass die Behörde formal zwar CO2-Zertifikate gekauft habe, letztlich aber nicht sicher sein kann, wofür die Steuermittel konkret eingesetzt wurden. Ist toller Satz, ne? Ja, so Leute müssten eigentlich öffentlich öffentlich ausgestellt werden, damit das Volk sie mit faulem Obst bewerfen kann, 3 Tage lang. Leute, die sowas aufziehen. So ein Programm, da wird ja gesagt, es wird so und so viel CO2 gespart und das ist dann quasi der Underlying Asset für die Klima-CO2-Zertifikate, von der wir die ganze Zeit reden. Ja? Und wenn du Glück hast, kannst du das auf dem Maxwell Chikumbutsu-Fernseher sehen, der gleichzeitig dir noch Strom erzeugt. Ja, genau. Das ist hier. Rein theoretisch ist es noch perfider, weil du hast ja die Klimazertifikate und die sind originär gebunden an die Underlying Asset. Heißt, wenn sich später herausstellt, durch dieses Klimaprojekt wurde gar kein CO2 eingespart, dann verlieren die Zertifikate theoretisch ihre Gültigkeit und es müssten andere Zertifikate gekauft werden. Alter, warum ist das nicht mit Wahlzetteln so? Bis jetzt. Sie verlieren die Gültigkeit, wenn bis das jetzt ist dieser Markt ja nicht offen. Bis jetzt ist es ja so, die Unternehmen kriegen von der Regierung die Zertifikate geschenkt. Die müssen die gar nicht kaufen. So. Und auch diese Clawback-Regelung, die ich gerade erläutert habe, die ist auch noch bis jetzt immer ausgesetzt worden, weil es sind ja massiv Projekte weltweit in Verruf geraten. Ne? Nehmen wir mal dieses Holzofenprojekt, nehmen wir mal ein paar andere Projekte. Wir hatten hier ein Projekt in China, das war glaube ich das größte bis jetzt, eine Reduktion von CO2-Emissionen bei Ölforderungen durch Nutzung von Begleitgas. Ja? Also die haben die Technik bei der Ölforderung ein bisschen verändert. Da haben die theoretisch CO2-Zertifikate im Marktwert von über 1,5 Milliarden Euro mit generiert und hinterher hat sich festgestellt, ja, das gibt's gar nicht. So, dann wären theoretisch diese 1,5 Milliarden Euro Zertifikate wertlos gewesen. Man hätte neue Zertifikate kaufen müssen oder neue Projekte auflegen müssen, um neue Zertifikate zu generieren. So, aber das wird bis jetzt nicht gemacht. Deswegen ist das im nächsten Jahr auch so gefährlich, wenn der Zertifikatehandel in die Free-Flow-Phase kommt, weil dann diese ganzen Regeln auch umgesetzt werden. Und wie manche Leute dann gucken würden, ne, weil hier diese CO2-Zertifikate, die Hamburg hier gekauft hat, die haben zwar gesagt, okay, das, was da an dieses Projekt gezahlt wurde, das wurde jetzt als Spende verbucht, ja, aber aus welchem Budget haben die denn die CO2-Ausgleichszertifikate dann finanziert, die sie ja gekauft haben? Also haben sie quasi doppelt bezahlt. Das hat der in dem Artikel nicht so ganz rausgestellt. Das fand ich ein kleines Versäumnis. Ja, also na, der deutsche Steuerzahler zahlt doch gerne doppelt. Ich meine, das war doch ein Versehen. Da kann man doch nicht so sein. Die paar Milliarden. Ja, hier waren es ja keine Milliarden. Ich habe jetzt ein großes Beispiel genannt, aber es gibt zig solche Sachen. Ja, wie viel Euro hat das denn wirklich gekostet jetzt? Millionen, Milliarden ja wahrscheinlich. Aber Geld heute oder Blut morgen, Mann, Tusk, lese ich drauf schon. Ich könnte ausrasten. Diese Kriegstreiber. Ja, man weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt das Klima schützt, bis man nachgeschaut hat. Das ist quasi Schrödingers Nigeria. Aber ist es nicht rassistisch nachzuschauen? Das unterstellt den Schwarzen doch schon so ein bisschen, dass sie einen über den Tisch ziehen wollen. Das ist ein reines Rechenspielchen, ne? Ich finde, man darf das gar nicht nachgucken. Man muss sich darauf verlassen. Alles andere wäre das ist eurozentrische. Dass nicht nachgeguckt wird. Ja. Von allen Beteiligten. So aber nur leider geht es halt um Milliarden. Nicht bei einem einzelnen Projekt, aber insgesamt. Ja, ich glaube, man kann festhalten, es war ein Schuss in die Öfen. Ja, es waren Schüsse in die Öfen. Quasi. Macht mal ein bisschen hin. Hier in der Gegend haben die Läden nur bis 10 Uhr auf. Da kriege ich sonst nichts mehr zu essen. Provinz, weißt du? Gut, seltene Erden. Gut, hier habe ich einen Artikel. Hier geht es um seltene Erden in Norwegen. Da haben die ein riesiges Abbaugebiet gefunden, was sie theoretisch auch explorieren könnten und wo die theoretisch auch seltene Erden abbauen könnten. Ne? Und das Problem ist der Umweltschutz. Ja, es wurde leider wurden mehrere Arten gefunden, die dort sind. Und das droht jetzt das Ganze zum Kippen zu kommen. John, Paul, George und Ringo. Und normale, wir wissen ja im Endeffekt, wie es läuft. Wir haben auch unsere Gasterminals, die ins Wattenmeer gestellt haben und ins Naturschutzgebiet. Und solche Umweltauflagen sind halt meistens relativ zu sehen. Ja, gerade jetzt wird ja auch das große EU-Programm aufgelegt, dass es halt auch zusätzlich noch Fördergeld bekommt, wenn man halt Lithium und andere seltenen Erden fördert. Deswegen gibt es ja auch einige Überlegungen in Deutschland, wieder solche Bergbauprojekte zu machen. Aber hier in Norwegen klappt das Ganze nicht so gut. Und was soll man sagen? Es scheitert an der Bürokratie. Die wollen die Sachen abbauen, sie brauchen sie, sie wollen sie unbedingt nicht aus China kaufen. Teilweise haben sie sich schon selber freiwillige Selbstverpflichtungen gegeben, dass sie bis 2035 nichts mehr aus China kaufen werden. So eine Mine aufzubauen kann 10 Jahre dauern, bis sie produziert. Kann auch schneller gehen. Also, ja, einfach nur Thema seltene Erden. Ja, bleiben wir weiterhin abhängig. So selten sind die gar nicht, eigentlich, aber ja. Oh, iranisch-russische Bahn, ein weiterer Nagel im Sarg für westliche Sanktionen. Telepolis berichtet, dass es da so eine Art zusätzliche Seidenstraße oder so geben würde, die dem Suezkanal dann auch Konkurrenz machen könnte. Und zwar müssen sie dafür jetzt eine Bahnlinie fertigstellen, was sie aber eh schon beschlossen hatten, das zu tun. Iranisch-russische, wie soll man sagen, Joint Venture. Aktion und 150 Kilometer ungefähr, glaube ich, wollen sie da fertig machen. Ja, und die eine Seite verkauft das Land, kümmert sich um die Landbeschaffung. Die andere soll dann eben die Bahnlinie hinstellen und so weiter. Ja, und dann gibt es eine schöne Konkurrenz und sollen 15 Millionen Tonnen oder sowas im Jahr drüber fließen. Dann Waren zuerst mal. Ja, man macht sich dann eben unabhängig, so wie wir das ja auch machen. Ne? Das ist jeweils der Kommentar hier von Telepolis zu dem, wie gesagt, schon geplanten, aber auch zu der geplanten Strecke. Ne? Ja, kommen wir zur Russen-Reparations-Ukraine-Kreditangelegenheit. Ich habe das Ganze ja auch begleitet, komme gleich auch nochmal dazu. Hier geht es nur ganz kurz um den letzten Warnschuss, den quasi das Finanzsystem der Politik gegeben hat. Und zwar hat eine der Ratingagenturen in London hat im Endeffekt durch die Blume bekannt gegeben, ihr werdet auf die Rating Watch negativ gesetzt. Das heißt, die haben derzeit ein Rating von AA. Es ist keine Bank, es ist ein Clearing-Institut. Das ist nochmal was ganz anderes. Wenn die kein Rating von mindestens AA mehr haben, dann verlieren die Hälfte ihres Geschäfts. Einfach aus Risikomanagement-Gesichtsgründen. Da laufen einfach automatisierte Sachen, dass einfach gesagt wird, okay, wir haben gewisse Assets, die müssen in einer Mindestanhalteklasse gehalten werden, auch wenn es nur Treuhandfonds oder Treuhandkonten sind. Und dann hätten die einen Liquiditätsabfluss gehabt, der episch gewesen wäre. Also das war im Endeffekt ein Warnschuss der Finanzbranche an die Politik. Ey, macht das nicht. So. Absolut ungewöhnlich, aber anscheinend hat es funktioniert. Ne, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Das ist einfach nur absolut ungewöhnliche Situation. Wir reden nicht über, das ist ja keine Bank, das ist ein Clearing-Institut, ganz anderes. Und ja, habt ihr alle mitbekommen. Der ursprüngliche Plan war, Russland wird irgendwann der Ukraine Reparationen zahlen, die höher sind als 210 Milliarden Euro. Das sehen wir in unserer Kristallkugel. Deswegen können wir das Geld jetzt nehmen, verpfänden, einen Kredit aufnehmen, das Geld an die Ukraine geben und die Russen kriegen das Geld nur zurück, wenn sie die Reparationen an die Ukraine zahlen und wir als Europäer kriegen unser Geld auch nur zurück, wenn die Russen Reparationen an die Ukraine zahlen. So und gleichzeitig zerstören wir das gesamte westliche Bankensystem, indem wir quasi die internationale Vertragsfreiheit politisch einschränken, indem wir Staatsvermögen nicht nur einfrieren, was gang und gäbe ist, auch nicht nur die Zinsen davon abschöpfen, was schon grenzwertig ist, sondern zweckentfremden. So. Haben sie nicht gemacht? Gut. War ein toller Plan, hat aber nicht funktioniert. Das Ganze hat jetzt überhaupt nichts mehr mit Russland und Reparationen oder sonst was zu tun. Im Endeffekt ist es jetzt einfach nur das, was ich schon angekündigt habe. Wir geben 90 Millionen jetzt an die Ukraine. Ob das Geld zurückgezahlt wird oder nicht, hängt davon ab, was nach dem Krieg ist. Wenn die Ukraine Geld von Russland bekommt oder es aus eigener Kraft zahlen kann, wird es das Geld zurückgezahlt. Ansonsten nicht. Dann haften alle EU-Staaten dafür, außer, Moment, wo ist die Liste jetzt? Sorry, ich muss selber mal gucken. Ich würde auf jeden Fall gleich mal Vermögenswerte bei den Ukrainern einziehen, die in Europa rumlungern, vor allem die in Südfrankreich oder in der Schweiz oder in Wien. Da gibt es jede Menge Kohle einzusammeln und diese Leute machen nichts außer parasitär in unseren Gesellschaften rum. Ja, also alle europäischen Staaten haften. Also ich hatte ja letztens schon vorgestellt, wenn das passiert, haftet Deutschland mit 51 Milliarden, wenn alle zahlen. Das sind jetzt mehr als 51 Milliarden, für die wir haften. So, das ist klar. Weil gar nicht oder nur ein Teil der Haftung übernehmen Estland, Finnland, Irland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden. Ja, so. Und lustigerweise kriegen wir trotzdem wieder den Löwenanteil. Es ist doch immer wieder wie verhext, dass die Deutschen irgendwie immer wieder der Zahlesel für alle Arschlöcher sind, die nicht selber für ihre Kosten aufkommen können. Wofür sind und wir sogar für die Ideen von Estland, Lettland und ihre Angst vor Russland zahlen wir jetzt auch noch extra. Ich glaube, langsam reicht's auch. So, warum zahlen wir das Geld überhaupt? Das Geld ist für militärische Operationen in der Ukraine und die Finanzierung des Staatshaushalts in der Ukraine. Also das, was normalerweise aus Steuereinkommen vom Staat bezahlt wird. Also wir finanzieren die Europäische Union über die Ukraine. Warum? Wir halten die Bevölkerung aus. Wir behalten die halbe Bevölkerung aus. Wir zahlen den Staatshaushalt. Waffen. Was soll der Unsinn? Ja, wir warum? Machen das einige Jahre. Wir wissen alle, warum wir das warum machen. Warum machen wir das? Mal reden, aber warum zahlen wir jetzt diese großen Summen für 2 Jahre? Weil die Amerikaner nicht mehr zahlen. Ja und? Ist doch egal. Dann zahlt halt keiner. Da muss die Ukraine wie jedes Land auf der Welt mit der Kohle auskommen, die sie hat. Ja, und dadurch, ich habe es ja auch gesagt, dadurch, dass man am Anfang gesagt hat, hier, wir zahlen das mit dem russischen eigenen Geld und wir beschlagnahmen das und wir zeigen harte Kante gegen Russland und so, das ist im Endeffekt alles nur eine Nebelkerze gewesen, um von der Frage abzulenken, Moment mal, wofür zahlen wir da? Betrüger. Die Begründung war unter anderem, wir bezahlen es ja nicht, weil wir in Russland ja wieder. Ursula bezahlt das alleine. So. Und theoretisch ist es ja jetzt auch so, es ist ja ein Kredit. Ich meine, ich kann alles, ich kann auch behaupten, Entwicklungshilfe sei nur ein Kredit. Das behaupten sie seit 10 Jahren, ist halt alles trotzdem gelogen. Es muss endlich mal die Wahrheit auf den Tisch. Und die Wahrheit ist, die Ukraine kann gegen Russland nicht gewinnen. Punkt. Es sei denn, wir fangen einen dritten Weltkrieg an und genau da will die liebe Frau von der Leyen ja auch hin, zusammen mit Herrn Merz. Das ist auch Kredit, das wird aber dann nicht von den Ländern bezahlt, wie das fließt, sondern eben von uns selber. Also, ja, ein Kredit, den wir jemand anderem geben, den wir aber bezahlen. Super Idee. Ja, genau. Während wir gerade einen super Kredit aufgenommen haben, der sich in Luft aufgelöst hat. Erinnert ihr euch noch an die 1 Billion? Wo ist die denn? Wo ist die? Habt ihr die gesehen? Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist wahrscheinlich auch in Kiew. Die hat den Merz schon an die von der Leyen überwiesen. Aber. Es ist doch nur noch lächerlich. Dieses Land ist eine Lachnummer. Eine traurige Lachnummer. Es ist eine riesige Geldwäschemaschine. Ja, und es profitieren zu viele davon, nämlich schon mal auch, ne? So. Ja, klar, die machen sich alle die Taschen voll. Die Amis zahlen zwar nichts mehr, aber du kannst glauben, dass die Amis sich die Taschen immer noch voll machen. Man hat auch gesehen, in den letzten Wochen, da sind mehrere Korruptionssachen auch in der Ukraine hochgekommen. Der engste Berater vom Selenskyj, der von Anfang an dabei war, ist jetzt weg. Ne? Also hat das irgendwelche Konsequenzen? Nein, aber das ist ja von Anfang an klar gewesen. Also wie gesagt, ich sage das ja nicht, weil ich das gut finde oder sowas, aber damit habe ich mich schon lange abgefunden, dass es gar keinen Sinn ergibt mit der Ukraine. Ne? Der Klitschko ist der Bürgermeister. Hallo? Es sollte jedem von Anfang an klar gewesen sein, was da los ist. Aber ja, und es ist tragisch für die Leute. Die sollen einfach aufhören, sich gegenseitig zu ermorden, egal wie. Das ist mein Wunsch. So. Ja, und die Briten, die sind ja nicht mehr in der Europäischen Union, aber die kochen gerade ihr eigenes Süppchen. So, Chelsea, London, gehört ja dem Abramowitsch, oder gehörte dem Abramowitsch, ein russischer Milliardär. Es war, vor einigen Jahren war das ja fashionable, dass Russen sich irgendwelche Fußballclubs gekauft haben. Und ja, im Endeffekt, was jetzt passiert ist, er wurde gezwungen, es zu verkaufen. So. Das Geld aus dem Verkauf hat er gesagt, ja, ich will ja was Gutes tun mit dem Geld, deswegen nehme ich das Geld jetzt aus dem Verkauf und helfe damit den Opfern des russisch-ukrainischen Krieges, aber nicht nur den ukrainischen Opfern, auch den russischen Opfern. Dann hat die Regierung gesagt, nee, wir frieren das Geld ein, das geht gar nicht. So, wirklich. Ja, und das geht gar nicht. Ja. Das wäre Hilfe für Russland und das fällt unter die Sanktionen und das können wir nicht machen. So, jetzt besteht Großbritannien darauf, dass er das Geld 2,5 Milliarden an die Ukraine gibt, sonst überweist England das Geld einfach an die Ukraine, weil sie haben es ja schon beschlagnahmt. Von diesen 2,5 Milliarden Pfund, ja, kriegt der Abramowitsch eigentlich noch sogar, er kriegt eigentlich noch mal zusätzlich 1,5 Milliarden von Chelsea an offenen Rechnungen an anderen Firmen, die ihm gehören, die nicht im Kaufpreis inbegriffen waren. Davon redet man schon gar nicht mehr. So, ne, er hatte ursprünglich gesagt, gut, man kann das ja aufrechnen, aber dann verblieben lediglich 923 Millionen Pfund für humanitäre Zwecke. Das war dann zu wenig. Das hat die britische Regierung auch nicht akzeptiert. Und jetzt sagt die britische Regierung, nein, du bezahlst nicht 923 Millionen an die Ukraine. Du bezahlst nicht 2,5 Milliarden Euro an Ukraine und Russland zur Opferhilfe. Du zahlst 2,5 Milliarden Euro an die Ukraine, sonst überweisen wir das jetzt einfach. Was das hat hört das nicht, noch mit unrealistisch an, aber das ist genau das, was gerade passiert. Aber warum zerstört das nicht den Finanzplatz London? Aber ja, wenn wir das machen würden, mit dem Geld freigeben, würde das unsere Finanzplätze zerstören. Das ist ja gut. Ich meine, erstmal ist der Finanzplatz London nochmal was anderes. Ja, aber der gehört doch für sowas beendet. Aber das hat doch nichts mehr mit Freiheit und Markt zu tun. Das ist eine Diktatur. Das ist genau der Punkt, den ich machen wollte, dass das wirtschaftliche Vertrauen in Großbritannien von ausländischen Investoren. Darüber reden wir ja, dass das kaputt geht. Wir hatten den Fall von Nexperia. Ich erinnere daran, die Holländer haben die Firma verstaatlicht. Dann haben sie es direkt wieder rückgängig gemacht, haben gesagt, ups, tut uns leid. Allerdings macht die Firma jetzt unabhängig vom Mutterkonzern ihr eigenes Ding und die holländische Regierung hilft der Firma auch nicht, die Kontrolle über die Firma zurückzugewinnen. So, ne, also jetzt das mit der Sache, ja, wie gesagt, ausländische Investoren werden sich zweimal überlegen, ob sie in Europa investieren. Jetzt haben sie es nicht gemacht mit dem russischen Vermögen einfrieren, aber das hätte ja auch zur Folge gehabt, dass definitiv keiner mehr investiert. So, jetzt haben wir nur die Situation, jetzt sind sie alle sehr zurückhaltend, es zu tun. Es ist immer noch besser, als dass sie es gar nicht machen, aber ja, ich meine, die machen gerade alles kaputt, die fahren alles vor die Wand. Das Vertrauen, die international regelbasierte Ordnung, die immer schön zitieren, die fahren. Dann müssen wir sie loswerden. Dann muss der Bürger diese Menschen loswerden. Wenn kein anderer, Artikel 20 Absatz 4, wenn kein anderer Weg mehr da ist, müssen wir uns organisieren und müssen diese Leute loswerden, die unsere Demokratie zerstören. Also man muss schon wirklich sagen, was da jetzt gelaufen ist. Ich habe es ja mehrmals gesagt, ich bin einfach wirklich teilweise sprachlos gewesen. Ich habe gesagt, die können das nicht machen. Die können das nicht machen. Wenn die das machen, dann knallt es sofort. So. Ja, und das ist gut. Das sind jetzt 2,5 Milliarden von einer Privatperson. Ist aber was anderes. Aber auch, ne, wie kann man sagen, so, er sagt, okay, ich werd jetzt 2,5 Milliarden spenden. Und dann sagen die, ja, aber du darfst nicht an die Falschen spenden. Wie gesagt, das wär schön, wenn ich mir das ausdenken würde, weil das hört sich absolut unrealistisch an. Aber was passiert da gerade? Deine Finger gereicht und die ganze Hand genommen oder so. Schien ist das, ne? Na, noch schlimmer. Naja, wir haben ja schon mal 30-jährigen Krieg gehabt. Das schaffen wir auch nochmal. Ohne Problem. Die Linken gegen die Rechten, die Mekkas gegen die Römer und gegen die Lutheraner, wie auch immer. Schaffen wir auch nochmal. Ja, ich würde mir eher wünschen, bitte nicht. Unsagbar. Ja, aber realistisch ist es nicht mehr, das bitte nicht, bei allem, was gerade passiert. Also die sind inzwischen so in einem Endstadium von, wir müssen Europa mit Gewalt innerhalb von, was weiß ich, die nächsten 2 Jahren an die Wand fahren. Und ja, wir machen jetzt alles, was dafür notwendig ist. Wir haben bestimmt vor Jahren Zusagen gegeben, dass sie da Sicherheitsbla einhalten und mithelfen, wenn irgendwas passiert oder sowas für die Ukraine. So unnötig das natürlich auch war. Aber dann auf so einen Standpunkt zurückzugehen, so wir sind jetzt neutral, ist natürlich schwierig. Ne? Was heißt denn neutral? Das ist doch ein scheiß Wirtschaftskrieg da. Ja. Da wird doch nur drum gepokert, wer da am Ende Geld verdienen darf. Die Ukrainer sind doch allen, die daran beteiligt sind, scheißegal. Zelensky, Putin, Europa, allen. Es geht nur drum, wer hinterher seine Wichsgriffel da reinstrecken und am meisten Geld rausholen kann. Es ist ekelhaft und es sterben jeden Tag hunderte Menschen. Ja, der Steinmeier hat mal gesagt, der Außenminister war... Man macht sich schuldig, ob man hilft oder ob man Hilfe nicht leistet. Und das fand ich so perfide irgendwie, ja, weil es einfach nicht stimmt. Und jetzt würde das stimmen, weil wir dann würden uns dann zurückziehen, obwohl wir ja zugesagt haben, dass wir helfen. Das würde dann jetzt sozusagen dann stimmen, aber das muss man eben machen, das muss man auch als Zusage gegeben haben vorher, wenn man dann für Nichthilfe auch schuldig sein soll. Niemand von uns ist gefragt worden. Keiner ist gefragt worden, ob wir unser gesamten Ersparnisse dem Zelensky schenken wollen. Niemand ist gefragt worden, ob wir halb Afghanistan hier aufnehmen wollen. Niemand ist irgendwas gefragt worden. Niemand ist gefragt worden, ob wir die Europäische Union eintreten sollen. Niemand ist gefragt worden, ob wir die von der Leyen haben wollen. Die ist einfach installiert worden und die geht dann nicht mehr weg. Das ist eine Diktatur. Wir leben in einer verschissenen Diktatur. Naja, auf europäischer Ebene ist da, kann man nur deswegen sagen, dass es nicht so ist, weil sie ja, als sie von der Leyen Präsidentin geworden ist, da wurde die einfach gesetzt. Da haben die auf den Wahlprozess geschissen, da sind Gegenkandidaten, also die ist einfach gesetzt. Ja. Bei der letzten Wahl haben sie sich wenigstens nicht die Blöße gegeben, da haben sie sie wenigstens, hat sie sich wenigstens wählen lassen. Den Anschein zu wahren. Ja, die Frage ist, gibt es irgendeinen realistischen Konkurrenten, der bei einer anderen Wahl... Nein, diese ganze Organisation muss weg. Die EU hängt wie ein Mühlstein um den Hals Europas und zieht uns auf den Grund. Gierige, inkompetente und völlig nutzlose Politiker, die den ganzen Kontinent verwüsten. Ja, mit der von der Leyen sieht das ein bisschen aus wie nach Führerprinzip auch organisiert. Ne? Das ist ja ein bisschen übertrieben. Ja. Da kann man ruhig ein bisschen runterschrauben. Ja, natürlich. Und jetzt will sie noch einen eigenen Geheimdienst und eigenes Militär nach Möglichkeit auch. Wo kommen wir denn hin? Kann der Tante bitte mal jemand auf ihren Streitwagen stellen, der ihr sagt, bedenke, dass du ein Mensch bist? Ja, sie will das so festzurren, dass das nicht mehr zu ändern ist. Ne? Vor vollendete Tatsachenstellen nennt man das, glaube ich. Und da sind ja Kredite und gemeinsames Militär und so weiter, sind doch genau das richtige Mittel. Also, ob das einer will oder nicht, da fragt er schon keiner mehr nach. Ne? Das Aufmaß mit Aufrufen. Ich habe langsam keinen Bock mehr, Operation Crossroads. Wir wollen dich noch lange haben. Ja, ist schön. Wofür denn? Wofür wollt ihr mich haben, wenn hier nichts mehr ist? Wofür soll ich hier sein, wenn hier nichts mehr ist? Es hat doch alles. Was für ein Wert hat denn ein Leben in dieser fucking Welt noch, wenn das so weitergeht? Ja, die Schrauben werden angezogen. Man kann nur hoffen, dass es mal irgendwann eine Gegenbewegung gibt, dass sie harmonisieren. Ja, man kann nur hoffen, dass man dann eine Kugel hat, die man sich durch den Kopf jagen kann, wenn es zu schlimm wird. Das ist das, worauf man hoffen kann. Alles andere ist durch die Tür. Es ist ekelhaft und widerlich und unmenschlich, wie dieser ganze Kontinent sich entwickelt. Das trifft dann auch wieder zu, wenn sie dann diese Sachen mit der Energie aus Russland durchziehen. Ja, sicher, man kann dafür argumentieren, dass wir keine Energie aus Russland beziehen. Das macht unser Leben teurer. Peng, ne? Das zieht die Daumenschraube an. Ja, wir aus einem Unrechtsstaat wie Russland möchten wir, also bitte Katar, liefer uns doch was. Leckt mich doch am Arsch, das ist doch alles nur Arschleckerei. Wertebasierte Allokation, hör mal. Werte, welche Werte in Katar? Die Werte, Gastarbeiter zu Tode zu foltern oder was? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also übergeordnete Werte schon noch. Ne? Das ist ja auch so eine Masche. Ja, wenn Werte ins Spiel kommen, dann besser nicht. Fördert lieber, was der Freiheit dient und zerschmettert, was sie schadet. Freiheit ist das Einzige, was man sich noch erwünschen kann. Lass euch nicht ändern. Genau. Entschuldigung, wenn ich Leute hier getriggert habe, weil ich über manche Themen spreche, aber ich fühle mich halt so. Ja, muss man ablassen dürfen. Ja, gut. Wir haben noch genug Gründe, weiterzumachen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, es gibt immer wieder. Ich sehe keine mehr. Ich sehe nicht mehr viele. Ich sehe wirklich ganz ehrlich und ohne Scheiß nicht mehr viele Gründe, hier weiterzumachen. Ja, ich sehe es einfach, dass es jetzt implodiert, Maas. Die Sachen implodieren, die. Ja, und danach, was will ich denn, wenn das hier alles implodiert ist, was will ich denn dann machen? Soll ich, ja, ich glaube dir wirklich, ich gucke mir das lange an, bevor ich mir eine Pille hole oder mir die Pulsadern aufmache oder was? Implodieren. Dann ändert sich natürlich auch an seinem Leben. Halt. Ach komm, Mammon, hör doch auf. Es ist im Arsch, Mammon. Es ist ein Hin und Her. Die Leute ziehen... Nein, es ist kein Hin und Her mehr. Es ist im Arsch. Es ist vorbei, Mammon. Es ist vorbei, wenn wir nicht in Kürze das Ganze von den Füßen auf den Kopf stellen. Und diese korrupten und ja, größenwahnsinnigen Leute loswerden. Ja, mit was für Summen die da mittlerweile hantieren, ist einfach nicht mehr gut. Es kann eigentlich gar nicht funktionieren. So, ich meine, wir haben jetzt fast jeden Monat haben wir eine Situation, wo gesagt wird, oh, okay, gut, puh, die Europäische Union hat gerade nicht das gesamte Bankensystem gecrashed. Puh, okay, gut, die haben nicht gerade einen heißen Krieg angefangen. Oh, gut, die haben nicht gerade das gesamte Energiesystem zerschreddert. Und oh, gut, die haben die Landwirtschaftsreform umgenommen, dass nicht alle Bauern pleite gegangen sind. Ne? Und man kann, ja, das ist der Punkt. Das Einzige, man sieht ja im Moment, dass wie die Europäische Union mit ihrer Policy scheitert, weil immer mehr Sachen, die umgesetzt werden sollten, zurückgenommen werden oder nicht umgesetzt werden. Das ist kein guter Hoffnungsschimmer, aber es zeigt wenigstens, dass es nicht ewig so weitergehen kann mit dem Wahnsinn. Okay, hier setze ich jetzt mal einen Punkt für heute. Ja. Und wir sprechen uns wieder am Weihnachten mit unserem Sonderstream für dieses Jahr. Und bis dahin, gehabt euch wohl und schöne Resttage bis Weihnachten, falls ihr noch arbeiten müsst oder so. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.